Zwei kleine Hinweise vorneweg. Bei der Aufnahme von Transtonspur ist leider etwas verschütt gegangen und dementsprechend befinden sich hier und da ein paar kleine Störungen. Ich bitte das zu entschuldigen. Und Nummer zwei, wer jetzt den Walking Dead Teil Nummer 2 Podcast erwartet hat, den mussten wir leider aus Zeitgründen etwas nach hinten schieben. Dafür gab es aber auch insgesamt satte fast 7 Stunden Jahr 2012er Rückblick, der eben heute und im nächsten Teil an Silvester für euch folgt. Wir werden die bis jetzt aufgeschobenen Podcasts dann natürlich früh, bestenfalls im Januar, da nachholen, inklusive Walking Dead, Tom Cruise und natürlich Star Trek im besten Fall. Bis dahin wünsche ich euch aber noch eine frohe Weihnacht und viel Spaß mit Teil 1 unseres Jahresrückblicks 2012. Moin Moin und willkommen zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Game On Plausch. Lass uns doch mal Gregor machen. Nein, Trant hat schon gemacht. Da sind wir. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie es weitergeht. Willkommen im Plauschangriff Rückblick des Jahres 2012. Ich bin der Gregor. Ja, wie geht die Reihe um? Ja, die Uhr geht so. Uhrzeiger sind dran. Alter, was geht ab? Wir sitzen näher an Gregor, du. Ja, aber sitzt die Uhr näher an Gregor? Die Uhr geht nach rechts. Ich bin der Letzte. Was ist das denn für ein Sinn? Ja, okay, ich bin der Fabian. Ja, ich bin der Christian. Ich bin der Trent. Ja, und normalerweise geht das ja mehr, wer dominanter ist. Der schreit einfach seinen Namen rein. Hallo. Ja, aber es ist halt, Eddie ist nicht dabei, Wolf ist nicht dabei. Wir sind alle nur so devote Äffchen, die jetzt hier sitzen in dem Podcast. Wahrscheinlich redet keiner und alle sind so, ach komm, du darfst zuerst. Nee, komm, du darfst zuerst. Ach komm. Ja, die drücken uns hier die Tür ein quasi. Also ich bin sehr gespannt, wie dieser Podcast ablaufen wird, denn das erste Mal an einer neuen Location. Wir sitzen im Keller. Und Trant, wieso? Warum? Mir ist die Akustik besser und hier laufen dann auch nicht so viele Leute rum, die uns dann stören. Ja, aber warum sitzt du in einem Rollstuhl? Ja, weil ihr auf der Couch sitzt. Okay, das reicht als Erklärung. Die Frage ist, warum sitzt ihr in einem Rollstuhl und nicht die Frage ist, warum steht hier ein Rollstuhl? Was auch schon mal eine Frage wäre, im Keller. Eine Person, die auf den Rollstuhl angewiesen wäre, wie soll sie denn diesen aus dem Keller holen? Ursprünglich haben wir den mal als Requisite gebraucht. Ja, wir benutzen den immer für Kamerafahrten. Wir haben ihn jetzt benutzt in der Folge 233 wieder. Genau. Oder hier ein Rollstuhlfahrer die Treppe runtergetreten ist. Ist es die Dolly des armen Mannes, sozusagen. Ja, wir haben ja bereits schon, ich glaube, das müsste unser dritter oder vierter Jahres Zusammenfass Plauschangriff sein. Wir hatten vorletztes Jahr, in 2009 glaube ich auch, ne? Also ist das schon Nummer 4. Das Jahr ist wieder einmal zu Ende gegangen, 2012, ein großes Spielejahr. Ich muss mal gucken, was für Floskeln mir noch alle einfallen. Das war doch gar nicht so ein großes Spielejahr, aber das können wir ja später nochmal... Das können wir glaube ich nochmal thematisieren. Ja. Du nicht, dass es ein großes Spielejahr war? Das geht. Och, komm. Wir werden sehen, da kommt noch einiges. Einiges, sag ich. Ja klar, kommt einiges, aber gerade zum Ende hin waren natürlich auch viele alte Bekannte und dann hat es auch schlagartig aufgehört und dann gab es die letzten 5 Wochen mal gar nichts mehr so ungefähr. Ja, ich bin ziemlich gespannt, wie das dann hier heute dann ablaufen wird, weil ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, in jedem Zusammenfassungspodcast, den wir bisher gemacht haben, hieß es ja, oh, das Jahr hat das letzte Jahr nochmal irgendwie übertroffen und guck mal, was alles da für Knalle da gewesen sind. Bei diesem Jahr musste ich schon ein bisschen gucken, dass ich für mich meine Highlights zumindest raussuche und vielleicht wird sich das ja noch herausstellen, warum oder woran es lag. Man kann ja nicht sagen, dass nur Scheiß rausgekommen ist. Es ist ziemlich viel gutes Zeug dieses Jahr rausgekommen, aber es gab halt auch Jahre, wo man sich überhaupt nicht mehr retten konnte vor guten und neuen Spielen auch. Ich sag's immer wieder, das Jahr, in dem Mirror's Edge rauskam. 2008, ne? Das 2008, 2009, ja. Das war das Ultra-Jahr. Da waren auf meinem Stapel der Schande irgendwie 15 Spiele, die alle nach und nach abgearbeitet werden mussten. Das war auch das Jahr, wo EA mal gedacht hat, wir machen ausnahmsweise mal gute Spiele. Da haben sie gemerkt, es verkauft sich nicht. Also machen wir Koop in Dead Space rein. Ja, da haben sie viel Kudos gesammelt. Oh, Dead Space kommt ja auch bald raus. Ja, geil. Ich freue mich sehr. Mein Spiel des Jahres 2011 damals gewesen, Dead Space 2. Das kam auch zum Jahresanfang, finde ich sehr schön. Weißt du, wenn so die erste Weihnachtsflut abgeklungen ist, dann schieben die im Neujahr nochmal so einen Knaller hinterher. Ja, aber EA kommt auch nächstes Jahr generell mit ein paar Titeln, auf die ich mich freue. Also auch Army of Two, das Neue, freue ich mich auch. Aber egal, wir sollten das 2012 vielleicht rekapitulieren. Genau, 2012. Ich habe mal eine Handvoll Titel rausgeschrieben, die von Interesse, okay, das muss ich mal leise machen, das Handy, die von Interesse wären, die wir mal ein bisschen bequatschen können. Im Januar rausgekommen, ich habe hier stehen die Silent Hill Collection. Ich glaube, das können wir relativ schnell abarbeiten. nicht gut. Wolf mochte sie gern und hat, glaube ich, auch gesagt, er hat es ja auch für GameOn.de ein bisschen gespielt, hat er, glaube ich, einen Beitrag zu gemacht und ihm ist es nicht so aufgefallen, all diese ganze, die ganzen Bugs, die da angeblich drin waren. Aber wenn es natürlich so stimmt, wovon ich ausgehe, dann war es schon ein bisschen peinlich, das war von der technischen Performance wohl schlecht, da waren ganz krasse Fehler drin. Und irgendwann hat der Entwickler gesagt, oh, wir hatten keine fertige Version, mit der wir da arbeiten konnten. Die haben eine Beta bekommen, ja. Das war schon alles ein bisschen komisch. Ja, es ist sehr strange. Eigentlich zwei der besten Horror, Survival-Horror-Adventures auf der PS2 mit Silent Hill 2 und Silent Hill 3. Und ich bin eigentlich auch nicht so empfindlich, was jetzt so kleine Umsetzungsfehler oder Anpassungen angeht. Zum Beispiel ja, Ico und Shadow of the Colossus waren ja auch nicht Picture Perfect, hatten zum Beispiel beim 3D dann ruckeln oder sowas, wenn du es eingeschaltet hast, aber man konnte trotzdem damit gut leben, oder Metal Gear Solid. Silent Hill Collection basierten auf Betas, irgendein ausgefarmtes Studio aus Kanada hat die übersetzt und irgendwie die Hälfte der Soundeffekte hat nicht funktioniert, die haben die Soundspuren verschoben, die haben neue Dialoge und alles aufgenommen. Es gibt so ein Analysevideo im Internet, das von Silent Hill Fans, das 2 Stunden geht, das alleine jeden einzelnen Fehler dort raussucht und dir dann davor zeigt. Und das ist natürlich ein bisschen so nitpicky und sehr aufs Detail geguckt, aber danach wollte ich auch eigentlich zu den Umsetzern hinfahren und die kurz würgen dafür, was die mit den Spielen angestellt haben. Ja, schade. Es nimmt einem ein bisschen den Reiz weg, sich wirklich nochmal damit auseinanderzusetzen, weil man immer denkt, das ist nicht jetzt wirklich die beste Version, um das nochmal zu spielen. Es ist sehr, sehr schade, ja. Aber man kann sich ja vorspielen lassen auf GameOn.de. Komplett eigentlich, ja, oder? Ja, komplett beide Spiele. Beide Teile? Ja. Toll. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, wahrscheinlich sinniger, als die dann heute zu spielen. Aber kein Geld ausgeben für die Silent Hill Collection. Im Januar ebenfalls rausgekommen, Begleitstück zu Silent Hill, sagen wir. Aber frühen des Jahres großen Titel für den 3DS, Resident Evil Revelations. Ich muss zu meiner Schande zugestehen, das ist jetzt der einzige, den ich noch nicht relativ weit gespielt habe. Ich habe mir erst jetzt ein 3DS XL geholt, weil ich auf dem normalen 3DS irgendwie nicht so gut spielen kann. Ich weiß nicht warum. Also es hat mir dann nicht so viel Bock gebracht und ich wollte auch nicht dieses Schiebepad das extra da anschließen. Aber anscheinend ist ein Titel, der sich auf jeden Fall lohnt. Oder? Also das habt ihr beiden jetzt dran und Chris, ihr habt es nicht gespielt, doch, oder? Ich hab's gespielt. Doch, ich hab's gespielt. Aber auch nicht gespielt. Ach so, also ich habe das erste Drittel gespielt, würde ich sagen. Ich fand, das war sehr gut. Also mich hat erstaunt, was für ein wertiges und auch wie umfangreich das wirklich für Resident Evil war. Ich fand es technisch erstaunlich gut, dass diese MT Framework Engine, die sie da benutzen, auch auf dem 3DS so gut läuft. Das sah echt schick aus, stellenweise. Ich fand auch, was du angesprochen hast mit dem Circle Pad, fand ich jetzt auch nicht so elegant, dadurch, dass ich musste das überwiegend an so einer Aufnahmestation spielen, die wir haben. Das ist so ein spezieller 3DS, da passte das ohnehin nicht dran, das Circle Pad. Das heißt, ich konnte es auch nur mit einem Analog-Stick spielen und es hat auch gut funktioniert. Also es war gar nicht unbedingt ein Muss und so würde ich nach wie vor sagen, ich habe es auch durchgespielt, ist schon eins der besten 3DS-Spiele. Was spielst du denn dann ohne Stick, mit dem Stift oder was? Also weißt du, wie ich meine? Dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das... Ja, das ist dann wie früher, du läufst halt und wenn du eine Schultertaste gedrückt hättest, dann in dem Moment zielst du, dann kannst du, glaube ich... Doch, auch dann kannst du noch laufen, dann musst du, glaube ich, noch eine Taste drücken, damit du dann nicht langsam bewegen kannst. Das ging prima, ja, also man konnte es sehr gut spielen. Das war auch das erste Resident Evil mit Sprachausgabe, oder? Mit deutscher Sprachausgabe. Mit deutscher Sprachausgabe, ja klar. Also ungewohnt, ne? Ungewohnt. Ja, also ich habe ja damals auch einen Beitrag gemacht für die Sendung, da kam es auch ganz gut weg, also mir hat es schon gut gefallen, auch wenn es jetzt nicht wirklich so die Rückkehr zu mehr Grusel war. Also es war schon ein relativ stringentes Actionspiel auch, aber ja, ist cool. Also auf jeden Fall besser auch als das erste Resident Evil, was für ein 3DS gab, was das Mercenaries war. Achso, ja, es gab ja noch ein Stück. Ich bin irgendwie nicht so schlüssig, was diese Kapitelstruktur angeht, ob mir das gefällt oder nicht. Ja, aber das hast du doch bei 4 und 5 auch schon gehabt. Und bei 6 hast du es auch. Nee, bei 4 nicht. Bei 4 warst du ja immer derselbe Typ. Also ja, ach, immer das meinst du, aber Kapitel gab's da auch schon. Ja klar, aber ich meine ja, dass halt die Schauorte wechseln, weil, also ich meine, Strukturierung ist ja okay, aber dass man halt immer die Hauptrolle switcht und die Locations und man muss sich dann wieder drauf einstellen oder man hat vielleicht gerade auf was eingestellt und switcht dann wieder rüber zur anderen Location und ärgert sich dann auch, nee, ich möchte aber lieber hier im Haus bleiben, nicht aufs Schiff. Weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Ja, wirkt vielleicht vorbereitend ein bisschen darauf, wie Resident Evil 6 später geworden ist, aber da werden wir uns ja noch recht ausführlich darauf auslassen. Ja, ich hätte auf jeden Fall Bock, das nachzuholen, jetzt wo mein 3DS dann da ist, obwohl ich muss mal gucken, ich habe meinen alten 3DS verkauft und dann bemerkt, dass Nintendo kein Netzteil mehr beipackt in den 3DS. Und ich wusste es nicht. Ich dachte, schön kleine Packung und alles. Steht auch außen drauf, hinten drauf. In diesem gelben Böbel. Ja, ich habe bei Amazon nicht drauf geguckt, genau, wo ich es dann bestellt habe. Und ich habe Gerüchte gehört, dass angeblich eine HD-Download-Fassung eventuell kommen soll für PSN und Xbox Live. Das wäre vielleicht auch von Interesse. Storymäßig liegt das irgendwo als Spin-off mit Jill Valentine auf einem Schiff. Und wie heißt diese komische Fantasy-Stadt? Terra Grigia? Terra Grigia. Diese Resident Evil-Namen machen mich wahnsinnig. Aber ich bin bei dem HD-Remake ein bisschen skeptisch, weil der Sprung oder die Lücke, die du da schließen musst von so einer Auflösung, die in der 3DS-Screen hat, bis hin zu mindestens 720p. Also das könnte, glaube ich, relativ madig dann aussehen, wenn du das so krass irgendwie hochskalierst, ohne, wenn sie da nicht wirklich viel dran machen. Ich meine, bei so Sachen wie den God of War-Dingern von PSP auf PS3, auch da hast du schon gesehen, das sah dann nicht mehr so geil aus und groß. Ja, also Capcom ist am meisten nicht besonders so richtig auf der Höhe, was dann Umsetzungen angeht. Hauptsache Auflösung höher und wir können es verkaufen. Aber mal gucken, was dabei rumkommt. Ich will noch mal kurz reinwerfen, da müssen wir nicht lange drüber sprechen, aber viele Leute haben mich deswegen angeschrieben. Katawa Shuju, eine Visual Novel, bei der man in einer Schule für Behinderte ist und dort behinderte Mädels daten kann. Gibt's kostenlos für Mac und PC. You're welcome. Was ist der Hintergedanke? Visual Novels sind ja, oder Dating Sims allgemein ja ein recht beliebtes Genre in Japan, und ich glaube, das ist ein Fanspiel, was aus irgendeinem, vielleicht bei Something Awful oder irgendeinem großen Internetforum, wo sich Leute zusammengerottet haben und das in Eigenregie gemacht haben, und angeblich soll das schön emotional und einnehmend sein. Da ist man irgendwie so ein Junge mit einem Herzfehler und geht an eine Schule eben, wo da lauter andere Behinderte dann auch sind, und was weiß ich, ein Mädel, dem der Arm fehlt, oder eins, das, was weiß ich, nicht mehr sehen kann und so weiter. Und da geht man dann durch und versucht die dann zu daten oder irgendwie sein Glück zu finden, bevor man stirbt oder was auch immer dort passiert. Gespielt habe ich es noch nicht, und ich glaube, da müsste ich mir speziell Zeit für nehmen, um mich da zu motivieren, aber ich habe Positives von den Leuten gehört, die es gespielt haben, und es gibt es für Lau, für Mac und für das PC. Das ist aber Englisch dann schon, wenn man sich's runterlädt. Ich glaube, es gibt eine deutsche Version auch. Ja? Wie heißt also, das? Es heißt Katawa, also K-A-T-A-W-A, Shuju, S-H-O-U-J-O. Okay. Ich werde es nochmal verlinken hier im Artikel. Ich glaube, ich habe es kurz im japanischen Adventures-Plauschangriff kurz angesprochen. Aber ich höre immer wieder davon, und wir kommen nicht mehr, ich wollte es nur einmal mit in die Runde werfen. Im Januar Download-Spiel auch rausgekommen. Ich habe es mir für 2 Euro gekauft, aber auch dann 2 Minuten lang gespielt. Amy auf PS3. Oh, und das war der größte Rotz des Jahres. Nee, da gab es noch anderes. Ja, stimmt, es gab noch anderes. Aber das war wirklich ganz, ganz schlimm. Vor allem von der Geschichte her fand ich es eigentlich ja sogar recht interessant. Also es war wohl so, dass es war im Januar, deswegen ist es schon ein bisschen weit her. Aber kleines Mädchen plus Mutter fahren Zug entgleist und sind eigentlich auf dem Weg irgendwie zum Vater oder sowas, und plötzlich tauchen Monster auf und alles ist ganz, ganz komisch, und im Prinzip gibt's halt 2 Protagonisten, einmal die Mutter und einmal die Tochter, und die Tochter kann beispielsweise durch Lüftungsschächte klettern, da irgendwelche Hindernisse aus dem Weg räumen und der Mutter quasi Wege frei machen. Aber das Ganze hat, also technisch war es die Hölle, die Steuerung war wirklich zum Wegrennen, und es gab halt natürlich Logiklücken en masse, was das Ganze angeht, und ganz, ganz schlimm waren, du hast ja gesehen, sie haben aus allen möglichen Spielen was geklaut, also da ein Part Resident Evil, da ein Part Amnesia, im Prinzip auch Andeutung, aber alles ganz, ganz schlecht irgendwie kopiert, und das hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Ja, ich glaube, nach ein paar Monaten ist zumindest bei der Version, die ich runtergeladen habe, dann als es auf dem PSN verramscht wurde, ich wollte es mir zumindest kurz angucken, auch für die PS3 immerhin ein Patch gekommen, das einige dieser Probleme ausheben soll, aber ich glaube nicht, dass da dann magischerweise ein gutes Spiel war. Aber ich finde es auch schade, weil den Trailer fand ich interessant. Ja, absolut. Und auch vom Konzept her, aber es hat sich schon ein bisschen so angehört, als ob so eine 5-6 und Beschützermission dann ist, letzten Endes, weil wir immer in der Nähe von dem kleinen Mädel bleiben muss. Die 2 Euro haben sich nicht wirklich gelohnt. Vor allem, ich weiß jetzt wieder, was mich richtig angenervt hat, das waren nämlich die Speicherpunkte. Ich bin irgendwann gestorben und musste die letzten 30, 35 Minuten wieder neu spielen. Was da schon beim ersten Mal eine Qual war, und dann beim zweiten Mal das Ganze durchzuspielen halt einfach nur noch ultra langweilig war. Und Das ist ja eigentlich, was der Entwickler im Vector Cell heißt, was der danach dann gemacht hat. Hoffentlich nicht. Zu iOS Jesus Christ Superstar. Das wäre mein Game of the Year. Hast du gar nicht drauf auf deiner Liste. Ja, genauso wenig wie auf der Liste ein anderes Spiel steht, über das Fabian und ich auf jeden Fall reden. Das werdet ihr dann auf jeden Fall machen. Ich kann ja nicht dann erahnen, was für jeden dann die Highlights gewesen sind. Es kann durchaus sein, dass mir zumindest ein Titelchen durch die durch das Gitter rutscht, sozusagen. Aber da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen. Marke Jesus Christ Superstar 2 Evolution, finde ich auch gut. Januar rausgekommen, das würde ich auch gerne reinwerfen, ein Indie-Game namens Dust Force, war in einem der Humble Bundles mit dabei. Das ist wieder eins der typischen Indie-Games. Es gibt ja sehr, sehr viele, die dann so in Richtung Super Meat Boy Jump'n'Run-mäßig dann hingehen. Aber hier ist eins, das ist jetzt nicht vom Schwierigkeitsgrad so hardcore, auch so ein 2D-Jump'n'Run, aber man ist als Straßenfeger unterwegs, so Jump'n'Run-Feger sozusagen. Man muss dann im Rhythmus dann springen und fegen parallel. Das hat so eine coole Elektromucke und alles. War in einem der Indie-Bundles mit dabei und so ein cooles kleines Ding, war auch im Januar mit rausgekommen. Im Januar habe ich hier noch dabei, der Titel habe ich lange Zeit zumindest drauf gewartet, The Last Story auf der Nintendo Wii. Du hast Pandora's Tower gespielt und nicht The Last Story. Ja, ich denke mal, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der es dann ein bisschen länger hier werft es jetzt durcheinander, es ist das, was wir auch in der 200. Folge drin hatten. Genau, genau. Da hatte ich schon im Januar ja hier in Hamburg ein Interview mit Hironobu Sakaguchi gemacht, dem Entwickler von Last Story und ehemaligen Final Fantasy Erfinder sozusagen, der ja mittlerweile bei seinem eigenen Studio das anstellt und so ziemlich alle Titel, die er rausgebracht hat, seitdem er nicht mehr bei Squaresoft oder Square Enix dann mit dabei ist, fühlen sich ein bisschen an so wie Derivate, das ist das Final Fantasy ohne Lizenz, das ist das Dragon Quest ohne Lizenz. The Last Story ist ein bisschen eigenständiger, hat so ein actionorientiertes Echtzeitkampfsystem und zugrunde liegt eine Love Story, die dann wieder erzählt wird mit Prinzessinnen, die entführt werden und alles drum und dran. Ist ein ganz nettes Game und sieht, glaube ich, auch sogar ganz gut aus, wenn man die Wii-Version auf einem vernünftigen Fernseher oder so spielt. Also die haben schon gute Grafik reingetan, leider nur auf der Nintendo Wii. Aber vielleicht schaut es ja besser aus, wenn man das auf der Wii U dann spielt. Ich wollte es gerade sagen, das ist gerade eine Noob-Frage, ob die Wii U das hochrechnen kann. Ja, es läuft dann schon in 1080p, es sieht jetzt aber nicht signifikant anders aus. Es ist jetzt nicht so, wie wenn du es auf einem Emulator spielst, wo dann es wirklich richtig hoch. Ja, die Wii U skaliert, glaube ich, intern hoch, also dass das Signal dann zumindest innerhalb der Wii U wie die Xbox 360 in 1080p ausgegeben wird. Aber es bläht das Bild intern nur auf und rendert nicht in der neuen Auflösung. Also schaut schon ein bisschen besser auf, ist ein bisschen schade eben, weil die hatten es auch laut Sakaguchi mit HD-Texturen entwickelt und auf die Discs draufgetan, das sieht man ja an manchen. Ja, das hatte ich öfter mal gehört, irgendwie als die ganzen Leute auf dem Dolphin-Emulator die Spiele gespielt hatten, dass bei vielen Spielen die Sachen schon in höherer Auflösung vorliegen, als gebraucht werden. Ja, das merkt man in den Videos und Screenshots, manchmal sind so, was weiß ich, bei den Mario-Titeln die Menüs auf einmal super scharf auf 1080p, wo du merkst, dass die einfach dann die ganzen Bilder sehr hoch aufgelöst gemacht haben und bei anderen Spielen sehen die Menüs so aus, als ob jemand die gerade ausgekotzt hätte. Also das ist meist so ein Glücksspiel. Ey, aber ist ein cooles Ding für die Nintendo Wii und eins der wenigen Rollenspiele, das sich dann auch dafür lohnt. Ja, der Januar, so, weiß ich, hattet ihr, ist da euer Titel schon, den ich vergessen habe im Januar? Nein, ich habe schon aufgeschrieben, wann der kommt. Du hast nämlich im Februar noch einen vergessen. Ich habe Hauptsache die Dating-Sim war dabei. Katawa Shuju. Ja, Katawa Shuju. Date das Mädel mit nur einem Arm. Ja, ich wollte es auf jeden Fall da. Macht dir nichts, wir verbessern dich schon. Ihr verbessert mich schon. Und dafür geht's im Februar gleich elegant weiter mit dem größten Highlight des Jahres, Never Dead. Das hast du ja doch aufgeschrieben. Okay, natürlich habe ich es aufgeschrieben. Korrigieren. Das war nämlich eigentlich das schlechteste Spiel des Jahres. Hat es jemand von euch gespielt? Ja. Ich hatte es nur mal ganz kurz auf der Gamescom aber gespielt und da habe ich schon gemerkt, dass es nicht so rund läuft. Also ich fand es auch so nicht so nervig. Geil, aber sagen, dass ich Amy weitaus schlimmer fand. Nee, aber nee, da nee. Ist natürlich, das ist ein Retail-Spiel gewesen, Never Dead. Deswegen ist das ein Punkt. Die Idee fand ich ganz nett. Also man muss ja, die Grundidee davon dazu ist, dass diese Person, die man spielt, eben niemals sterben kann. Also das heißt also, wenn sie Arme verliert oder Beine, kann sie halt entweder Protagonist bei Kotanuga Chuchu werden oder halt weiter rollen und halt ihre Sachen wieder aufsammeln. Und was mich gestört hat, war einfach der technische Aspekt, wenn du rumgelaufen bist und im Prinzip, es waren immer die gleichen Gegner. Es war super eintönig. Es war super eintönig. Du hattest solche Spawn-Punkte, die du dann zerstören musstest, wo ohne Ende immer wieder Gegner ausgespuckt werden und wurden die Areale immer verschlossen und du musstest alles kaputt kloppen, damit dann die Tür wieder aufging, ging es weiter, dann ging das Areal wieder zu, wieder alles kaputt hauen. Es hat sich so lange gezogen und es war so dröge und so unnachvollziehbar. Du hast ständig deine Körperteile verloren, ohne zu wissen, warum. Da kamen Sachen außerhalb deines Sichtfelds, die irgendwie ankamen und dich irgendwie auseinandergesprengt haben. Also ganz im Ernst, es war wirklich das Spiel, was mich am allermeisten genervt hat, mit ganz großem Abstand. Ich finde, das ist eigentlich nicht mal eine nette Idee. Also, nein, weißt du, wenn ich mir jetzt höre, so, ey, dein Charakter kann alle Körperteile verlieren, du rollst als Kopf rum, kannst durch Schächte, dann denke ich mir, naja, nee, nicht so gut eigentlich, nein, weil ich möchte ja schon in einem Stück bleiben. Da lacht man vielleicht bei den ersten beiden Malen ganz kurz und das war's dann. Aber das ist doch eigentlich kein erstrebenswerter Held, der immer auseinanderfällt. Mm-mm. Der war auch sowas super unsympathisch, auch die Zwischensequenzen waren blöd und die Antagonisten waren auch doof, da hat echt gar nichts gestimmt, von vorne bis hinten nicht. Ich merke keine Kaufempfehlung von Fabian. Nee. Ja, man kann ja auch dementsprechend dann den Game On TV-Beitrag dann auch schauen. Schade, ich hatte mich im Vorfeld ein bisschen drauf gefreut, eben weil ich die Idee interessant gefunden habe, aber dann kam eben das negative Feedback nach rein und vor allem der ein bisschen so forcierter Humor kam mir zumindest von den Trailern dann so vor. Die haben ein bisschen versucht, da ein bisschen in diese Duke Nukem-Richtung oder sowas zu gehen oder irgendwie, was weiß ich, alles so ein bisschen auf mehr, guck mal, was für coole Sprüche der da ablässt, während ihm die Körperteile auseinanderfallen. Und das war doch zu Duke Nukem-Zeiten halt noch ganz nett. Ja. Damals vor 10 Jahren, aber heutzutage brauchst du halt solche Protagonisten irgendwie nicht mehr. Was ja auch bei Duke Nukem Forever letztes Jahr galt. Ja, eben. Also so 97 hätte ich noch drüber gelacht. Genau. Nach dem Gefühl. Okay, auch im Februar rausgekommen, vorhin kurz erwähnt, die Metal Gear Solid HD Collection, Teil 2, Teil 3 und wie ist das? Peace Walker. Auf der Vita gab es für PlayStation und für Xbox 360 alles drei sehr, sehr gute Umsetzungen, auch von den Bluepoint Studios gemacht, die auch die Ico und Shadow of the Colossus Collection gemacht haben. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die hier und da fehlen, so ein kleines Minigame bei Metal Gear Solid 3 und so weiter, aber dafür haben sie es sehr schön umgesetzt und ich habe im Vorfeld auch meine PS2 und Xbox 1 Version dann verschachert, aber mir noch nicht die HD Collection selbst geholt, weil ich dann irgendwann in Ruhe auch. Ich hatte die vorbestellt, weil da angeblich so eine Spezialedition aus England kommen sollte, aber dann wurde die gecancelt. Wir haben gesagt, okay, wir machen keine Special Edition mit Teil 4 mehr, sondern ihr kriegt das Platinum Teil 4 mit dazu. Wenn ihr diese Special Edition kauft. Lame. Das ist lame. Ich habe ja schon Teil 4. Aber Kaufempfehlung, wer die Dinger noch nicht hat, auf jeden Fall. Soul Calibur 5. Ich weiß nicht warum, ich müsste mir eigentlich, also es ist ja eigentlich logisch, aber wieso verwechsel ich immer Soul Calibur 5 mit Dead or Alive 5? Sind ja beide dieses Jahr rausgekommen. Mm. No? Soul Calibur ist Soul Calibur, oder? Ich habe es nicht gespielt, es reizt mich aber auch gar nicht mehr. Ja, eben, also irgendwann ist ich glaube, wenn du halt jünger bist und die ganzen Vorgänger nicht kennst, dann ist es wohl noch interessant, aber also auch die nächsten Dead or Alive und Soul Calibers, die werden mich nämlich vom Hocker hauen, wenn die sich nicht grundlegend ändern. Die werden einfach nur größer, bunter und aber müssen die sich ändern? Also ich meine, ist ja immer noch ein gutes Spiel. Ich meine, die müssen sich ja auch nicht nach mir richten. Nee, weißt du, ich meine, das ist jetzt einfach nur mein Empfinden. Das Zeug wird einfach nur größer und dicker und mehr Charaktere und Klamotten und Challenge-Modi, aber im Grunde ist es eigentlich immer dasselbe, wie man es kennt und deswegen geht dann da irgendwie der Reiz ab. Ja, also mit der ganzen Renaissance, die im Prügelbereich dann in den letzten 2-3 Jährchen stattgefunden hat, ist es klar, dass dann immer mehr Titel reinkommen, auch die ganze Online-Szene und Turnierszene mit sehr viel Geld, Hunderttausenden von Dollar dann immer, die es zu gewinnen gibt, ist ja auch mittlerweile recht groß geworden und ich weiß nicht, wie das Standing von Soul Calibur 5 dann jedenfalls dort ist. Für mich hatte sich das schon damals zu Dreamcast-Zeiten erledigt, nachdem ich das Ding nach 2 Tagen komplett durchgespielt hatte, mit ausgeschaltetem Fernseher und also mich reizt es nicht mehr unbedingt. Spiel, was ich noch nicht durchgespielt habe, habe ich mir aufgespart dann für spätere Zeiten, aber ich habe den Vorgänger dann endlich dieses Jahr beendet, Final Fantasy 13-2. Auch ein Interview mit dem Chefentwickler Yoshinori Kitase geführt. Final Fantasy 13 wurde ja schön ordentlich sozusagen vors Auto geschmissen von vielen und ich bin auch kein riesiger Fan dann davon, ja, nicht stören lassen durch die Geräusche, wir sind im Keller und Leute gehen hier manchmal ein und aus. Die Wichtel. Ich war kein großer Fan von die Unterhosenwichtel. Fragezeichen Profit. Ich habe dieses Jahr Final Fantasy 13 beendet und ich muss sagen, trotz der Fehler, die es hat, ich hatte trotzdem meinen Spaß damit und speziell in Richtung der Kämpfe. 13.2 scheint da um einiges was verbessert zu haben, hatte aber auch wieder so einen Ultra-Girly-Pop-Stil mit einem kleinen filigranen Mädchen, mit dem man da rumläuft die ganze Zeit und jetzt wurde das Kampfsystem darauf ein bisschen umgestellt, dass man hauptsächlich Monster mit dabei hat, die für einen kämpfen. Ich glaube, da stehen ja auch nicht so viele extrem drauf. Es schien besser zu sein als der Vorgänger zumindest und eine Sache, die mich stört, ich glaube, das Ende ist nur als DLC verfügbar. Ja, auch wenn ich super mich nicht Ideen, irre. Ey, wirklich. Wie jetzt, das Ende ist nur als DLC verfügbar? Naja, die Story, der Hauptcharakter aus dem ersten Teil, Lightning, ist sozusagen hier der Grund, warum das Spiel stattfindet. Die ist jetzt in irgendeiner anderen Dimension gefangen. Man muss als ihre Schwester das ganze Spiel durchzocken, um sie aus dieser Dimension rauszuholen. Also das Spiel fängt mit einer Cutscene von Lightning dort an und man ist mit ihrer Schwester Sarah dann unterwegs. Und diese ganze Geschichte, die mit Lightning aufgelöst werden sollte, gibt es, glaube ich, nur als letztes DLC-Kapitel, ne, wenn man das dann zusätzlich kauft. Was dann auch. Das ist alles ganz schlimm. Das ist furchtbar. Also in dem Moment, wo du angefangen hast mit Final Fantasy 13 2x435, war es schon so, okay, jetzt wird's nerdy, aber jetzt, wenn auch noch der DLC eigentlich das Ende oder das eigentliche Ende als DLC verfügbar ist, dann ist es ja noch schlimmer. Weil ich glaube sogar, also das eigentliche Ende des Spiels, aber auflösen wird es nicht besonders viel, weil die haben ja auch schon Final Fantasy 13 3, respektive Lightning Returns Final Fantasy 13, glaube ich, genannt, angekündigt. Und ich hatte auch noch ein bisschen gescherzt mit dem Entwickler, dann damals bei dem Interview. Ja, wir sehen uns ja spätestens zu Final Fantasy 13.3 wieder. Ho, ho, ho, ho. Ja. Wahrscheinlich wird das jetzt sogar so in der Form sein. Interessant ist, der erste Teil noch nicht gespielt. Nächstes Spiel, ich habe mir den ersten Teil damals leider nicht geben können aus Zeitgründen, aber ich habe mir jetzt den zweiten Teil geholt und der scheint auf jeden Fall interessant zu sein. The Darkness Teil 2. Fantastisches Spiel. Mir hat es richtig, richtig viel Spaß gemacht. Also ging halt in eine komplett andere Richtung als der erste Teil. Aber war, was die Story anging, fand ich's ganz geil. Also das war so ein Story-driven Spiel. Am Ende gibt es auch noch eine Entscheidung, wo man im Prinzip dann, je nachdem, ob man sich für A oder B entscheidet, 15 bis 20 Minuten nochmal weiterspielen kann. Oder halt das Spiel ist an dieser Stelle vorbei. Ja, war jetzt so ein was, Cell Shading eigentlich? Ich kann nicht ganz, glaube ich, nicht genau ganz, unterscheiden, ne? Aber es war auf jeden Fall, er hatte einen Comic-Stil und fantastische Dialoge. Also ab und zu stand ich wirklich nur rum und habe den Leuten zugehört, wenn sie in dieser Irrenanstalt dann Gespräche geführt haben. Mhm. Sehr, sehr geil. Mir hat Spaß gemacht. Bis dahin hatte ich, glaube ich, auch gespielt, erstmal kurz reingeschaut. Also vom Konzept her, die Idee ist ja schon ungewöhnlich, dass du, was war das? Du hast deine Seele an den Teufel verkauft oder was ist dort passiert? Du bist als dieser Mafioso. Ich weiß es nicht mehr zu 100%, aber du bist quasi der, als Hauptprotagonist sitzt du in einer Zelle, in einer Psychiatrie und in einer Art Flashback erlebst du quasi die Sachen, die dir anscheinend passiert sind. Und die Leute, die eben mit dir in der Psychiatrie sind, sagen, das ist alles nicht passiert, was du da irgendwie, was du denkst, was du erlebt hast. Und auch all diese Dinge, von denen du glaubst, dass sie existieren, die existieren nicht. Also beispielsweise gibt es halt in der Psychiatrie, in dieser Irrenanstalt, gibt es Personen, die du denkst zu kennen, aber in anderen Rollen, also zum Beispiel als dein Mafia-Paten. Das ist eigentlich nur ein Typ, der die ganze Zeit irgendwie um den Fernseher rennt und wie ein Huhn gackert. Und so weiter und so fort. Also ich fand es ja persönlich aber auch ein bisschen zu bunt. Es war mir ein bisschen zu lang einfach irgendwie, nur. Muss ich sagen. Also dieses extrem comichaft und auch wie explizit es war in der Gewaltdarstellung und sowas, das hat mich am Anfang eher doch ein bisschen abgeschreckt. Also es wirkte so ein bisschen wie so ein früher hätte man das so ein bisschen als so plumpes Provokationsspiel gemacht, ja, genau, in der so Art. Ja. Also das Lustige war, ich war ja, wie gesagt, ich bin auch großer Fan der Comics eigentlich. Und der erste Teil hatte ja wirklich, der war zwar gewalthaltig, ja, aber er hat halt nicht so, du hast keine Punkte für Streaks bekommen, als Beispiel. Und deswegen war ich auch erst ein bisschen verdutzt, als ich den ersten Trailer gesehen habe. Du hast auf einmal Punkte kassiert. Es war dieser Comic-Look, es war extrem hart. Also auch wirklich, rennst beispielsweise durch ein Freudenhaus und siehst halt einfach sexuelle Akte vorgehen. Ja, dann passiert etwas und alle rennen weg und überall hängen Leichen und so weiter und so fort. Und also es war sehr, sehr explizit, was Gewaltdarstellung angeht oder Sex. Und ist das nicht auch wieder ein Spiel, was ungeschnitten hier erschien, wo man sich gefragt hat, hä? Ja, genau. Es ist ungeschnitten hier erschienen. Nee. Welches? Glaube ich ganz, ne? Nee, das zweite. Das zweite war das doch zweite geschnitten, oder? Ich glaube, es war ungeschnitten. Ja, irgendwas sagt, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe mir die UK-Version bestellt und irgendwas hieß es, dass es dann, die ist uncutter. Mittlerweile kann man sich ja auch nicht mehr auf den Uncut-Button auch verlassen, was jetzt muss es 100% uncut oder das sowas. Ist geschnitten, da sind einige Sachen rausgeflogen. Ich habe hier gerade einen Artikel dazu offen. Ja. Aber es ja auch so Exekutionen und sowas gab, die sind raus. Ach so, stimmt. Geflogen. Ja, ja. Ich erinnere mich. Aber es gab zum Beispiel eine Szene, kann man das spoilern? Das ist 10 Monate alt. Ja, aber ich würde sagen, wenn du drumherum reden kannst, versuch drumherum zu reden. Okay, dann kann man nicht drumherum reden, aber für mich auch sehr, sehr intensive Stellen als Spieler in diesem Spiel. Ja. Ja, es hat sah auf jeden Fall. Und es ist nicht so plump, wie man denkt. Es sah interessanter aus auf jeden Fall, als die ersten Videos sozusagen den Eindruck machen. Ich konnte am Anfang vielleicht noch nicht ganz so zurechtkommen. Es ist ja eigentlich ein Ego-Shooter per se. Nur ich glaube, ich hätte viel mehr Bock gehabt, nur mit diesen Schlangenarmen die Leute zu zerreißen, anstatt zwischendurch auch noch dann zu ballern. Also ich mache da ein Level und hau die Leute dann damit kaputt und auf einmal, ja, jetzt musst du Deckung hinter dem Auto nehmen, weil dann 15 Gangster rausgesprungen sind und dann, ach ja, ich bin ja in einem Ego-Shooter, habe ich vergessen. Also es ist im Prinzip aber eine gute Mischung. Du vermisst eigentlich nicht wirklich was. Also ja, ich muss mich dran gewöhnen. Es war ein bisschen zu lang einfach nur. Das hätte auch mit drei Vierteln des Ganzen, hätte auch gereicht. Ja. Spiel hat sich, glaube ich, leider auch nicht gelohnt für 2K Games. Ich habe nämlich nur gelesen, dass DLC, der geplant war, gestrichen wurde, ja, weil stimmt. Das nur so 500.000 verkauft hat, was recht wenig war. Okay. Und deswegen mal die hier, wie heißt Digital Extremes, die hatten es ja gemacht. Die konzentrieren sich jetzt auf das Warframe, was ja wieder Free-to-Play ist, ne? Das wie alle. The way to go. Kann ich ja mal kurz einwerfen, weil wir es eben von Final Fantasy hatten. Ich habe heute erst wieder gelesen, dass Square jetzt auch sagt, hier unsere ganzen großen Spiele und so, da gibt es so ein Mischverhältnis. Es gibt immer ein paar Spiele, die sind teuer und die verkaufen wir auch gut. Es gibt aber auch Spiele, die sind teuer, die verkaufen sich nicht gut und dann hebt sich das auf. Und wir merken jetzt gerade unsere ganzen Mobile-Spiele, die wir machen und Social Games, damit verdienen wir viel mehr Kohle und dahin werden wir unseren Fokus jetzt auch immer weiter verschieben. Also ob man noch langfristig wirklich so Sachen sehen wird, wie so ein riesiges Final Fantasy, was dann halt mal diverse Dutzend Millionen Dollar oder Yen gekostet hat in der Entwicklung, das muss man halt auch erstmal abwarten. Ich glaube, da tut sich halt auch einiges. Glaube ich auch nicht. Also die müssen irgendwann merken, dass sie sich einfach kannibalisieren mit dem Geschäftsmodell. Und so gut Final Fantasy 13 ausgesehen hat in bestimmten Punkten und alles, war eben fast schon alles dann verschwendet, wenn der Rest nicht wirklich funktioniert hat. Und du kannst nicht sagen, ich werde mein Geld wieder zurückholen, aber da muss ich das Spiel eben seine 18 Millionen mal verkaufen und das kannst du eben heutzutage nur mit dem Call of Duty erreichen und nicht mehr mit Final Fantasy weltweit. Vor allem, weil die auch alle sehr japanisch aussahen. Ja, schade. Problem ist ja auch, dass Square sich da mit so Nebenprodukten wie Last Remnant, worauf ich mich damals gefreut habe, auch ein bisschen selbst in die eigene Reputation schießt. Last Remnant ist aber ziemlich gut. Ja, ja. Es war aber auch nur gut. So, also es war halt nicht das, was man erwartet hat, wenn man die ersten Bilder gesehen hat ersten Interviews. Square Enix speziell hat viel probiert am Anfang der Generation, so aus den ganzen Last Remnant und Infinite Undiscovery und wie diese ganzen 360-RPGs heißen, die keiner gespielt hat. Und ich weiß es eigentlich wertzuschätzen, wenn die mal ein bisschen was anderes versuchen mit solchen Titeln, aber wenn dann auch entsprechend Budget dahinter steht, kannst du dir eben nicht so Experimentierfreude erlauben. Und Rollenspiele sind leider ein Genre, was sehr von der Grafik oft dominiert wird, ne, und dementsprechend musst du dann entweder alles streamlinen, wie bei Final Fantasy 13, dass du Gears of War mit Japano-Leuten dann dabei rausbekommst, vom Spielprinzip her, oder du musst gucken, dass du die Grafik runterlässt und was machst, und zwangsläufig wird eh alles auf Handhelds dann laufen. Aber also das ist auch Wumpe. Lustig finde ich im Zusammenhang mit Square, ohne das jetzt unnötig weit noch auszuführen, dass sie aber auch noch so naiv teilweise sind, was ihre ganzen Mobile Games und sowas angeht. Zum Beispiel, dass dieses Final Fantasy Dimensions, was sie gemacht haben, dieses oldschoolige Final Fantasy, dass es halt knapp 30 Euro oder Dollar kostet, wenn du dir alle Kapitel kaufst. Was hier natürlich... Also vielleicht ist da auch wirklich der Markt total verzerrt, was das angeht, aber trotzdem im Vergleich, wo du andere Spiele für 79 Cent oder mittlerweile 89 Cent hast, da passt es nicht. Und jetzt das aktuelle Beispiel ist auch, ich glaube, wir hatten es vor ein paar Tagen davon, Gregor, dass ich dir erzählt habe, dass es dieses Theatrhythm Final Fantasy, dieses Musikspiel mit Final Fantasy Lizenz, gibt es jetzt auch für iOS und es ist grundsätzlich kostenlos, wo ich dachte, cool, auf dem DS hat es nur 40 Euro gekostet. Jetzt habe ich aber einen Artikel gelesen, das ist so voll mit DLC, dass du, wenn du alle Charaktere und Lieder haben willst, gibst du halt mal 109 Euro aus, Alter, bis du alle Sachen für dieses iOS-Spiel dir irgendwie runtergeladen hast. Und da denke ich halt auch so, ja, okay, ihr spinnt halt auch ein bisschen. Ja, die werden leider nie, oder die müssen irgendwie mal wirklich dann richtig finanzielle Schwierigkeiten bekommen, um mal ein vernünftiges Geschäftsmodell dort einzuführen. Und es ist nicht haltbar, dass du sowas wie Theatrhythm, so cool ein Final Fantasy Rhythm Game, dann ist entweder für 40 Euro auf dem 3DS oder eben für hunderte für Euro dann auf dem iOS dann verkaufen kannst. In Japan mag das funktionieren, auf die eine oder andere Art, das ist ja auch die Handykultur anders, aber hierzulande und im Rest der Welt wird das auf lange Sicht nicht funktionieren. Zum Glück haben die Eidos, damit da die Kohlen aus dem Feuer geholt werden. Trantinger, weil, apropos Spiel, das sich nicht verkauft hat oder nicht genug verkauft hat, das Studio gekillt hat, Kingdoms of Amalur. Ja, genau. Wobei, ich glaube, so schlecht waren die Verkaufszahlen, oder es war nicht mal so verkehrt, also nee, es war jetzt kein super Flop. Also Aber es war natürlich auch bei Weiben kein Hit. Genau, kurz um mal reinzuwerfen, das Spiel hat sich einigermaßen gut verkauft, nur das Studio, was dahinter stand, ich weiß jetzt nicht mehr, das war so ein Ex-Baseball... 38 Studios, 38 Studios oder Big Huge Games, genau, ich weiß nicht, was da der Unterschied ist. Kurt Schillinger ja. Oder so, war ein Ex-Baseball-Profi in den USA und hat das Studio dort gegründet, hatte aber alles so kalkuliert, dass das Spiel hätte 5 Millionen verkaufen müssen und hat nur 3,5 Millionen oder so verkauft und da haben die Leute, Investoren, ganz, ganz viel Geld verloren. Ich glaube, so irgendwie so Steuer... Gab es da noch so Steuerschmuck, dass der mit mehreren Millionen Dollar in der Steuerkreide steht? In der Stadt, wo die ansässig waren, was ich jetzt wieder vergessen habe, hatten die, glaube ich, auch Fördergelder bekommen. Ja. Die konnten dann nicht mehr, ich weiß nicht mehr genau, was da war, aber der hat dann auf jeden Fall noch dicke Schulden gehabt. Ja, soll auch noch irgendwie dann so kurz bevor er wusste, dass alles hier den Bach runtergeht, doch seine persönlichen Gelder abgezwackt haben, damit sie die wenigstens sicher sind. Da haben sich seine ehemaligen Mitarbeiter bestimmt gefreut. Das Spiel selber, aber schien mir auf jeden Fall interessant zu sein. Du hast ja auch den Beitrag angeguckt. Das war ganz cool. Also ich fand's, die ersten Momente waren richtig schlimm eigentlich, weil ich das überhaupt nicht hübsch fand und sehr generisch. Und irgendwann fing es dann aber an, seine Stärken auszuspielen, weil das die Steuerung schön direkt war. Du konntest on the fly zwischen den Waffen switchen. Du hast immer viel gefunden und irgendwann gefiel er die Grafik auch wenn sie ein bisschen knuffiger war. Es hat eher so ein, viele haben es beschrieben als Mischung zwischen, also Mischung aus World of Warcraft, was den Stil angeht und auch diese MMORPG-Anleihen. Und keine Ahnung, nichts mehr. Spiel und WoW, so ungefähr kannst du sagen. Also kann man sich geben, aber. Ja. Und es gibt ja auch bestimmt mittlerweile, kann man sich gibt's von Apple auch mega und billig. Ja. Genau, von Apple und Ei aus England dementsprechend dann rüberholen. Also ich fand's nicht schlecht. Was wirklich das Allerschlimmste war, nach einer gewissen Zeit hast du gemerkt, dass alles, was du findest, halt eigentlich gar keinen Wert mehr hat, weil du sowieso schon der Chef warst und alles plattgehauen hast. Und da haben dich die Schätze auch nicht mehr gejuckt. Und die Story war natürlich völlig unter ferner Liefen und auch die Locations, das hat alles nach Baukasten sich angefühlt. Das waren halt diese Versäumnisse, die sie dann gemacht haben und wo man dann später im Spiel gemerkt hat, scheiße, es ist einfach nur, sie setzen mir eine Welt hin, die einfach kein Flair hat und kein Wesen, keine Seele. Es hat sich vielleicht dann angeboten, das ist so das Spiel, wo dann das Feedback der Spieler dann wieder zurückkommt ans Entwicklerhaus und dann kommt Kingdoms of Amalur 2, wo dann jetzt die Serie richtig losgeht, aber da sind wir ja leider nicht mehr letzten Endes dann dazu gekommen. Ja. MMO haben sie ja auch noch geplant, Copernicus sollte heißen. Stimmt, da war auch irgendwas. Ja, ambitioniert waren sie auf jeden Fall. Ne? Besonders klug nicht, aber ambitioniert. Aber ist vielleicht auch gut so, ich meine... Bisschen wie bei Hellgate London damals. Oh ja. Da sollte es noch Mythos geben. Als MMO, dann sollte noch Hellgate irgendwie Tokio, Hellgate, Berlin und Hamburg. Irgendwie hatte ich immer den Eindruck, dass Torchlight hat nichts mehr mit Mythos zu tun oder so, ne? Oder irgendwas ist aus Mythos entstanden. Mythos ist Mythos geworden dann. Wirklich? Ja, das war dann über Frogstar kam das. Okay. War okay. Maximal. Ja. Hier nochmal, ich war Anfang des Jahres kurz bei THQ gewesen, als es THQ, gibt es THQ noch, oder? Nee, wie viel ist also das heute? Zum Aufnahmezeitpunkt gibt es THQ noch. Ich habe mir angeschaut, UFC Undisputed 3, jetzt nochmal reinwerfen. UFC-Prügelspiele sind natürlich auch ein sehr spezielles Feld, aber speziell der Undisputed 3 war ziemlich gut und man kann sogar echt gut reinkommen, selbst wenn man nicht sich mit der UFC und mit dem System auskennt. Es ist mal ein echt anderes Prügelspiel, leider für das Studio. Die Lizenz ist dann von THQ, unabhängig davon, dass ja eh alles am Dampfen dort ist gerade, zu EA rübergegangen und ich habe mich schon ein bisschen schlecht für die Jungs gefühlt, weil ich die eben auch begleitet habe über die vergangenen Spiele, dass dann, ich glaube, der Microsoft PK ist dann so EA rausgekommen. Übrigens, UFC ist jetzt dort, wo es schon immer hätte sein sollen, bei EA Sports. Ja, also das fand ich auch ganz gemein. Das fand ich auch ein bisschen gemein damals bei der PK. Gemein, ja. Aber man muss halt sagen, okay, wenn sie dann für die Lizenz noch irgendwie ein bisschen was bekommen haben, ich weiß ja nicht, wie das mit der Lizenzierung da abgeht, aber der dritte Teil von UFC war auf jeden Fall definitiv der beste. Mhm, ja. Weil er eben auch für Leute, die sich, so wie ich jetzt, nicht mit den UFC-Regeln zwingend auskennen, gibt es da Regeln? Ja, also nein, UFC ist unter den ganzen Kampfsportarten so das Vernerdetste eigentlich fast schon. Ne? Also wenn du UFC so im Fernsehen oder sowas dann schaust, wenn du keine Ahnung davon hast, siehst du einfach nur zwei Leute, die auf dem Boden liegen und sich umarmen für 5 Minuten. Ja, und andere Leute, die sich auskennen, sagen, ah, schau dir mal diesen Armbar an, wie er den da reingenommen hat und alles. Ja. Und, oh, alles und so genauso sind halt auch die Spiele. Und irgendwann liegst du dann halt im Spiel auf dem Boden bei Teil 1 und 2 und weißt nicht, was du tun sollst. Und dann drückst du irgendwelche Button und verrenkst dich eigentlich nur mehr, dass du halt in einer schlechteren Ausgangslage bist. Und beim dritten Teil hast du halt noch ein bisschen das Gefühl, du kannst eher selbst bestimmen, was passiert. Ja, die haben es wesentlich, den Zugang wesentlich vereinfacht für Neulinge, aber trotzdem noch für die Leute, die sich dann richtig einarbeiten, die Komplexität erhalten mit verschiedenen Steuerungssystemen. Das ist wie beim neuen WWE quasi. Ja, die haben es auf jeden Fall, so. Die haben sich auf jeden Fall sehr, sehr verbessert und ich dachte, die wären auf einem guten Weg, da noch viel weiter zu produzieren, hat sich aber leider nicht ergeben. Wer auf UFC Bock hat, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Das macht nicht Juke dann, ne? Das machen nee, das machen dann. Eine gute Frage, wer das macht dann? Ich weiß ja nicht, wer es jetzt dann vielleicht, wahrscheinlich machen es ja die davor dieses MMA-Spiel für EA gemacht haben. Stimmt, ja. Das macht natürlich Sinn. Das MMA-Spiel war halt auch mega Grütze. Also. Oder vielleicht gehen jetzt ein paar Leute von THQ rüber zu EA und wenn sie schon die Expertise und die Kontakte und alles dann da haben, wird es ja vielleicht durchaus ganz hilfreich sein. Also für die Käufer letzten Endes ist ja scheißegal, ob EA oder THQ dann draufsteht. Also das Spiel ist gut. Spiel ist gut. Aber ist auch krass, wie groß diese Marke einfach mittlerweile geworden ist. Ist die größer als die WWE mittlerweile? Relativ. Also in den letzten Jahren gab es einen extremen Boom, was UFC speziell in Richtung Pay-Per-View angeht, weil es ja ein bisschen so wie, sagen wir mal, WWE oder Catching für Erwachsene. Wie TNA damals. Das hatte auch so einen super krassen Boom und dann ist es halt TNA hatte nie einen Boom. Nicht? Leider nicht. Eigentlich nicht. Ich glaube, die verkaufen sich immer so, als ob da ein Boom gewesen wahrscheinlich. Wäre. UFC muss ja dann vorstellen, die Leute, die dann dem Wrestling sozusagen entwachsen sind und eben dann nicht auf diese Show dann Bock haben, dass du eben dort wirklich Kampfsport hast, der sich auch dann auf real, in Anführungsstrichen, erzählte Stories dann bezieht und auch Leute, die auf den Gewaltfaktor dann eben stehen, das ist schon alles spannend und alles inszeniert, aber ich habe nie persönlich Bock drauf gehabt und ich habe auch keine große Freude dran, zum Beispiel zu sehen, oh, der hat sich jetzt nicht rechtzeitig aus dem Armbar gelöst, also hat er ihm den Arm an 4 Stellen gebrochen, guck mal, im Replay nochmal. Ja, aber das geht mir auch so, also bei mir ist es so, beim Wrestling ist irgendwie der Weg das Ziel und ich möchte halt sehen, wie sie da hinkommen. Mir ist es egal, wer gewinnt, ich will halt einfach nur einen schönen Showkampf sehen. Schön unterhalten werden. Genau, und das werde ich halt nicht, wenn es dann tatsächlich um echte Gewalt geht. Also auch Boxen geht mir schon irgendwie so. Ja, mag ich. Boxen ist ja noch langweiliger als UFC. Ja, klar. Ja. Also UFC ist dann halt noch relativ interessant, aber ich finde es halt, wenn sie sich echt verletzen sollen, nee, das finde ich nicht schön. Ich habe einige Kumpel, die aus dem Wrestling-Bereich sozusagen zur UFC rübergewechselt sind, einfach weil das Interessengebiet sich verlagert hat, aber auch einige, die wieder zurückgekommen sind sozusagen, weil sie dann gesagt haben, okay, das hat sich auch irgendwie erledigt und ich weiß, was ich beim Wrestling bekomme. Übrigens TLC, sehr guter Pay-Per-View, was du nicht geschaut hast, Fabian. Habe ich ich habe es auf der Festplatte, aber natürlich lade ich sowas nicht illegal runter, natürlich, aber ich gucke es mir gleich noch an. Natürlich bei Sky mache ich mir ein Abo. Sehr, sehr gutes TLC-Match. Ja, The Shield wird... Hast du gesagt, das ist das beste TLC-Match? Das beste TLC-Match der letzten 10 Jahre. So viel gab es ja auch, gute zumindest, nicht, aber seit den ganzen Hardy Boys und Edge and Christian Sachen gab es nicht mehr so viel. Ich sehe Trant richtig an, wie bei ihm so ein Güterzug gerade so das Gehirn rauscht. Okay, gut. Aber gut, wir haben länger über UFC gesprochen, als ich eigentlich erwartet hätte. Dafür können wir aber jetzt sprechen über Alan Wake American Nightmare. DLC für Alan Wake habe ich mir für 7 Euro, glaube ich, auf Steam gekauft. Als Standalone. Nur kurz gespielt. Das war doch kein DLC, das war ein App. Das war eigentlich ein Standalone-Titel. Aber nicht so gut wie das alte. Nee, das stimmt. Das war definitiv nicht so gut wie die Vorgänger im Prinzip. Also wie die Download-Contents zum Alan Wake oder auch wie Alan Wake selbst. Aber ich glaube, da kann man den Remedy-Cast von uns hören. Da kann man den Remedy-Cast hören. Den Til Schweiger-Cast meinst du? Ja, genau, den Til Schweiger-Remedy-Cast. Ja. Irgendwann kann man sich aus allen Casts, wo wir Til Schweiger mal erwähnt haben, das zusammenschneiden und hat den Til Schweiger-Cast dann fertig. Das stimmt allerdings. Fertig. Ja. Das ist auch eine Arbeit, die man sich dann machen sollte unbedingt. KokoW eine Stunde lang. Aber ja, ey, Alan Wake, immer her damit. Ich bin ganz, ganz großer Alan Wake-Fan. Ja. Du bist wohl von allem ein Fan. Nee, von vielen Dingen auch nicht. Nur von Kagawa Shuju wahrscheinlich. Von Kagawa Shuju nicht. dann wahrscheinlich nicht. Schade, ich hätte gedacht, dass zu E3 die Ankündigung für Alan Wake 2 zumindest. Ja, wäre ich großer Fan. Kommt. Aber also die Remedy-Leute haben es ja angekündigt oder irgendwie geteased, aber es ist bis jetzt immer noch nichts gekommen offiziell. Also ich hoffe mal, dass da was bald passiert. Trantinger, SSX. Ja, nee, falscher Mensch, habe ich leider nicht gespielt. Besser wie deine alte. Du hast es kurz gespielt? Ja, ich glaube, es wäre sowas, was Trant überhaupt nicht gefallen hätte, weil es war so ultra hip und die Leute waren alle super hip und es waren alles so reiche Leute und alles war so krass mit den Bergen und so. Das hat Hauke damals wirklich super schön in seinem Beitrag aufgegriffen. Den habe ich jetzt, oder haben wir jetzt nochmal ein paar Teile von gesehen, als wir diese letzte Sendung des Jahres geschnitten haben. Das war halt sehr überdreht, es war ansonsten spielerisch ganz gut, es war jetzt nicht überragend, es war auch grafisch, habe ich mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft, aber ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, dass sich das gut verkauft hat, da hat man echt nur so kurz bevor es rauskam was von gehört, danach aber auch nie wieder. Ich kenne auch eigentlich sonst niemanden, der das wirklich gespielt hätte oder der da groß Bock drauf gehabt hätte. Also ich bin ja großer Fan. Nein? Aber ich habe es auch gespielt. Ich habe es auch gespielt und am faszinierendsten fand ich eigentlich, dass sich die Musik angepasst hat dem, was du machst. Also wenn du krasse super Sprünge gemacht hast, dann wurde die Musik auch intensiver. Das war cool. Und wenn du halt irgendwie in sehr, sehr langsam geslidet bist, dann wurde die Musik auch verlangsamt. Also es hat schon Spaß gemacht. Aber das war eher so ein technischer Schnickschnack, der dann nicht darüber irgendwie hinwegtrösten konnte, dass es so ein Trackmania Schnösel Protagonisten-Kack war. Ich saug gerne mal wieder ein Snowboard-Spiel, was den Sport auch so ein bisschen ernst nimmt, weil bei SSX, also das hat auch viele Fans, aber mir hat es nie gefallen, dass Cool Borders fand ich geil damals. Das ist immer so übertrieben, also lang die Charaktere und die Musik und die ganzen Einblendungen und Kombos, das hat man eben schon gesagt. Ich finde auch immer diese Fischei-Optik, diese Fischaugen-Optik, dass sie so gezwungen versuchen, so eine krasse Höhe und so ein krasses Speed-Gefühl zu erzeugen, gefällt mir auch nicht, weil es so gekünstelt ist. Ich war nie so ein Fan von diesem Fischaugeneffekt, weil ich wusste, das ist gefaked. Und wenn ein Spiel aber diesen Effekt nicht hat und trotzdem schnell ist, dann denke ich mir, okay, das ist echte Geschwindigkeit. Das ist nicht echte Geschwindigkeit mit dem Fischaugeneffekt. Das hat mir nie so gefallen und ich hätte so gerne mal wieder ein Snowboard-Spiel, wo man auch wirklich den Schnee unter seinem Brett spürt, wenn du merkst, okay, hier ist Eis, hier ist Tiefschnee, ich sink ein und es knarzt. Also ich sage immer wieder, ja, 1080 auf dem N64 war mein Lieblings-Snowboard-Spiel. Hier verlinkt dein Ausgegraben. Nein, du Arschloch. Doch, natürlich, nein. Folge 15. Amped war nochmal so ein Versuch, wo ich gedacht habe, damals auf der Xbox, auch das war eigentlich ein cooler Ansatz, aber das war mir dann wieder zu kompliziert, leider. Aber du machst also, ja nicht... Du machst ja nicht bei sowas, was echt schon super speziell ist und wo du, glaube ich, von vornherein nicht so eine hohe... Vorhersage hast, dass du so viel verkaufen wirst, dann machst du das ja nicht noch super eng, indem du es noch super realistisch machst und dann noch Leute abschreckst, die einfach nur mal ein bisschen einen Berg runterfahren wollen, wie bei Tony Hawk. Dann machst du das als Download-Spiel, was du für 50.000 Dollar entwickelst oder so. Also, genau, richtig, was Skate zu Tony Hawk ist, müsste mein Wunschspiel zu SSX sein. Ja, aber jetzt guck mal, wo Skate mittlerweile ist. Ja, klar, bei Teil 4 demnächst. Drei Teile gehalten und die waren auch erfolgreich. Was? Ist jetzt nicht Teil 4 angekündigt? Ach, Skate ist doch tot, schon lange. Denke ich schon. Also ich bin großer Fan von Skate. Da kommt nichts mehr raus. Ey, aber Skate war so ein Ding, wo dann auch alle nachgeschrien haben und wo zumindest die ersten zwei Teile die Leute gesagt haben, Alter, geil, Tony Hawk ist jetzt ausgelutscht nach 9 Teilen oder ja, damals waren es noch 8 und das kam zum richtigen Zeitpunkt und hat einfach den Sport nochmal neu dargestellt, wie sich die Leute gewünscht haben. Es war einfach ein richtiger Zeitpunkt. Eins war echt eine Bombe. Das hat mich an Treasure Skate or Destroy erinnert, damals für PlayStation 1. Das weiß ich nie, warum das jeder anführt. Also, es war cool, aber das war nie im Leben realistisch. Nee, es gab ja auch Cops auf Skateboards, die dich mit Tasern irgendwie malträtieren wollen. Natürlich war es nicht realistisch, aber es war trotzdem sehr cool damals. Es war 90s pur eben. Ja, klar, aber es hat Spaß gemacht damals. Fresher fand ich damals besser als irgendwie Tony Hawk 35, was da damals rauskam. Ja, okay, die 35 ist schon. Tony Hawk 2 immer noch das Beste. Ja, du hast recht dran, so ein Äquivalent fehlt ein bisschen und in den letzten Jahren gab es kein Snowboard-Spiel, in das ich mich vertiefen konnte. Da ist ja auch diesen ganzen Shaun White-Kram irgendwann mal und Shaun White Skateboarding, wo er ganz blumig seine Philosophie... Oh, das war ja nix. Was war das? Er ist für den Frieden geskatet in einer totalitären Welt. Arbeitswelt rumgeskatet, wo er alles bunt machen musste und er konnte sich auch die Rails aus Regenbogenfarben vor sich hermalen oder sowas. Ja, das kommt davon, wenn du die Story einem verdruckten Snowboard-Spieler dann gibst. Mhm. Ja, schreib mal eine Story für unser Spiel, wird ganz, ganz groß. Aber gut, das zu SSX. Schade, das nächste Spiel hätte ich mir gerne angucken wollen, hab's aber aus Zeitgründen auch noch nicht geschafft. Twisted Metal auf der PlayStation 3. Wollte ich auch immer spielen. Dann nochmal rausgekommen. Ich war nie so ein großer Twisted Metal Fan auf der PlayStation 1. Ich auf der 1 schon, das fand ich ziemlich gut. Mit dem Splitscreen-Modus, das war halt nur zu zweit, aber das hat trotzdem gut funktioniert auf der 1er PlayStation. Und wo ich jetzt gerade mal am Reden bin, aber auf der 1er war es auch noch einfach zu verstehen und bei Twisted Metal jetzt auf der PS3, du hast nichts mehr gerafft. Ich hatte es aufgegriffen in meinem Beitrag, dass die Tasten einfach so krass überbelegt waren, also das Joypad war überbelegt. Du wusstest einfach nicht mehr, wie alles funktioniert, weil da gab es halt Boosts, es gab Ausweichmanöver, es gab Rückwärtsgang, es gab Hupen, es gab sau viele verschiedene Waffen. Auch die Waffen anzuwählen, die du an Bord hast, war schon kompliziert. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es ging. Und on top hatten alle Fahrzeuge noch verschiedene Movesets, sag ich mal. Wirklich wie bei einem Prügelspiel. Also wenn du jetzt ein Helikopter geflogen bist, dann musstest du natürlich auch erstmal verinnerlichen, wie du aufsteigst, gierst, wie du in die Ego-Perspektive switcht. Genau, eine Ego-Perspektive hat auch noch voll viele Fahrzeuge. Was ein Bullshit. Also du hast wirklich gar nicht mehr gerafft. Und das war eigentlich schon der Partyblocker schlechthin, dass du keinen ans Joypad mal kurz setzen konntest und konntest Spaß haben. Es war einfach zu kompliziert. Ja. Das ist halt das Ding, bei so einem Arcade-Racer brauchst du im Prinzip Gas, Bremse, Rückwärtsgang gehen, ja. Und Waffen. Ja. Ja. Und mehr brauchst du nicht. Also deswegen ist halt Mario Kart so geil. Genau, da kannst du jeden dran setzen. Twisted Metal, die waren ja früher, glaube ich, von David Jaffe, also die alten Teile. Da hat er zumindest daran mitgearbeitet, der später God of War gemacht. Und der hat ja dieses Calling All Cars, glaube ich, dann vor ein paar Jährchen mal rausgebracht. Das hat zum Beispiel noch Bock gebracht, fand ich. Jetzt sind wahrscheinlich neue Leute an dem aktuellen Twisted Metal dran, die vielleicht nicht ganz die Philosophie dahinter verstanden haben. Das Spiel an sich aber gut, weil also abgesehen von der Steuerung hat es sich angefühlt wie früher. Die Levels waren genauso abgedreht und das Handling war auch schön knackig, sodass man sich ja jetzt keinen Kopf machen musste, wie man um die Kurve fährt. War alles super. Was mich irritiert hatte, waren auch die Cutscenes, weil das ist eigentlich auch nichts, was man in so einem Partykracher erwartet. Die also, waren wirklich echt weird und gestört. Das und ist vielleicht Tradition aus der PlayStation-Ära, da waren es ja noch gefilmte Videos, glaube ich. Ne? Genau, ne? Dadurch hat es natürlich auch diesen Trash-Charme gehabt, aber hier haben sie das fast schon zu gut inszeniert und du hast wirklich ein bisschen Schiss bekommen und dieser Sweet Tooth, der Clown, dann haben sie seine Vorgeschichte gezeigt, dass er ja eigentlich ein Eiscreme-Verkäufer war. Klar, sie kennst du ja in seinem Auto. Ja, klar. Und das ist dann halt so muskulöser Glatzkopf, der immer sauböse guckt und der auch wirklich zuerst die Kinder bedient und dann fängt er an zu zittern vor Wut und kocht in seinem Eiswagen. Du denkst dir, alter Scheiße, der platzt gleich. Und dann zeigen sie halt auch noch, wie Blut auf das Familienfoto spritzt, wo er, seine Frau und seine Tochter drauf ist, weil er hat seine Familie abgeschlachtet. Also richtig knallhart. Du siehst dann noch seinen großen Schatten, wie er die Treppe hochgeht und seine Tochter sitzt verängstigt im Zimmer und er kommt, Alter, auf sie zu mit der fetten Machete drauf und sie sticht ihm das Auge aus. Das wird alles nur angedeutet, aber lauter so Sachen, ey. Also wirklich ganz fiese Scheiße so. Ja, und jetzt viel Spaß mit dem Fun Racer. Ja, genau. Oh Mann, ja, da sitzen wohl ein paar recht verquerte Leute da bei Sony. Das ist nämlich ein bisschen Thrillkill. Thrillkill? Thrillkill. Ach ja. Kam nie raus, deswegen dürfen wir drüber reden, ist egal. Ja, Wu-Tang Clan ist es. Ja, es war dann zu Wu-Tang Clan geworden, aber Thrillkill war auch schon ganz geil. Ganz schlimm war es gewesen. Nee, das war spielerisch ganz gut. Ja, wie Wu-Tang aber war aber auch spielerisch ganz gut. Es war aber auch nur das halbe Spiel drin, glaube ich, in der Version, die dann rumgeflogen ist. Es gibt ja drei verschiedene. Egal. Egal. Im Thrillkill-Podcast. Oh, ja, die machen wir. Es gab nicht mal eine Thrillkill PlayStation bei einem PC-Magazin, bei einem PlayStation-Magazin zu gewinnen. Und die war letztens erst auf eBay. Und da war ich so, oh, wie weit gehe ich mit? War ich bis 20 Euro dabei und dann ging sie für 600 Euro oder so. Ja, da gibt's, manche Leute sind dann schon scharf auf solche. Das war halt ein Einzelstück, deswegen mit geairbrushed PlayStation 1 ja. Mit Thrillkill-Logo. Übrigens, bevor ich es vergesse, Einzelstücke, angeblich soll jetzt eine Version von Resident Evil 1.5 aufgetaucht sein. Was? Also der nie beendet. Also der, da sollen ein paar Leute sollen an die rangekommen sein und die jetzt sozusagen so spielfertig programmieren, dann so eine 50-60% Version des ersten Resident Evil Nachfolges, der dann gecancelt wurde vom Capcom, bevor sie sich dann an den richtigen Nachfolger dran gesetzt haben, noch mit Elsa Walker anstatt Claire Redfield und Leon fängt unten in dem Polizeirevier im Knast an und so weiter. Und angeblich sollen da wirklich jetzt gerade momentan welche dran sein und die fertig programmieren. Wenn es rauskommt, wäre ich sehr gespannt. Ja, was heißt denn fertig? Das war doch schon nie fertig. Also naja, es soll eine Beta-Version dann gewesen sein, die wohl, es existiert ja schon ein längeres Video, das schon einige fertige Level zeigt, aber die wurden wahrscheinlich nicht von Capcom so zusammengefahren, dass du eine zusammenhängende Story da drin hast. Und wenn es zumindest so spielfertig zusammengebaut wird, dass man jetzt nicht irgendwo Abstürze oder sowas dort hat, angucken würde ich es mir auf jeden Fall. Okay. Dann einmal da fällt mir jetzt auch gerade wieder, ist. Weil auch Devil May Cry aktuell ist, habe ich nochmal gelesen, dass Devil May Cry 1 damals, glaube ich, als Resident Evil 4 genau geplant war, wo ich aber jetzt eigentlich gar nicht raff, wie kommt denn der Zusammenhang zustande, weil die könnten ja weiter auseinander nicht sein. Der Hideki Kamiya, der Entwickler von Devil May Cry, war der, der den Nachfolger zu Resident Evil 1 gemacht hat, also hatte den von Shinji Mikami übernommen und hat, nachdem Shinji Mikami mit Resident Evil 3 und dem Dreamcast Ableger dann beschäftigt war, hat er den Auftrag bekommen, okay, kümmer du dich schon mal um den Nachfolger, hat da aber so viele radikale neue Ideen reingebracht. Ja, eben, aber ich meine, weißt du, das hat ja wirklich gar nichts mehr damit zu tun. Panzersteuerung gegen superschnelle Actionsteuerung, Fernkampf gegen Nahkampf, Zombies gab es auch nicht mehr. Es hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Ja, nee, aber deshalb siehst du ja auch, dass die auch dann gesagt haben, das können wir nicht Resident Evil nennen. Nee. Na, lass das nochmal extremer in die Richtung packen. Das wäre wirklich dann als Resident Evil verkauft. Ja, wäre geil gewesen, ja. Oh, Es wäre schon interessant geworden, ja, wenn du dran eh bedenkst, Resident Evil 4 hatte ja auch schon verschiedene Versionen vorab, die auch komplett anders ausgesehen haben als das, was wir am Ende bekommen haben. Aber hey, Resident Evil Podcast im Jahr 2017 werden wir den eh nachholen. Februar rausgekommen. Ich versuche immer wieder in dieses Spiel reinzukommen, weil ich die Yakuza-Serie so liebe, aber Binary Domain, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, leider. Leider. Ich habe auch nie gespielt. Ich fand, das sah interessant aus, aber ich bin auch nicht so der Shooter-Fan mittlerweile. Third Person, Gears of War-Style ein bisschen. Da gab es ja viele in diesem Jahr, also viele Gears of War-Klone. Sehr viele. Ja. Mit einer meiner Lieblings-Gears of War-Klone später war Inversion. Den fand Trant ja ganz, ganz schlimm. Nee, nicht ganz schlimm, übertreib nicht. Ich find's so, das ist wirklich das mittelmäßigste Spiel überhaupt. So. Ja. Aber auf jeden Fall, in diesem Jahr war es immer noch einer der besseren Gears of War-Klone. Und Binary Domain war auch okay, wenn man nicht zu zocken hat. Ich als Gears of War-Experte, möchte ich meinen, und Fan. Ja, du bist egal nicht, du nimmst gerade deine Brille ab. Genau. das war durchaus okay. Kann man gespielt haben. Ja, spielerisch glaube ich, ja, ganz okay umschreibt es ganz gut von dem, was ich bisher gespielt habe. Ich habe mehr Bock, das wirklich wegen der Story eher zu spielen, weil ich auf diesen Yakuza-Wahnsinn wirklich gerne abfahre und die es teilweise auch schaffen, gute emotionale Momente zu treffen. Ich habe von einigen Leuten gehört, die das parallel jetzt mit Mass Effect 3 zum Beispiel gespielt haben, dass die bei Binary Domain teilweise wesentlich emotionaler abgeholt wurden, weil das ähnliche Thematiken wie Mass Effect 3 dann später dann behandelt hat, so von wegen, was ist Mensch und was ist noch Maschine das und kann so weiter. Ich nicht vorstellen. Also Binary Domain war das schon relativ platt. Das klingt jetzt so, wie wenn Leute mehr bei Yakuza Dead Souls abgeholt wurden als bei Walking Dead. Nee, das hat so lustigerweise ja auch was gehabt, Yakuza Dead Souls. Da kommen wir noch dazu. Aber wir sind hier am falschen Ort. Ich versuche da ja, noch. Aber das ist ja eigentlich die japanischen Spiele, die immer so verschrien werden, dass sie jetzt eigentlich den Boden unter den Füßen verloren haben. Im Grunde haben die ja immer noch einen gewissen Spirit, den du sonst irgendwo findest, der auch immer noch geil ist, aber du kommst halt nicht dran, weil da drumherum so viel fette, hässliche Schale ist. Ja, lass mich bei Yakuza Dead Souls dann im März dann drüber reden. Also ich glaube, Final Fantasy 13, was du vorhin gemeint hast, ist bestimmt auch das Paradebeispiel gewesen. Ich hab's mir mal billig bestellt und nie angefasst, weil ich immer von diesen 40-Stunden-Tutorial gehört habe. Was bestimmt jetzt übertrieben ist, aber das schreckt mich einfach ab. Die haben nicht gewusst, wie sie umzugehen haben, um das Spiel sozusagen einer größeren Audience zu öffnen. Mhm. Ne? Und es ist wirklich auch Gears of War, aber mit einem Kampfsystem wie bei einem Rollenspiel. Und das funktioniert einfach nicht. Ne? Mhm. Aber das genug zu Final Fantasy 13. Syndicate ist rausgekommen. Ich bin großer Fan des alten Syndicates des Strategiespiels, auch eins meiner Lieblings-Bullfrog-Spiele damals gewesen, auf dem Mega Drive habe ich es zumindest noch gespielt, was vielleicht nicht ganz so ideal gewesen ist. Das neue ist ein Shooter, oder? No? Mhm. Das aktuelle Syndicate. Ist der eigentlich indiziert worden dann? Nee, oder? Irgendwas war da. Ja, der kam nicht in Deutschland raus. Also er kam nicht zum Glück haben wir nichts wertend dazu gesagt. Beziehungsweise er kam raus in der ungekürzten PG-Version. Er hat keine USK-Freigabe bekommen. Der ist ohne USK-Siegel gekommen. Ich glaube, es wurde aber nie indiziert. Ich gucke jetzt mal nach. Okay. Ich glaube schon, dass es indiziert wurde. Aber wir sagen einfach nichts wertend. Wir sagen einfach es ist erschienen. Wertend. Es ist erschienen. Ach, es ist wirklich indiziert worden. Ja. Okay. Zum Glück haben wir nichts drüber gesagt. Ja. Nichts Positives deswegen, zumindest. Es ist halt erschienen. Auch erschienen im Februar und ich glaube, da werden wir uns wahrscheinlich ein bisschen kabbeln, werter Fabian. Mhm. Die PlayStation Vita ist rausgekommen. Ach, wir kabbeln uns nicht. Ich habe ja wieder eine gekauft zum Billigpreis. Ja, du hast eine gekauft, eine verkauft und wieder verkauft. Das ist eine gute Konsole und du hast ja hier auch noch Uncharted Golden Abyss angeführt. Das ist natürlich wieder so ein Paradebeispiel dafür für ein Spiel, was man eigentlich nicht auf dem Handheld braucht. Trotzdem war es gut, obwohl es nicht von Naughty Dog war. Jetzt wirst du mir noch sagen, nächstes Jahr kommt ja auch noch Persona raus. Das ist schön, dann habe ich die Konsole schon. Ja, da kommt dann nochmal ein Spiel raus, was ich spielen kann. Ich habe jetzt PlayStation All-Stars Battle Royale gespielt, ist auch nett, aber auch da fragte ich mich dann immer von wegen, ja okay, jetzt ist gerade nicht eine dieser seltenen Situationen, wo ich im Bus sitze und es lohnt, die Vita rauszuholen, warum sollte ich zu Hause nicht auf der PS3 spielen? Ja. Also die Konsole ist nach wie vor gut, das Ding hat aber halt sau viel falsch gemacht, was das Spiele-Line-Up angeht, das ganze Konzept dahinter, was die Spiele-Vermarktung und den Verkauf angeht, ist Panne. Ich würde das Ding echt gern häufiger benutzen. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ich freue mich jetzt mehr auf das Arcos Gamepad, was ich mir bestellt habe, was so ein Android-Device ist für 150 Euro, als ich diese Vita, ich habe dafür einfach fast keine Verwendung für. Ey, und ich habe einfach gedacht, selbst das wäre ja immer noch ein bisschen... wäre nicht das Totschlagargument gewesen oder nicht das Superargument, aber wenn die Vita auch irgendwie auf Android basieren würde und auch so auf Zugriff auf den App Store hätte, weißt du, wenn es schon so ein Gaming-Device wäre, weil die Hardware war ja gut, sie war leistungsstark, das wäre doch super gewesen. Stattdessen gibt es da nichts anderes außer PS Vita-Spiele, die halt sauteuer sind. Sony hat ja den Zwischenschritt mit diesem Xperia Play, ja, das war, ist doch ja auch Android basiert, oder? Ja, aber das war ja dann nur PS1, oder? Das ja war ja PS1, nix. Das hatte aber zumindest diese physischen Steuereingaben und das mochten noch viele Leute gerne. Das ist auch heute noch relativ beliebt und hält auch den Preis relativ konstant, so knapp um die 200 Euro, ein bisschen billiger. Das hat aber den großen Nachteil, dass es von Sony relativ schnell wieder fallen gelassen wurde und das hat irgendwie eine Android-Version 2. irgendwas und mittlerweile ist man ja bei 4. Ja, irgendwas. Das heißt, das Ding ist heute nur noch ein Freak-Gerät. Aber da, wie du sagst, ich verstehe das nicht. Die haben dann später was gemacht, dass sie, du kannst so PlayStation Mobile Spiele, das sind auch so Arten von Handyspielen irgendwie, die du halt auf Handys und auf der Vita nutzen kannst. Da gibt's eine Handvoll. Aber das Ding müsste halt viel, viel offener einfach sein. Viel offener und du brauchst Zugriff auf den riesen Apps, also wie heißt der, Google Play Market? Ja. Ich weiß, wie der Android Spiele Market heißt. Weiß ich mittlerweile, ja. Da brauchst du Zugriff drauf, weil ich habe so oft die Vita, ich habe mir das nie angeguckt, ich habe es in die Hand genommen, ich fand es immer toll. Ja. Und ich lag so oft irgendwie im Bett auf der Couch oder so und habe diesen PSN-Store abgegrast, in der Hoffnung, irgendwas zu finden. Nee. Ich habe wirklich jede Scheiß-Kategorie, auch PS1-Spiele, PS-Minis, habe ich wirklich dreimal am Tag abgegrast, weißt du, in der Hoffnung, ach komm, nimmst du das. Ah, das gefällt dir eigentlich ganz gut. Ach scheiße, 49 Euro, okay, guckst das mal weiter. Oh, das kostet dir nur 20. Ach nee, ist voll das Scheißspiel. Und so ging es die ganze Zeit weiter, ich habe ja einfach nichts gefunden. Aber auch da, es kostet nur 20. Also wenn dir damit die Relation vorhältst, was du dir da irgendwie auf einem normalen Android-Device oder auf einem iPhone oder iPad holen kannst für 20 Euro, das gebe ich doch nicht aus für irgendwie so einen halbgaren, mittelguten Käse. Was habe ich mir dann, wie hießen dieses, dieser Diablo-Klon, der am Anfang rauskam? Alter, das ist ja noch ein super Beispiel, das war ein Vollpreisspiel, ja. Was es für PC, Mac, ungefähr für alle anderen Geräte gab es das für einen Euro oder sowas zu kaufen. Und ich kaufe es mir für einen 30er. Wie hieß es nochmal, ich habe den Namen jetzt gerade verpasst. Dungeon Alliance? Dungeon Alliance. Richtig, so hieß das. Das habe ich mir dann, also Amazon hatte ja ein Angebot, wo man sich ein Spiel aussuchen konnte, was man zu seinem Package dazu packt und dann hast du irgendwie 10 oder 15 Euro oder Prozent sogar Erlass bekommen. Und dann habe ich mir das genommen und dann sagst du gleich, ey, das gibt's ja auch auf iOS für 1 Euro. Scheiße, Alter. Ja. Schön 30 Euro für rausgeschmissen. Und ganz ehrlich muss man jetzt auch sagen, bevor du jetzt gleich deine Verteidigungsrede halten darfst, Gregor, zu Recht, das jetzt ist auch wirklich der Punkt erreicht, wo man sagen kann, das Ding wird's nicht mehr einfacher haben, weil Assassin's Creed war okay, sagen die meisten Leute, aber bei weitem nicht so gut. Call of Duty war ein Mega-Flop, inhaltlich scheiße. Wir haben bis heute nicht, das hat Activision einfach mal komplett unter den Tisch fallen lassen. Die haben, glaube ich, ja niemanden davon Testversionen verschickt. Alle diese großen Sachen, wo man nur noch sagt, ja, da kommt ja noch hier dickes Spiel XY raus. Jetzt kommt nächstes Jahr irgendwie noch Sly dafür irgendwie von Sony auch raus. Und klar kommen da noch ein paar gute Spiele. Aber dass das Ding nochmal in Massenmarkt kommt, du siehst auch von keinerlei Dritthersteller sonst irgendwie noch ein Spiel. Von Sega kam jetzt das noch ein verschobenes Monkey Ball nach, aber sonst das Ding ist das jetzt ist schon am Arsch. Das ist auch eine generelle falsche Spielestrategie gewesen, weil wenn man sich mal die Hardware-Sales von der PSP in Japan anguckt, oder also ich glaube weltweit hat die glaube ich knapp 20 Millionen verkauft und bestimmt, was weiß ich, 80% davon nur in Japan. Und da muss man einfach mal gucken, was waren die verantwortlichen Spiele dafür und dann hast du diese ganzen Japan-spezifischen Spiele, sei es jetzt irgendwie Persona oder Monster Hunter war halt auch der größte Shit überhaupt. Und sowas hatte die Vita nicht. Die Vita wirkt für mich westlich, also vom Spieleangebot her sehr westlich. Ja. Und da holst du halt keinen Blumentopf. Da musst du es in Japan groß machen. Da will ich noch kurz einwerfen, wo wir gerade bei dem Thema sind, habt ihr das gelesen mit dem 3DS? Das fand ich ja super interessant. Der ist ja erst Anfang 2011 erschienen. Die haben in Japan jetzt mehr 3DS und 3DS XL verkauft als PlayStation 3. Ich meine, wie krass ist das denn? Ist das insgesamt PlayStation 3 oder ist es in dem gleichen Zeitraum? Nee, alle. Seit 2006 wurden, ich glaube, irgendwie 8,7 PS3s verkauft und jetzt wohl mittlerweile 8,8 Millionen 3DS und 3DS XL. Und das ist echt mal krass, wie der 3DS da mittlerweile dann doch in Japan abgeht. Ja, er hatte Startschwierigkeiten noch gehabt, aber Nintendo hat ja zum Glück noch einigermaßen die Kurve bekommen mit dem Redesign, mit entsprechenden Spiele-Output, der sich dann erhöht hat. Ich freue mich auf PSO 2, das kommt ja auch auf der Vita. Kannst Cross-Game mit PC-Spielern. Kannst du wieder ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Ja. Es ist mittlerweile auch noch mit Hunter-License, ne? Nee, Free-to-Play, es ist ja geil, genau. Die Beta läuft ja schon seit ein paar Monaten zumindest auf dem PC in Japan. Ja, und die Beta für die PS Vita startet, glaube ich, im Januar. Und das Spiel kommt dann auch recht bald in Japan schon. Das könnte vielleicht das sein, also was ihr über die PSP gesagt habt, diese Initialzündung hat leider für die Vita dann gefehlt, eben das, was Monster Hunter gewesen ist. Und ich widerspreche euch da nicht, Sony hat unendlich viel falsch gemacht dafür, dass sie eigentlich so eine wirklich geile Hardware haben, die aber leider im falschen Jahrzehnt fast schon ist für das Geschäftsmodell, was sie hier dann damit propagieren wollen. Und Spielerarmut ist da. Ich habe trotzdem sehr viel Spaß mit meiner Vita, vor allem, weil ich mir dann so Retro-Zeugs drauf spiele, du kriegst speziell PlayStation 1 und PSP-Sachen nachgeworfen im PlayStation Store. Nee, eigentlich nicht, finde ich gar nicht. Für 5 Euro für Vice City Stories, 5 Euro für The Warriors und sowas. Also ja, aber da hast du auch wieder das Problem, ganz ehrlich, ich kaufe auch kein PlayStation-Spiel im deutschen Store. Ich habe 2 Memory Cards und ein. Ja, aber ganz ehrlich, du bist einer von 300 Freaks in Deutschland, die wirklich bereit sind, zwischendurch ihre Konsole zu formatieren und alles, damit sie auf den US-Store zugreifen können, nur um ein PS1-Spiel zu spielen, weil niemand sollte ein PlayStation 1-Spiel im deutschen Store kaufen, was dann diese 50-Hertz-Version ist mit Balken oben und unten. Also sorry, das muss heute einfach möglich sein. Und es gibt eine Handvoll Spiele, die nämlich nie als PAL rauskommen, die stellen sie als US-Version ins Store. Bei allen anderen wirst du mit diesem billig angepassten PAL-Shit abgeschweißt und auch dafür gebe ich heute keine 5 Euro mehr aus. Ja, aber das ist nicht nicht nur so, also das will ich nicht nur Sony angreifen, das kannst du in der Virtual Console, hast du den gleichen Scheiß, ne, dass du dann dort teilweise PAL-Spiele auf dem Super Nintendo bekommst. Ja, aber da habe ich auch andere Spiele, die ich spielen kann. Und Das wird jetzt dann wieder zur Diskussion PlayStation 1 oder Super Nintendo. Das gehört hier, glaube ich, hier dann. Ich habe generell andere Spiele bei der Vita machst du, weil du keine anderen Sachen hast. Deswegen glaubst du da nach diesen kleinen Bröckchen, damit du überhaupt irgendwas hast, was du spielen kannst. Und die sind dann auch noch so teuer. Ich würde saugern mal wirklich Persona ausprobieren, weil ich das nie gespielt habe und mir kommt es irgendwie interessant vor. Ich leiste dir mal aus. Ich hole mir das auch vielleicht Modul, dann. Ja, was? Als Modul. Ja, ich kaufe mir doch keine Download-Spiele. Ich habe mir das Modul ja importiert. Nee, weil es gibt ja auch noch die alten Personas irgendwie im PSN-Store und da gucke ich dann halt immer, weißt du, wenn ich spontan mal Bock habe, was zu spielen, gucke ich in den PSN-Store und denke mir, Alter, ihr könnt mir nicht so viel Geld aus der Tasche ziehen. Okay, mein Hauptaccount ist auch der US-Account. Also klar, ich mag einer der 300 Leute sein, die dann 2 Memory Cards sich geholt haben und Sony hat das extra anstrengend gemacht, dass man die Memory Card wechseln muss und dann 5 Minuten seinen Account neu einrichtet, wenn man dann zwischen dem deutschen und dem US hin und her wechselt. Aber speziell im US-Account gibt es dann sehr viele Sales, speziell die Persona-Sachen. Gab es ein Atlus-Sale, Persona 3 für $10, ne? Und ja, das kann da, man weißt du, das ist ein Preis, da sage ich, okay, genau, und ich habe immer wieder, seitdem ich die Vita habe, dann zugegriffen. Ich habe bestimmt an die 15 bis 20 PSP-Spiele und ich habe eh schon 20 plus PlayStation 1-Spiele dann gehabt, die mittlerweile ja fast alle auch auf der Vita spielbar sind, plus eben sowas wie Persona 4 jetzt nochmal rausgekommen. Und wenn, dann kaufe ich mir die Module, weil man es zur Not wiederverkaufen kann. Also ich gebe jetzt nicht 40, 50 Euro für ein Download-Spiel aus. Wenn was die Vita-Spiele an sich angeht, finde ich, da müssen wir einfach mal gucken, dass sie so ein paar Knaller an den Start kriegen. Nicht so diese Konsolenspiele. Ja, also, aber die was sind für dich jetzt noch ein Knaller? Weiß ich nicht. Also, naja, mehr so kleine Rollenspiele oder vielleicht, was auch cool gewesen wäre, wenn sie wirklich Diablo 3 irgendwie, stell dir mal vor, es wäre ein portables Diablo 3 gewesen, wenn sie da irgendwie hätten dealen können. PS Vita exklusiv, das wäre lustig können. Du hättest 1000 tolle Sachen machen können. Also nicht diese Singleplayer, diese teuren, hochpolierten Singleplayer-Spiele, wo du mit einem Männchen rumläufst, was du aber lieber auf einer großen Konsole spielen wollen würdest. Und vielleicht noch ein bisschen mehr Zeug für den japanischen Markt. Aber das ist alles so. Man muss abwarten, ob Sony das nochmal irgendwie halbwegs rumreißen kann. Es hat ja auch damals mit Monster Hunter zumindest ein paar Jährchen gedauert, bis dann die PSP einigermaßen erfolgreich in Japan geworden ist. Vielleicht passiert da ja noch die eine oder andere Sache, aber Sony muss schon einen langen Atem mitbringen, damit die Vita dann rettbar ist, sozusagen zum heutigen Zeitpunkt. Also ich könnte mir auch vorstellen, die geben die irgendwann nächstes Jahr auf und sagen, sorry, die sind ja finanziell, das liest man immer wieder, dass sie relativ angeschlagen sind und ihr Konsolengeschäft machen noch Druck. Ich glaube, das Konsolengeschäft ist aber das Einzige, was noch ein bisschen läuft. Aber die Fernsehersparte ist das, was richtig gestunken ist. Das ist, jetzt reden wir schon über das nächste Jahr, obwohl wir eigentlich hier zurückblicken, aber wenn die jetzt, angenommen, die wollen wirklich nächstes Jahr, weil Microsoft irgendwie echt pusht und eine neue Xbox ankündigt und die wollen dann auch eine PS4 haben oder so, auch das, die Entwicklung und alles, Marketing kostet unglaublich viel Geld, wie lange die da noch so eine schwächelnde PS Vita irgendwie querfinanzieren können, und die dann ewig kein Geld einbringt. Ich glaube auch nicht, dass die Hardware ist ja nicht schlecht, die Gewinnspanne wird da auch nicht gerade super hoch sein bei dem Gerät, gerade wenn es jetzt dann schon für billig verschleudert wird. Als der Preis damals angekündigt wurde, ich glaube letztes Jahr auf der E3 auch, ich dachte eigentlich, das wird viel mehr kosten mit der Technik, die drin ist, aber so, ich habe auch erstmal $250, die Generation ist gewonnen. Toller Preis, tolle Hardware. Aber im Nachhinein ist es kein toller Preis. Und jetzt juckt es sich nicht mal mehr, also gut, jetzt mich schon, weil wir auch Freaks sind, natürlich kauft man es dafür dann, aber ich glaube, den Otto Normal Deppen, dem ist, geht das auch jetzt im Arsch vorbei, wenn das Ding 150 kostet, der kauft sich trotzdem lieber ein iPod Touch oder ein Android-Handy oder was weiß ich. Frag sich, wo man seine SIM-Karte in die Vita einstecken kann. Kann man ja, bei der 3G. Achso, die 3G, ne? Weil ich da eh so gern drüber rede, über dieses Free-to-Play-Ding, weißt du, ich kaufe mir halt auch keine Spiele auf der PS Vita, weil ich da halt 40 Euro hinlegen muss und habe nicht mal eine Demo. Ich kann also auch wirklich richtig in die Scheiße greifen. Und wenn es da jetzt, PSO ist ein gutes Beispiel, weißt du, das würde ich mir sogar kaufen, aber dadurch, dass ich nichts bezahlen muss und das ist halt ein super Anreiz, weißt du, die Hemmschwelle ist super gering und wenn du dann Bock drauf hast, dann muss es halt viele Möglichkeiten geben, den Content zu bezahlen. Ich war nur gerade PSO 2 überlegen, ob ich wirklich richtig lieg mit dem Spiel, das ich in meinem Kopf Was dachtest hatte. Du denn statt Fantasy Star Online 2? Nee, Fantasy Star Online 2 war ja mein erster Gedanke. Ich hatte auch keinen großartig anderen, aber ich war mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil es die ganze Zeit nur so abgekürzt war. Sag mal, Trant, hast du für deine Fantasy Star Universe Lizenz dann aufgehört zu zahlen, als sie den Service eingestellt haben? Nee, oder? Ja, ich habe eine Mail bekommen, wo sie mir gekündigt haben. Also du hast nicht mal selbst gekündigt, sondern sie gekündigt haben. Du hast es seit Jahren nicht mehr gespielt und jeden Monat die Hunters License bezahlt. Jo. Ja, es könnte sein, dass PSO da zumindest noch ein bisschen was bringt. Und so viele Vita-Titel werden wir jetzt auch nicht mehr sehen im Jahr. Ein paar, die ich zumindest noch dann reinwerfen werde. Ich habe hier nochmal reingeschrieben, WWE WrestleFest Download-Titel. Ich glaube, da hätte ich mal Bock drauf, das auszuprobieren. Ich würde es auch mal machen, aber kam das wirklich auf den deutschen Marktplatz? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaub, es war in der Europa-Liste zumindest drin, okay, bei mir gewesen. Im März, auch ein recht illustres Angebot, rausgekommen nach langer, langer Wartezeit und leider auch nicht ganz so gut gewesen, wie es dann angedacht wäre, I Am Alive. Also ich fand es ja ziemlich gut, aber ich verstehe da auch, wenn Leute sagen, wie zum Beispiel glaube ich auch Chris und Wolf, die waren davon ziemlich frustriert und enttäuscht. Das Spiel war halt eher Arbeit und es war auch ein bisschen monoton. Aber ich rede mir immer ein, dass es ja auch auf eine metaphorische Art und Weise so wiedergespiegelt hat, wie das Leben der Apokalypse wäre, dass es halt relativ stumpf wäre und auch ein bisschen Arbeit und anstrengend. Das war es definitiv, aber ich fand die Atmosphäre gut, ich fand den Soundtrack gut. Es hatte später echt dramaturgisch gute Stellen, weil es natürlich auch eine interessante Konstellation hat. Also du bist ja am Anfang allein ein Typ, der irgendwie in der Apokalypse überleben muss. Dann findest du später ein kleines Mädchen und deren Mutter spielt dann noch eine Rolle. Sowas sorgt natürlich auch immer für ein bisschen emotionale Momente. Und also mich hat es schon gepackt und ich habe es auch gern gespielt. Ich verstehe aber auch, wenn man sagt, das ist mir zu schwierig, es ist mir zu anstrengend, das ist mir zu eintönig gewesen. Also ich fand es einfach nur nervig an einigen Stellen. Ich habe mich auf I Am Alive habe ich mich sehr, sehr gefreut. Ubisoft hat es ja damals, ich glaube 2009, Anfang 2010 angekündigt mit einem ersten Trailer. Und da waren es ja noch ganz andere Protagonisten und eigentlich sollte es auch ein Retail-Spiel werden. Und ein Freund von mir arbeitet bei Ubisoft in England und er meinte halt, dass er das eigentliche Spiel auch gesehen hat. Also das, was es mal hätte werden sollen. Und er war total begeistert und er fand es auch schade, was jetzt im Prinzip daraus geworden ist, dass es halt zum Arcade-Spiel mutierte. Und was ich halt nervig fand, du hattest diese Ausdaueranzeige. Und wenn wäre die nicht gewesen, weil du musstest dann irgendwie während du irgendwo hängst, ist deine Ausdauer dein Ausdauerbalken ja, so weniger Style, geworden. Dann untergeht, genau. Ja. Und du musst quasi, während du da hängst, dann irgendwie was essen, damit musst du essen oder was trinken, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, sowohl als auch hat dir geholfen. Ja, aber das haben doch viele Spiele ja, schon. Ja, aber also hängst, mir ging das, genau, mir ging es einfach auf den Nerv, weil das Setting hätte mir schon gereicht, um als Spiel zu funktionieren. Dann brauche ich nicht noch diesen zusätzlichen Annerv-Faktor. Du kannst nicht so lange irgendwo hängen oder du kannst diese und diese Aktion nicht so lange machen, wie du willst, weil du irgendwann was essen musst währenddessen, um deine Energie wieder aufzuladen. Sondern ich hätte auch gerne mal einfach nur Sachen beobachtet, während ich irgendwo hänge. Weißt du, was ich meine? Also es war halt jetzt nur ein kleiner Punkt, aber das war so der Punkt, der mich dazu gebracht hat, das Ganze nicht mehr zu spielen. Weil prinzipiell, ich fand das Setting fand ich sehr interessant. Auch das erste Mal irgendwie auf die Straße zu gehen und dann alles ist eingekracht, du musst dich erst über irgendwelche Busse bewegen und dann hochkraxeln. Du siehst quasi schon, was dich als nächstes erwarten wird, weiß aber noch nicht, wie du da hin musst und so, das fand ich schon interessant, aber wie gesagt, diese Ausdaueranzeige hat für mich dann den Reiz einfach komplett gemacht. Gut. Potenzial ist auf jeden Fall da gewesen und es war schade, dass der Titel dann doch zu einem Arcade-Spiel nur dann runter devolviert wurde. irgendwann mal. Ich bin auch ganz großer Fan der, der ganzen PlayStation 2 Survival Games und dort Disaster Report und wie die dann alle heißen von Irem damals noch, wo man auch in so einer Erdbebenstadt dann überleben muss. Da gibt's auch solche Aspekte, aber wesentlich mehr so ein bisschen so menschliche Dramatik da auch noch mit reingetan. Auf der PS3 hätte es auch eins geben sollen, aber das wurde dann gecancelt wegen der Erdbeben in Japan, weil es da parallel hätte rauskommen sollen. Disaster Report 4 oder Zetsu Zetsu Mei oder wie die auf Japanisch dann heißen. Leider nicht besonders viele Alternativen. Wenn es es günstig gibt, ich glaube bei Steam kann man es ja mittlerweile auch für ein paar Euro dann sich holen. I'm Alive und dann angucken. Im März auch rausgekommen, wir hatten die Metal Gear Solid HD Collection im Februar. Ich war mir immer nicht sicher, warum machen die jetzt den Titel auch noch dazu, weil der war schon ein bisschen redundant gegenüber, wenn man die HD Collection schon hat, aber Metal Gear Snake Eater auf dem 3DS, Metal Gear Solid 3 jetzt mit 3D-Optik und 3D-Grafik. Kollege Behne hat sich's gekauft, der ist eh riesiger Metal Gear Fan und spielt alles, was wo Metal Gear dann draufsteht, und der meinte auch, ja, okay, er hat sich ein 3DS geholt, um das Ding zu spielen, hat es durchgespielt und hat seinen 3DS wieder verkauft. Weil so. Ist aber auch selber schuld, ich meine, wegen sowas kaufst du keinen 3DS. Er schon. ich weiß nicht, ob das dann drin ist, weil ich jetzt die 3DS-Version nicht gespielt habe, aber ich glaube, da spoil ich jetzt nicht zu viel vorneweg, weil Big Boss hat nur ein Auge und in Snake Eater sieht man mitten im Spiel, wie er dann zu dieser Situation kommt, dass er nur noch ein Auge hat. Ich fände es sehr konsequent, wenn ab der Hälfte des Spiels, wo das passiert, der 3D-Modus nicht mehr funktioniert. Das wäre gut. Hätte ich großartig gefunden. Ja. Ich glaube, das war übrigens eines der ganz wenigen Spiele, wo doch das Circle Pad relativ sinnvoll war und das Spiel ansonsten wenig Spaß gemacht hat, neben Monster Hunter, glaube ich. Ja, es ist auf jeden Fall, wenn eins schon von Haus aus auf Analogstick und dann Grafik umdrehen gemacht ist, das war ja Subsistence, die abgedatete Fassung ja schon, die ganz alte hat eh nicht vernünftig funktioniert, dann sollte man das da auch haben. Vielleicht werde ich es mir auf den 3DS XL nochmal angucken, mal sehen, wie es dann läuft. Okay, jetzt kommen wir zum wo ich vor, ich glaube letztes Jahr habe ich angekündigt, das wird mein Spiel des Jahres 2012, und ganz so ist es nicht geworden, aber trotzdem noch relativ weit oben, Mass Effect 3. Ich dachte, so Journey kommt jetzt. Journey habe ich nicht gespielt, nee, irgendwann mal. Hey, du kannst doch nicht irgendwie Kochugurugaka spielen und dann Journey nicht. Katawashuju. Ich habe es auch nicht gespielt, Katawashuju, ich habe es nur erwähnt. Nein, hat irgendjemand außer mir hier Mass Effect 3 gespielt? Ich habe nicht mal 1 und 2 gespielt, so jetzt ist es raus. Ich habe alle angespielt und fand es immer super langweilig. Mir so keinen Spaß gehört. 1 war super, 2 war okay und 3 habe ich zu viel Schlechtes gehört. Naja, das einzige Schlechte, was man über den 3 hört, ich will da auch nicht zu weit in die Tiefe gehen, ich werde mich, glaube ich, an anderer Stelle dann nochmal ein bisschen im Detail dann dazu auslassen. Viele haben sich wegen des Endes des Spieles dann aufgeregt, weil es so, wenn man die 3 Spiele zusammennimmt, so über 100, 120 Stunden, wie viele die Leute dort investiert haben, quasi in so 5 Minuten abhandelt und relativ wenige Antworten darauf gibt, die man so erwartet hätte, und viele seiner Entscheidungen, die man bis dahin getroffen hatte, wo man auf einmal merkt, oh, es ist doch nur ein BioWare-Spiel, alles ist Makulatur. Ja, ich kann ja mich entscheiden, wo ich will, egal ob ich Mann oder Frau bin, egal ob ich gut oder böse bin, egal ob ich den oder den rette, am Ende passiert XY, was die auch immer dort vorgemerkt haben, und bis dieser Punkt dort kommt, Mass Effect 3 ist konsequent, geht so weiter, wie es der 2 gemacht hat, zwar immer noch Rollenspielfundament, aber dann Third-Person-Shooter, und ich fand's ziemlich cool. Aber warte mal, lass mich das nochmal, ich hab's ja jetzt nicht gespielt, ja. Braucht da mal irgendwie eine Info, wie sich das jetzt spielt im Vergleich zum Zweier. Ist das komplett anders? Aber du hast doch immer noch verschiedene Skills, Biotic-Skills und Tech-Skills, und kannst das Ding anhalten, oder? Er spielt sich so ziemlich genau wie Mass Effect 2 eigentlich. Okay. Ne? Also du hast auch immer noch dann typisch deine Third-Person-Shooter-Engine, die da drauf ist, und du kannst eben, wenn du dann deine Biotik, deine Magie sozusagen hast, dann mit die Zeit anhalten und mit dem Wheel das auswählen, damit du deine Magie noch ausführen kannst. Oder ich habe mir die auf Quick-Buttons dann gelegt, damit ich dann, was weiß ich, dann mein Hadouken, dann meine Schockwelle dann loslassen kann. Und was ist dann noch entschlackt worden? Eigentlich relativ wenig. Du hast, wenn du den Zweier gespielt hast, spielt es sich eigentlich fast genau so. Auch was die Ausrüstung angeht? Ich glaube schon. Vielleicht ist das auch nochmal ein bisschen runtergegangen. Ich habe den Vergleich nicht mehr zum Zweier genau, aber ich habe mich beim Spielen nicht so gefühlt, als ob da jetzt mir viel gefehlt hätte. Na, es wurde ja verglichen mit dem ersten schon sehr, sehr entschlackt beim Zweier. Na, wurde dann dieses extreme Equipment. Aber das hat mir noch gerade so gereicht. Also ich habe zum Beispiel die Skilltrees wurden ziemlich entschlackt. Da hattest du vorher viel mehr Möglichkeiten, und dann wurde es ziemlich eingedampft, bei den Waffen genauso, wo ich gedacht habe, nee, Mensch, aber war noch okay, wenn es beim 3 ist. Ja, eingedampft ist es auf jeden Fall gewesen. Der Fokus liegt dann eh mehr darauf, die ganze Geschichte dort abzuschließen, und das ist auch ganz cool inszeniert. Also wenn das Spiel damit losgeht, dass die halbe Erde in Schutt und Asche gelegt wird, und man dann als Shepard sozusagen dann auf Rekrutierungsmissionen durch das ganze Universum gehen muss, während die Reaper die kompletten Menschen und Aliens auf der ganzen, im ganzen Universum zerstören, sozusagen um Alliierte zu finden für einen großen finalen Gegenschlag, und so bezieht sich dann das ganze Spiel dann drauf, dann liegt der Fokus sehr da drauf, und spielerisch haben die eh das so geschliffen im zweiten Teil, wie sie es hinhaben wollen, mit den Skilltrees, mit auch allem, was funktioniert. Du wirst dich nicht lange mit Skills dann aufhalten. Und du kannst vor allem, du hast ja eh jetzt nur so ein Menü mit den Skills, wo du sagen kannst, okay, ich mache jetzt noch ein +2 dazu in die Schockwelle und +3 in die Health und so weiter. Kannst ins Krankenzimmer gehen und dort für eine gewisse Gebühr dann alles resetten und neu verteilen, deine ganzen Skills. Hm. Ja, also du wirst dich da auch nirgendwo verrennen und kannst alles dir dann so zulegen, wie du willst. Aber wie gesagt, primär geht's in Richtung Story, und die bringt bis so kurz die letzten 5 Minuten dann auch einen wirklich guten Abschluss. Konsequent werden alle Geschichten und alle Charaktere aufgegriffen, die in den ersten 2 Teilen dann vom Belang waren, und dann auch der Charakter bekommt nochmal seinen finalen Auftritt, oh, du weißt, was mit dem passiert ist und so weiter und so fort. Nur eben dadurch, dass das Ende recht kurz gehalten wurde und eben alles wieder auf die eine Schiene gedrängt wurde, wo es BioWare dann erzählen wollte, haben sich viele sehr, sehr abgefuckt gefühlt. Ne? Wozu habe ich 120 Stunden mit meinem Shepard investiert, wenn am Ende eh dieser Murks dabei rauskommt, im übertragenen Sinne gesprochen. Mittlerweile hat BioWare ein überarbeitetes Ende nachgeschoben für umsonst, aus den 5 Minuten irgendwie 30 macht und dann nochmal mehr Details zeigt. Ich habe das Neue jetzt nicht gesehen, weil für mich ist das Spiel dann durch gewesen, wo ich es gespielt habe, und das Interesse war nicht mehr so vorhanden, und es gibt mittlerweile neue DLCs, die angeblich wesentlich zum Verstehen der ganzen Story und was da abgeht auch noch dazu beitragen. Das ist auch noch so ein ziemlicher Nervpunkt von BioWare, die einfach schon essentielle Charaktere und Storyparts weggelassen haben. Damit das Spiel funktioniert. Also wer es heute dann spielt, glaube ich, wird ein wesentlich interessanteres Erlebnis haben als da. Ich habe es gemocht, mir war das Ende relativ wumpe, muss ich sagen. Wenn ich nicht dann mit der Befürchtung hätte spielen müssen, dass das Ende mir das komplette Spielerlebnis vermiest, dann hätte ich mehr Spaß dran gehabt. Ne? Ist ja scheiße, wenn du dann davor sitzt und oh, ich bin jetzt erst bei Stunde 15 von 40 insgesamt, aber alle sagen, dass es so scheiße wird, oh verdammt. Ja. Ich habe keinen Bock drauf, jetzt zu Ende zu spielen, dass ich mit Mass Effect 1 und 2 zwei meiner schönsten Spielerlebnisse der letzten Generation dann dadurch entkräftet bekomme. Das ist es nicht geworden am Ende, aber der Spaß wurde mir ein bisschen dabei vermiest. Und deshalb ist es bei mir auch nicht das Spiel des Jahres geworden. Ich überlege ja wirklich, ob ich, ich würde ja da auch schon ganz gerne mal mitreden können, aber mich haben die auch immer ein bisschen abgeschreckt beim Anspielen, ob ich jetzt Teil 3 nehme für die Wii U. Du wirst da eh nur mit diese den Comics reinpfeift, dann weiß ich kurz, was in 1 und 2 passiert. Ich spiele einfach den dritten Teil mal auf der Wii U durch. Ach, ganz im Ernst. Also 40 Stunden, ey. Warum? Weiß ich nicht, damit man einfach mal mitreden kann. Ich möchte auch die Sachen mal einfach auch gern kennen, die alle Leute kennen. Also ich habe alle 3 Teile angespielt, den zweiten am weitesten gezockt, und fand auch den Schritt gut, dass sie halt, im ersten Teil hatte ich das Gefühl, dass es halt, das war für mich persönlich noch zu viel Rollenspiel, und im zweiten Teil ist es dann ja so, dass es eigentlich ein Third-Person-Shooter wurde, das fand ich. Entschuldige, da wird gerade oben einer abgeschlachtet. Ja, es klingt so, als würden drüben im Kindergarten die Kinder massakriert. Okay, ich dachte, du guckst so, weil ich gerade ultra unschuldig bin. Nein. Aber sie haben ja die Action-Elemente im zweiten Teil einfach viel intensiver. Also ja. Es gibt weitaus mehr Action-Elemente im zweiten Teil. Und den fand ich auch am interessantesten. Ja, ich muss auch sagen, auch wenn ich natürlich klassischer Rollenspieler per se bin, ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß mit dem ersten gehabt. Und vielleicht, wenn man dann jetzt zurückblickend zurückguckt, ist es der interessanteste von allen, weil dann noch klassisch die BioWare-Rollenspielwurzeln erkennbar sind, bevor die dann so gestreamlined wurden im zweiten Teil, dass du auch besseren Zugriff hast. Ich hatte aber vielleicht den meisten Spaß mit dem zweiten, wo du einfach so ein schön flüssiges Spielgefühl dann hattest du auch von dem Storyaufbau her, dass du da deine das dreckige Dutzend sozusagen zusammengesucht hast, um eine große Mission dann am Ende dann abzufahren. Also ist alles dann cool gewesen. Aber Fabian, falls du das wirklich nochmal angucken willst, schau dir den ersten Teil auf der PS3 oder so die Trilogy an, der ist auf jeden Fall verbessert. Vielleicht über PC, über Steam. Wenn das Interesse nicht da ist beim ersten Teil, dann verzichte auf die ganze Serie. Ich spiele jetzt nicht nochmal 100 Stunden Mass Effect einfach. Nee, darum geht's ja nicht. Also wenn du, wozu dann 40 Stunden Mass Effect 3 spielen, wenn... Ja, weil ich denke, das ist auch der beste Teil von allen einfach. Das ist jetzt gar nicht stimmt. Aber das denkt man ja immer. Es ist ein zusammenhängendes Ding, eben die alle drei Mass Effect-Teile. Und wenn dich der Anfang schon vom ersten nicht anmacht, dann kannst du Mass Effect 3 auch sparen. Ich mochte nie so gerne diese sperrigen BioWare-Rollenspiele, weil die immer so ein bisschen clunky waren und ach, ich weiß nicht. Ja, aber nicht ich würde mit dem zweiten anfangen. Ich fange mit dem zweiten an, das ist ja das Allerdümmste. Der beste vielleicht. Der zweite ist der beste Teil, aber ja. Vielleicht solltest du auch den dritten spielen und dann nur die Comics lesen. Aber ich würde auf keinen Fall mit dem ersten anfangen. Also du bist doch schon auf der Wii U. Ich lese nur die Comics für alle drei. Ja, oder du liest dir die Wikipedia-Kurzbeschreibung durch oder fragst jemanden, ob er dir per Twitter in 140 Zeichen erklärt, worum es im Mass Effect geht. Oder vielleicht auch weniger als 140 Zeichen, dass man zusammenbekommt. Ey, aber ich werde es nochmal spielen in den nächsten Jahren, irgendwann mal, wenn mal eine komplette Trilogy da ist, weil die aktuelle, die rausgekommen ist, da fehlt auch der DLC wieder beim dritten Teil. Sämtlicher DLC? Beim dritten. Von den ersten und zweiten sind die DLCs schon auf den Discs mit drauf gewesen. Aber bei Wii U ist es ja auch so, dass der DLC dabei ist, bis auf den allerneuesten. Da Leviathan. Ist teilweise. Was? Ja, Leviathan. Ich dachte, also Omega, irgendwas heißt das. Nee, es gibt der allererste DLC sozusagen ist ein extra Charakter, ein Proteaner, der dann mit in die Crew aufgenommen wird, eine der Urahnen sozusagen der Menschen dort, den kannst du direkt zum Beginn kaufen. Dann kam, ich glaube, Leviathan raus, was storymäßig dir die Geschichte der Reaper dann nochmal zeigt, und Omega ist so ein Shooter-Add-on, wo du auf der Raumstation Omega dann rumläufst und Sachen wegballerst, hauptsächlich das weniger mit Story zu tun hat. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie viel bei der Wii U-Version dabei ist, aber bei der Trilogy, die für PS3, Xbox und PC rausgekommen ist, da fehlt, glaube ich, sämtlicher DLC für Mass Effect 3. Zumindest. Das ist ja komisch. Das ist nicht wirklich klug gewählt von BioWare. Aber gut, ich lasse mich noch an anderer Stelle eben dann mehr zu Mass Effect raus. Das wollen wir hier auch nicht. Darf ich da nochmal ganz kurz einhaken? Ja, ich würde mal gerne wissen, weil es gab ja Mass Effect 1 und 2 vorher, bevor die Trilogie rauskam, nicht für PS3, richtig? 2 schon, 1 nicht. Und weiß man da was, wie die technisch so sind? Sind die irgendwie schlechter als auf Xbox oder sowas? Mass Effect 1, abgesehen jetzt von der PC-Fassung, obwohl die unterstützt kein Gamepad, also ist das vielleicht der entscheidende Faktor, ist die auf der PS3, die Mass Effect 1-Version, die beste. Okay. Weil auf der Xbox war es schon ein ziemlicher Kuddelmuddel, was die Technik anging. Also mir ist die Xbox damals schon oft wegen Lesefehler dann einfach abgeraucht sozusagen. Also auch die Disc hat immer bei vielen Leuten dann gestreikt und auf einmal eine halbe Stunde Gameplay weg. Texturen haben sehr spät nachgeladen, es hat stark geruckelt an sehr, sehr vielen Stellen. Das wurde alles ein bisschen entschwächt auf der PS3 jetzt, weil es die Engine dann nachgeholt hat. Der 2er ist, glaube ich, fast gleich zu der Xbox-Version auf der PS3, ruckelt da ein bisschen mehr, und der 3er ruckelt auch mehr auf der PS3 als auf der Xbox, aber noch im erträglichen Maße. Also eins ist da schon am ehesten der Fortschritt zu spüren. PC wäre am empfehlenswertesten, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es beim 3er so ist, aber die ersten beiden haben keine native Gamepad-Unterstützung. Das finde ich ein bisschen fatal für einen Titel, der auf Gamepad komplett ausgelegt ist. Ne? Also Maus und Tastatur habe ich mich nicht so sehr anfreunden können bei dem Spiel. Zumindest. Ja. Dafür gibst du 5 € bei Steam, glaube ich. Die Trilogie? Die einzelnen Spiele. Also wahrscheinlich dann für... Echt, Teil 3 auch schon? Ach, ich weiß nicht, ob Teil 3 war doch bestimmt mit einem der Steam-Sales mit dabei für einen 10er oder so, ne? Die Weihnachts-Sales sind ja auch dann bald, vielleicht haben es einige ja schon längst gekauft, wenn dieser Podcast dann ausgestrahlt wurde. Ich würde mir die Trilogy holen und beim ersten anfangen und gucken, ob es mir gefällt, wenn ich jetzt noch nichts davon wüsste. Okay, Mass Effect 3. Wir hatten den Entwickler hier beim nächsten Titel, Trans Street Fighter Cross Tekken. Würde mal Versus sagen. Hab ich leider auch nie gespielt. Ich hab's mir besorgt, und mein Bruder ist großer Street Fighter Spieler und auch Online Spieler, ist irgendwie Platz 400 mit Balrog in der Weltrangliste, sowas auf der PS3, und der meinte, er hat's kurz gespielt, und es spielt sich aber nicht so gut wie Street Fighter 4, und er wollte da speziell nicht näher reingehen in das Spiel, weil er dann seine Street Fighter Skills verlernt, weil es dann eben anders ging. Das gleiche wie bei Marvel vs. Capcom 3. Wollte er auch nicht dann längere Zeit spielen. Also ich weiß nicht. Das Konzept war interessant, aber mich hat es auch weiter nicht gereizt. Ich glaube, es war ein gutes Spiel. Ich kann jetzt nichts näher dazu sagen, aber ich mochte zum Beispiel nie wirklich die Tekken-Charaktere, aber wie die Capcom-Leute die umgesetzt haben, waren sie eigentlich schon wieder cool. Also hat mir das alles sehr gut gefallen, so wie die Moves gestalten und wie da die Wucht rüberkommt. Das gefällt mir sehr gut. Ja, der, und, ich finde es auch lustig, Tekken vs. Street Fighter, also der Counterpart von Namco Bandai, der kommt nicht mehr, oder? Ich weiß es nicht. Also, ich habe letztens irgendwie wieder, glaube ich, eine Zeile drüber gelesen. Ich glaube, das ist jetzt offiziell eingestampft, aber ich bin mir nicht sicher. Wundern würde es mich nicht. Also der Street Fighter-Entwickler hatte selbst ja auch schon dann zum Release von Street Fighter vs. oder Cross Tekken dann gesagt, ja, der Kollege bei Tekken hat noch gar nicht erst angefangen so mit dem Programmieren. Schnuffi, ja. Und es ist der auch, du hast ja auch nie wirklich was offiziell bis auf so ein Render-Video gesehen von dem Spiel. Hast du das auch mal gesehen? Das war ganz schäbig. Das war also ziemlich schäbig, ja. Wie früh man schon Sachen von Street Fighter Cross Tekken gesehen hat, die auch schon möglich anguckbar waren, wo du gesagt hast, geil, das wird cool. Und dann, aber wenn du nach Tekken Cross Street Fighter guckst, hast du nur das gefunden, das war halt eigentlich gar nichts. Und wo sollen die auch die Zeit da gehabt haben, wegen Tekken Tag Tournament 2 dieses Jahr? Also ich glaube nicht, dass die da Entwicklerkapazitäten haben. Naja. Gut. Auch von Capcom rausgekommen im März, Quick Times Galore, Azura's Wrath. Oh, das fand ich furchtbar. Auch hier übrigens, um das nochmal reinzuwerfen, kein Ende. Musst du dir als DLC kaufen, den Abspann. Sozusagen den letzten Level. Also, Capcom, Dankeschön. Von den gleichen Leuten gemacht, diese ganzen Naruto, Ultimate, was auch immer, Anime-Spiele dann gemacht haben. Also Leute, die dann schon wissen, wie man so Grafik inszenatorisch mit Explosionen und vielen bunten Farben und sowas inszeniert. Ich habe reingespielt, es ist eben ein großer Quicktime-Event als Spiel. Man muss, glaube ich, dann drauf abfahren. Es ist so eine Story um gottähnliche Figuren mit mehreren Armen, die sich gegeneinander bekriegen und jeder kennt die Szene mit dem riesigen Finger auf dem Planeten, wo du dann dein Hauptcharakter als kleiner Winzling aber diesen Finger aufhält und alles dort anstellt. Man muss Bock auf den Stil haben, man muss nichts gegen... Das war technisch auch nicht mal sauber, oder? Also ich habe erst mal Felix damals beim Zocken zugeguckt und habe gedacht, wieso ruckelt das denn? Also gerade jetzt ein Capcom-Spiel aus Japan, die sind technisch meistens sauber, oder waren das immer? Diese Cyber Connect 2, glaube ich, heißt der Entwickler, ne? Ich glaube nicht per se dann Capcom, aber eben die dann hauptsächlich Anime-Spiele dann machen. Und das ist scheiße. Trotz der Ruckelei saß aber für meine Verhältnisse fand ich ganz gut aus. Also ja, es war schon sehr viel Aufwand mit dabei. Aber flüssig laufen. Ja, wenn sie daraus Videosequenzen einfach gemacht hätten, ne, und du merkst es ja eh nicht mit den Quicktime-Events, oder? Mhm. Vielleicht hättest du dann aber auch 8 Blu-Rays gebraucht, um das Spiel dann zu spielen, wie so früher bei den ganzen anderen Gelötsachen. Ups, jetzt habe ich mich hier die Liste verdaddelt. Also das war's, aber ich glaube, in der Abfolge ist jetzt gekommen, okay, ich schäme mich dafür, dass ich das Spiel noch nicht gespielt habe, aber vielleicht ist die Weihnachtszeit dann ja dazu da, Journey. Das kann man echt in 2 Stunden nachholen. Das ist super kurz, das Spiel. Ich hoffe, dass da heute noch, wenn ihr das spielt, auch Leute das noch online spielen, weil das so strange ist. Man kann das, ich habe auch für den Chris neulich einen kurzen Text dazu geschrieben, weil er sowas vorbereitet wie irgendwie, was waren unsere Spiele des Jahres für Gamon.de, einen kleinen Artikel, und es ist ganz schwer in Worte zu fassen, warum man das Spiel irgendwie gut findet, weil im Grunde genommen es fängt halt an, du stehst mit so einem kleinen Kapuzenmännchen, was ist wie diese kleinen Kreaturen bei Krieg der Sterne, du stehst in der Wüste und latscht da einfach 2 Stunden lang rum durch verschiedene Arten von Wüsten und kannst so ein bisschen flattern zwischendurch durch die Luft und kannst so Ping-Töne machen. Und dann nach 2 Stunden ist es auch schon wieder vorbei und wenn du Glück hast und bist online, dann triffst du manchmal einen Mitspieler, einen zweiten. Du weißt aber nicht, wie der heißt und du kannst auch nicht richtig mit dem kommunizieren, außer dass ihr euch gegenseitig halt so anpingen könnt mit so Tönen. Und dann läuft man halt so gemeinsam durch. Man kann auch nicht sterben. Es gibt zwar später immer sowas wie Gegner in der Art, aber die werfen einen nur kurz zurück. Also ganz viele klassische Game-Mechanismen, die finden in dem Spiel einfach gar nicht statt, wie eine Herausforderung, die man irgendwie überwinden muss und zwischendurch kann man sterben und dann wird man wieder zurückgeworfen oder muss es nochmal probieren und besser machen. Das gibt es da alles nicht und es gibt da bestimmt auch Leute, wenn man da mal recherchieren würde, die sagen, oh, das ist voll langweilig und ich raff das nicht und es ist komischer Kunstquatsch. Aber ich fand's echt toll und jeder, der es gespielt hat, fand es toll. Das sieht schön aus, der Soundtrack ist echt auch gut. Und ich weiß nicht genau, was es kostet. Ich vermute mal sowas wie 14 Euro oder so. Es hat, glaube ich, $15 oder 15 Euro zu Beginn gekostet. Gibt's aber mittlerweile doch auch als Retail Collection mit den anderen Game Company, Flow und Flower. Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, man kann es ganz gut selbst an sich überprüfen, wenn man mal Flow oder Flower gespielt hat, die es ja schon relativ lange gibt für PS3 als Download-Spiel. Und wenn die einem gefallen haben von der Atmosphäre und dem Spielgefühl her, dann wird einem auch Journey gefallen. Ansonsten wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, das Ding ist auch, okay, wenn du dann wirklich knallhart der Gamer bist, der dann gegenrechnet, für 2 Stunden Erlebnis 15 Euro bezahlen. Vielleicht 2 Stunden auch ein bisschen spitz formuliert jetzt, vielleicht sind es auch 3 oder 4 gewesen, aber es ist auf jeden Fall sehr kurz. Ich habe das 2-mal hier irgendwie mit Budi durchgespielt in der Firma und das ist echt nicht so lang. Da muss man halt schon sicher sein, dass einem das gefällt. Also ich fand zum Beispiel Limbo war auch so ein Beispiel, was halt recht teuer war für ein Arcade-Spiel, aber es hat sich dann auch für mich gelohnt, auch wenn es so kurz war. Wenn Journey mir halt gar nicht gefällt, dann werde ich mich wahrscheinlich über die 15 Euro ärgern. Ach, das glaube ich nicht, dass dir das nicht gefällt. Ja, ja, ich meine nur, aber wenn, das kann ja wirklich vielleicht musst du es ja auch sehen, okay, wenn du dir einen Film anguckst, du kriegst da ja auch komprimiertes Erlebnis innerhalb von 2 bis 2,5 Stunden mittlerweile im Kino, und wenn ich für 2 Stunden ein konkretes Erlebnis bekomme, was ich in anderen Spielen in 20 Stunden so nicht bekomme, dann bin ich vielleicht auch d'accord damit, dafür 15 Euro auszugeben und sollte mir vielleicht dann nicht zu schade sein. Eventuell wird es auch dann nochmal in einen der Sales dann dort gepackt. Das nächste Spiel, Trant. Ich muss sagen, tut mir leid, eins meiner Games des Jahres, Yakuza Dead Souls. Es tut mir leid, ich liebe es. Naja. Ich liebe es. Es ist scheiße, die Steuerung ist Käse, schon, die Kamera ist im Arsch. Aber ich kann ich, ja auch nicht ich liebe von es. Mir weisen, dass ich da Spaß mit hatte. Das hat echt Bock gemacht. Ich fucking liebe es, dieses Spiel. Kurz, ja, Yakuza-Spiele kennt man ja, so japanische Mafiosi, die rumlaufen im Streets of Rage mit Open World, könnte man es zusammenfassen. Und hier ist es eben... Genau, und hier ist es eben ein Zombie-Shooter in diesem ganzen Umfeld reingepackt mit wirklich extrem hanebüchenen Twists und Wendungen und alles. Mhm. Und ich liebe die Yakuza-Serie, das ist genau auch, was die Story und die Charaktere angeht, hier auf einer Linie. Und du hast, glaube ich, diesen Wahnsinn damals, dass wir über den Beiträge gesprochen haben, dann ja auch gut ausgeführt, auch, weiß ich, du hast quasi auf der einen Seite die Zombie-Apokalypse, da ist eine Absperrung und daneben ist das normale Leben und alles. Ja, das war den Leuten alles scheißegal, weißt du, die ganze Stadt, die lief nebenher. Es war wirklich nur eine riesen Absperrung mit Metallwänden und nebendran wurden noch fröhlich geshoppt und so und Mädchen sind mit Handys rumgelaufen und Businessmen mit Aktentaschen und so, auch was gibt's neu zu essen? Alles ganz easy und nebendran war halt voll die Zombie-Apokalypse und alles war im Arsch. Also so sauber getrennt war es noch nie vorher. Ja, aber immerhin, wenn du dann nah an die Wände gegangen bist, hast du die Zombies noch grummeln gehört und die Leute draußen wussten nicht, dass drin eine Zombie... Davor wie so Lämmer und so, was mag da wohl sein? Ja, genau, aber die wussten ja nicht, was da ist. Ja, das Beste ist aber, ich spoilere da, glaube ich, nicht allzu sehr. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es der Abschluss der Yakuza-Serie ist, wo die sagen, wir gehen raus mit dem richtigen Knall, ja, wir lassen einfach die Welt in der Zombie-Apokalypse untergehen. Nein, das Spiel wird so aufgelöst, dass es dann normal weitergehen kann. Dann ist die ganze Welt wieder befriedet und alles. Ich mag den absoluten Yakuza-Wahnsinn und man merkt bei dem Spiel, dass die Entwickler sehr, sehr viel Spaß eben hatten, die ganzen eingebürgerten Sachen und gewohnten Sachen dann einfach nochmal ad absurdum zu drehen. Also wenn du dort, du hast den ganzen anderen Schwachsinn mit Minigames und Zusatzspielen und Sidequests, die du dann dort abfahren kannst. Ey, du kannst Ping-Pong mit Zombies spielen. Mhm. Ja? Ernsthaft? Ja. Es gibt diese Hostessen in dem Spiel, wo man hingehen kann und typisch japanisch dann in einem Club anhängt und dann mit Frauen sozusagen denen dann teuer Champagner ausgibt, damit sie dann mit einem sprechen. Dort hat in einem Sidequest einer Zombies dann angemalt, ne, damit sie dort auch dann die Hostessen sein können. So ein absurder Humor ist dort drin. Was ich ganz schlimm fand bei dem Spiel, vielleicht kannst du mich auch korrigieren, falls ich jetzt Scheiß erzähle, aber ich fand es unglaublich schwer nachvollziehbar, wann ich welche Side-Mission machen kann. Weißt du, weil es gibt Hauptmissionen, wenn du eine abschließt, auf einmal sind die Nebenquests von einer halben Stunde nicht mehr zugänglich, weil auch immer die Stadt mehr und mehr abgeriegelt wird und du kommst dann auf einmal zu irgendwelchen Straßen nicht mehr hin, geschweige denn, du weißt nicht mal, zu welcher Straße du musst, du kriegst manchmal nur wörtlich mitgeteilt, hey, geh doch mal zu dem und dem Honk in der Straße, da gibt's was zu holen oder so, oder wir treffen uns da und ich finde die scheiß Straße einfach nicht, ich gucke auf der Karte, sie ist absolut uneinsichtig und ich muss manchmal wirklich suchen, diese Straßennamen zu finden. Es gibt auch keinen Marker, der mir sagt, wo ich hin muss. Und dann versuche ich da hinzugehen, merkst du, ey, Moment, und das ist ja abgesperrt. Also wieso das denn? Die Marker gibt es schon. Das Problem ist es, ich kann mich da mittlerweile einigermaßen gut zurechtfinden, weil ich die Stadt von den alten Spielen kenne. Ja, also weiß ich ungefähr, die Straße ist dort und ich musste da dorthin, weil dort der Hotel-District ist und so weiter. Dadurch, dass alles immer weiter abgesperrt wird mit jedem Charakter von den Vieren, den du dort spielst, verändert sich das natürlich aus. Du hast Marker auf der Karte, es sind kleine weiße Fragen für den aktuellen Sidequest, wenn der aktuell verfügbar ist. Die sind aber auch nur über einen gewissen Zeitraum verfügbar. Ja, so du wirst dort nichts verlieren können, weil wenn du dann sozusagen die Story durchgespielt hast, kannst du an jedem Zeitpunkt dann mit jedem Charakter zurückgehen und dann die Sidequest nochmal angehen. Ich mache die dann immer sozusagen am Ende in einem Aufwasch. Ne? Und das eigentliche Spiel habe ich in so 12, 13 Stunden durchgespielt und ich habe mindestens nochmal 30, 40 für die Sidequests verbracht in dem Spiel, plus noch Zeit obendrauf. Ich widerspreche da keinem, das Ding hat Probleme, vor allem auch der Kamerastickwechsel, ja, mit der rechten Taste die Kamera, und wenn du in den Zielmodus gehst, ist auf einmal in der linken. Super enge Gänge, die gebaut sind für, ja, ein Prügelspiel, aber dann zittert die Kamera hin und her bei einem Shooter. War lustig, war es dennoch. Ich erinnere mich auch gerade an die Cutscene, wo der alte Octopus-Opa... Großartig, dem, ne? Wem begegnet er? Er begegnet seinem Schüler. Also einer der Hauptcharaktere, Goda, ist der den Gatling-Gang hat. Genau, der Weißhaarige. Ja, ja, stimmt, genau. Der beinharte Typ mit der angepflanschten Minigun. Das fand ich geil, dass sich der Opa dann irgendwie verwandelt zu einem Oktopus. Warum auch? Klar, weil er vorher Oktopus verkauft hat. Klar, und du weißt ja, Leute, die dann vorher als Mensch einsam und zurückgezogen gelebt haben, die sind jetzt zu, ja, haben eine harte Schale, sind Steinmenschen, genau, geworden. Die emotional gepeinigten Leute haben eine Steinschale, ja. Es ist der typische Wahnsinn, der aber auch noch gut emotional abgeholt wird. Ey, ich würde keinem sagen, spiel das Ding, weil es großartig ist, aber wenn man über die Makel hinwegsehen kann, ist es super verrücktes und lustiges Teil. Mhm. Und es macht Spaß zu ballern, finde ich dort, ne? Weil du einfach nicht wirklich zielen musst, sondern einfach so generell in die Richtung haltest und dann, ich hau mit der Shotgun mal 10 Zombies weg. Mhm. Es macht Spaß. Es macht Bock. Das war Yakuza Dead Souls. FIFA Street ist tatsächlich ein neues rausgekommen im März nochmal, nach langen, langen Jahren auch wieder, ne? Ja, FIFA Street, und es war gut. Ja. Es hat mir wirklich viel Spaß bereitet. Anders als die Teile zuvor, ich glaube, es gab 3 davor. Ja. Halt kein Comic-Look, sondern auf Realismus getrimmt. Und es gab 5 gegen 5, nee, was? Doch, war 5 gegen 5, 3 gegen 3 gab es verschiedene, ja, Modi. Ich glaube 2 gegen 2. Es war von dem Typen entwickelt, also als Producer quasi, der davor die FIFA-Serie so ein bisschen auf Trab gebracht hat, seit FIFA 10. Und ja, hat Spaß gemacht. Wird jetzt halt, es reicht aber auch dann irgendwie für eine Woche. Ja, ja, viel mehr muss viel man auch gar nicht zu sagen. Sie haben das einzig Richtige gemacht. Sie haben halt, wie du schon gesagt hast, die FIFA-Serie, die mittlerweile ja echt gut ist, als Grundlage genommen. Und darauf aufbauen, dieses Spiel gemacht, das ist nett und alles. Ja, also mich würde nicht wundern, wenn jetzt demnächst ein FIFA Arcade rauskommt, was im Prinzip FIFA Street 1 bis 3 war. Vielleicht ist es ein Modus oder ein DLC-Modus für das aktuelle, genau, FIFA. Genau, und den Hallenmodus, so wie er in FIFA 98 und 99, glaube ich, da war, den gibt es jetzt quasi dann als FIFA Street. Und ich gefällt mir hat sehr, sehr gut gefallen. Ich habe viele Stunden damit verbracht. Ich finde es auch, so ein Hallenmodus bräuchte mehr Fußballspiele. Habe ich auch früher dann immer gern gespielt, sowas World Cup Strike auf dem Super Nintendo. Absolut, Hallenmodus ist doch super zur Abwechslung. Aber im Prinzip müsste es kein eigenes Spiel sein, sei denn du hast wirklich so einen großen Umfang, wie dann FIFA Street es ihn hatte. Ich freue mich auch immer um den Jahreswechsel, wenn die Hallenturniere anfangen. Dass du dann mal so dann die Fußballvereine siehst. Jetzt kommt der Spieler aus der Nachwuchs von St. Pauli und spielt gegen den MSV Duisburg in der Halle, habe ich zumindest persönlich immer viel Bock drauf. Aber gut, ja, FIFA Street, NBA Street und NFL Street gibt es nicht mehr, ne? Die sind seit 2007, glaube ich, nicht mal rausgekommen, wenn ich mich nicht erinnere. FIFA? NHL? NHL? Gab's ja, nee, NFL. Achso, NHL Street wäre aber auch geil. NHL Blitz gab es früher, das war ja, die waren aber die Midway-Sachen. Ja, aber es gab ja auch jetzt diesen Arcade-Titel, wie hieß der nochmal? 3-on-3? Ja, NHL? NHL Arcade 3-on-3. Ja, das war auch ganz lustig. Gut, ja. Das hat Spaß gemacht. Aber NHL ist sowieso, das ist ja eine unserer Perlen quasi. Aber da kommen wir ja später dann vielleicht. Da kommen wir später ja nochmal dazu. Apropos, mir fällt da keine gute Überleitung ein. Aber vermasseltes Sequel, Ninja Gaiden 3. Vermasseltoff. Entschuldigung. Der jüdische dritte Teil. Ja, Ninja Gaiden 3 ohne Itagaki, glaube ich, der Chefentwickler der Serie ist ja mittlerweile dann weggegangen, macht seine Sachen für EA oder ich weiß nicht, irgendeinen Titel hat er in Planung. Das Restteam von Tecmo, die ja auch im letzten Jahr Metroid Other M verbrochen haben, haben jetzt Ninja Gaiden 3 gemacht. Und Trant fand das gut. Fandest du das gut? Nein, ey, könnt ihr mal aufhören mit der schwarzen Guck den Beitrag an. Das war okay. Die haben Sachen verrafft, die haben aber auch ein paar Sachen beibehalten, die gut waren. Also ich fand zum Beispiel, dass es halt nach wie vor so flüssig und flott war cool, dass die Kämpfe Spaß gemacht haben. Die haben aber auch viele Sachen verrafft. Die haben zum Beispiel einfach das ganze Ding ein bisschen entschlackt, was die Move-Vielfalt angeht. Viele Sachen sind einfach automatisch passiert und du wusstest nicht, warum. Und so hast du dich natürlich gefühlt, wie als würdest du auf Stützrädern fahren. Mhm. Du hast gedacht, warum passiert dieser Move jetzt? Warum geht dieses Feuerwerk auf dem Bildschirm ab, wenn ich doch nichts anderes gemacht habe, als die... Kannst du mal aufhören zu flüstern, Mann? Auch tut mir leid. Du weißt, hast einfach nie gewusst, warum jetzt dieser automatische Move passiert, wo du alles auseinander nimmst, weil du eigentlich nur dasselbe gedrückt hast wie immer. Habe ich jetzt gerade irgendwie eine fette Energieleiste aufgeladen? Nein, habe ich nicht. Genauso haben sie auch verrafft, dass das abgefahrene Design von Teil 2, das haben sie auch ein bisschen unter den Tisch fallen lassen und haben das alles am verrückten Monster jetzt gegen Terroristen ausgetauscht, was ich auch sehr einfallslos fand. Mhm. Du warst am Anfang in London unterwegs und hast dann halt gegen Sturmmaskte und Maschinengewehrbewehrte Terroristen gekämpft, was sehr einfallslos war. Das bekommt dann wohl auch wegen des hohen Splatter-Ninja-Faktors, den die Spiele dann natürlich immer auch gehabt haben, finde ich es ein bisschen befremdlich, wenn du dann jetzt hauptsächlich nicht mehr so Fantasie- oder Dämonenwesen dann durchschlachtest, sondern dann das war halt Terroristen. Immer, ist der zweite Teil, das war der einzige, den ich vorher gespielt hatte, das war auch immer wieder für eine Überraschung gut, wo du gedacht hast, oh, was geht denn hier ab? Oh, was ist das für ein Vieh? Ist ja riesig groß, ich muss gegen eine riesen Statue kämpfen, gegen eine Buddha-Statue und es ging immer so weiter, weißt du, es wurde immer Buddha. Noch krasser gegen Ende. Butter, ich dachte Butter. Nicht Butter. Und dann später warst du noch in der Dämonenwelt, wo es immer noch krasser wurde. Und das war halt es war ein kleiner Abtörner bei Ninja Gaiden 3, dass es ja konventionell aussah. Was später dann noch auf einem Flugzeugträger, weißt du, wie oft hast du so ein Setting schon gesehen? Und da waren dann auch wieder nur Terroristen, diesmal in weiß. Naja. Also ich weiß, dass ich habe es nicht gespielt, aber der allgemeine Tenor ist dann so in Richtung, ja, was weiß ich, so 3 von 10 oder 4 von 10 so in den Wertungsregionen. Ja, das war zu hart. Also. Dann gegangen. Für die Wii-Version, die jetzt zum Launch gekommen ist, soll ja noch irgendwas überarbeitet. Die Wii U, Entschuldigung. Die kommt erst im Januar. Kommt erst im Januar dann hier? In Deutschland, aber da soll irgendwas auf jeden Fall auch überarbeitet worden sein. Ich weiß natürlich nicht, in welchem Umfang da noch dran gedreht oder gemacht wurde. Vielleicht also auch 5 von 10. Ich glaube, wenn man ein richtiger Hardcore-Fan der Serie ist, dann kann man so eine Abwartschwertung schon vertreten, weil es, wir haben es leider schon zu sehr rumgebogen und es hat eigentlich nichts mehr mit den Vorgängern zu tun gehabt. Du hast halt auch wirklich nie dieses Gefühl, weißt du, dir an einem Gegner die Zähne auszubeißen und jetzt alle deine Skills in die Waagschale zu werfen, damit du den platt kriegst, sondern es hat sich manchmal komisch, unkontrollierbar angefühlt. Manchmal war die Kamera auch ein bisschen scheiße. Ja, ist echt schade gewesen. Ist echt schade. Apropos echt schade gewesen, obwohl Fabian hat es bestimmt sehr gern gemacht. Resident Evil Operation Raccoon City. Nee, das mochte ich leider auch nicht so gern. Ich habe das schon eine ganze Weile gespielt. Ich fand es irgendwie auch eine Weile nicht so schlecht. Da wollte mir einreden, das ist ja ganz gut, weil sie was Neues probieren und sowas. Aber eigentlich war das schon ganz schön buggy. Es war vor allen Dingen auch super hässlich. Die Umgebung war total wenig interaktiv. Also konntest du echt fast nichts kaputt schießen. Es sah so super rückständig aus und auch die Klassen waren halt so Standardklassen. Es war ja so ein Squad-Based-Shooter. Mhm. Die deutsche Sprachausgabe war ganz seltsam, teilweise ganz unprofessionelle Sprecher, die sie hatten. Also das kann man als Hardcore-Fan der Serie, kann man das durchaus, glaube ich, mal spielen. Es war auch ein Multiplayer, fand ich es irgendwie nett. Aber für sich genommen, wenn die Lizenz da noch wegnehmen würdest, dann war es schon ein relativ durchschnittlicher bis unterdurchschnittlicher Team-Shooter mit einer Technik von vorgestern. Ja, es sind so eine Art von Titel, die vielleicht dann irgendwann auf lange Sicht den Ruf einer Serie ein bisschen kaputt machen, weil gut verkauft hat es sich irgendwie an die 2+ Millionen Mal oder sowas für ein Spiel, was ich ohne die Lizenz wesentlich weniger dann abgesetzt hätte. Aber auf Dauer habe ich ein bisschen die Befürchtung, wenn die dann so dann aufgeweicht wird, die Serie, dass dann auch die normalen Teile nicht mehr so ziehen. Wenn sie dann irgendwann kommen. Auch rausgekommen, ich gebe auch zu meiner Stande zu, dass die meisten Spaß, den ich aus Kid Icarus Uprising gezogen habe, ist die kleine Halterung für den 3DS, die ich für mein Handy benutze, weil die ist super. Das verstehe ich aber nicht, weil das war ja eigentlich so. Also da fand ich den Multiplayer-Modus wiederum nicht so spannend, aber der Singleplayer war doch ein cooles Spiel. Wertend einfach nichts weiter dazu gesagt. Das Einzige, was ich bisher vom Spiel benutzt habe, ich habe es nicht eingelegt. Warum hast du es denn nicht gespielt? Das ist echt ganz gut. Den alten 3DS. Ich hatte keinen Bock richtig. Auf dem alten 3DS eben das zu machen. Also es liegt noch bei mir auf dem Stapel zumindest, zusammen mit Ocarina of Time, halb durchgespielt auf dem alten und Super Mario 3D Land und die werden auf jeden Fall dann noch im neuen gespielt, aber das Ding, ich habe dann die Halterung jedenfalls sehr gut zum Einsatz gebracht und ich habe meine Karten irgendwo mal liegen lassen, diese AR-Karten. Ich glaube, als wir die Filmfolge gedreht haben, Trant. Echt, wieso hast du die dabei? Ich hatte die dabei, weil wir sollten noch ein Kartenhaus bauen, damit es dann umgehauen wird. Und leider habe ich die dort auf dem Tresen liegen lassen. Kann man das noch spielen ohne die Karten? Ich glaube, die liegen da heute noch, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich, ne? Ja klar, das war nur für so einen extra Modus, da konntest du Kartenkämpfe gegeneinander machen. Ja. Ich bezweifle nicht, dass es gut ist. Das ist eben auch wieder von dem Sakurai, der ja auch die ganzen Kirby und Smash Brothers Sachen gemacht hat und früher dann an Kid Icarus gearbeitet hat. Bisschen anders als so, wie man es erwartet hat. Also es war technisch schön und es war auch überraschend lustig, muss ich sagen. Da gab es immer so Dialoge zwischen Kid Icarus und ich weiß nicht mehr, mit wem er da immer geredet hat. Eine Aubergine. So eine Frau oder Fee oder was auch immer. Ja, mit einer Aubergine. Nee, das war echt lustig. Da waren nette Dialoge und sowas dabei. Also mir hat es schon gefallen. Mhm. Okay, oh, wir hatten Ninja Gaiden 3, wir hatten Resident Evil, Operation Raccoon City und jetzt noch ein Sequel, was nicht wirklich einer Erwartung gerecht geworden ist, Silent Hill Downpour. Hat es irgendjemand außer mir gespielt? Und kurz habe ich gespielt. Ich habe bis nach der, da gibt es doch diese eine Stelle, wo der Typ oben auf diesem Ding steht und stürzt sich dann in diesen Wasserfall runter oder so. Und dann habe ich noch eine halbe Stunde weitergespielt, aber irgendwie hat mich das nicht so gepackt. Das hat nichts grundlegend verkehrt gemacht, allerdings fand ich, die Kämpfe waren sehr stachsig und steif und umständlich. Also, ja, ich kann es nicht sagen, woran es lag, aber es hat mich nicht mehr so gepackt. Dann habe ich halt auch aufgehört nach 2 Stunden, oder wie lange das war. Ich bin, was Silent Hill angeht, eigentlich recht verzeihlich, was so Gameplay-Elemente angeht. Also ich habe auch Homecoming durchgespielt damals, was ja auch... 1000 Punkte, Entschuldigung. kriegst ein Sternchen dann dafür in dein Heftebuch. Mein Heftebuch? Das Buch der Hefte. Das Heftebuch. Ja, tut mir leid, ich bin Ausländer. Ich war Ausländer, stimmt. Ich darf hier jetzt nicht mehr solche Wörter benutzen. Ausländer. So, ich darf es nicht mehr sagen. Da benutzt man Wörter wie Heftebuch eben noch. Was habt ihr denn? Wo war ich denn nochmal? Wie ist es nochmal? Homecoming. Homecoming habe ich auch noch durchgespielt. Das hat er ja auch objektiv gesehen. Seine Makel, und zwar eben bei weitem nicht so gut wie die ganz alten Sachen gewesen, aber es hat doch noch Bock genug gebracht. Ich habe beim neuen Silent Hill eigentlich, was ja jetzt, ich glaube, irgendwo in Ungarn von Vatra Games entwickelt wurde oder irgendwo in Osteuropa auf jeden Fall. Die haben schon eine gute Idee gehabt, wie das werden kann, aber die Kämpfe sind wirklich, wirklich scheiße. Na, und ich weiß auch, okay, es ist ein bewusstes Ding, dass man das Kämpfen ein bisschen unangenehm in einem Silent Hill macht, einfach damit du dann lieber fliehst vor den Gegnern, als zu kämpfen. Aber in manchen Situationen kannst du einfach nicht umhin, als dich um den Gegner zu kümmern, sonst kannst du nicht weiter puzzeln und rätseln. Und dieses Blocken- und Counter-System ist einfach so unintuitiv, dass ich echt wirklich auch, ich hätte es gern weitergespielt, aber ich hatte keinen Bock mehr auf die Gegner. Ja. Und ich finde, der Anfang ist sehr, sehr, sehr befremdlich. Ne? Als Tutorial, hast du es mal gesehen, Trant, wie das Tutorial am Anfang ist? Du bist in einer Gefängnisdusche und musst einen Typen abstechen. Das ist ganz unangenehm, oh je, Das ist echt, echt unangenehm. Ja, also der Hauptcharakter, der ist im Knast, und da fängt das Spiel auch an im Knast. Da ist ein dicker Typ, der duscht gerade, und du wirst mit so einem Shank, also mit einem Messer oder sowas, dann dort ausgestattet, und musst hin und musst den Typen, einen Menschen, kein Zombie oder kein anderes Wesen, abstechen konkret. Der ist noch so wehrlos, der Typ. Der ist wehrlos, der hat kaum was an, der schreit, der hat überall Einstichlöcher, während dir dann beigebracht wird, geh nach hinten und drück diese Taste zum Blocken, damit du dann da durchziehst. Und klar, ganz am Anfang wird dann gezeigt, es war eine Traumsequenz, was auch immer, aber ich fand das echt schlimm. Also auch ein schlechter Mensch, also natürlich ist es... Ja, klar. Also irgendwas, ich weiß nicht, was der Twist jetzt dort ist, vielleicht werde ich es irgendwann nochmal angehen, weil so vom Interesse her hätte ich schon Bock drauf gehabt, wenn ich die Kämpfe irgendwie abschalten kann oder wegschalten kann. Aber der Anfang, den fand ich ganz schlimm. Also wirklich. Also das war jetzt der Downpour-Anfang? Das war der Downpour. Okay. Der Downpour-Anfang. Also ey, klar, man will schocken. Man will irgendwie nochmal was Interessantes in dem Titel bieten, was so 1000 andere Spiele schon längst versucht haben und es bisher noch nicht gegeben hat. Aber ich glaube, das ist der falsche Weg da zumindest gewesen. Würde ich keinem im Moment empfehlen, wenn nicht was an den Kämpfen gemacht wird. Ich habe den nächsten Titel noch nicht gespielt, Trans, aber vielleicht werde ich den dann nachholen, wenn er ein bisschen günstiger ist. Ridge Racer Unbounded. Ach ja. Von den Flatout-Leuten, oder? Ja, Bugbear. Aber habe ich leider auch nicht gespielt, nur mal ganz kurz. Und da ist mir in Erinnerung geblieben, dass sie das Driften komplett verändert haben. Nee, also, fuck, dann werde ich es nicht anfassen. Tut mir leid. Ja? Also, ich weiß auch gar nicht mehr, wie es ist, aber du musst irgendwie während des Driftvorgangs die Taste gedrückt halten, die Handbremse. Und dann, also es ist überhaupt nicht mehr so wie bei einem normalen Ridge Racer, wo du halt einlenkst, gehst kurz auf die Bremse oder gehst einfach nur vom Gas und das Ding fängt an zu rutschen. Also so ist es da nicht mehr und das ist ganz seltsam gewesen, aber trotzdem hat es auch seine Abnehmer gefunden, weil es an sich ein cooles Rennspiel war. Ja, nichts gegen Bugbear und was sie dort machen, aber bei mir ist das so in Fleisch und Blut übergegangen, das Ding bei Ridge Racer, und ich würde mich wahrscheinlich hassen dafür, wenn ich versuche, das dann zu spielen und mich dann da umzugewöhnen. Ich habe dann irgendwie vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich mir diese ganzen Ridge Racer Pakete für die Vita runtergeladen, weißt du? Und da habe ich gedacht, so, Ridge Racer funktioniert halt immer noch, ist echt lustig. Ja, ich ist cool, so hätte ich es gern eigentlich. Ich packe heutzutage sogar immer noch gerne mal den Ridge Racer, den 7er, gern mal rein. Auch das erste PS3-Spiel, was damals rausgekommen ist, aber auch eins der wenigen, was mit 1080p läuft. Und es ist schon cool, da einfach in 60 Frames und 1080p mit, um die Kurven zu driften und durchzuballern. Also ey, vielleicht gucke ich es mir an, aber mich demotiviert es im Moment ein wenig, wenn das trifft und zumindest verändert wurde. Aber immerhin war es nicht so scheiße, wie man am Anfang gedacht hat, weil... Habe ich gar nie, das ist so ein gutes Team. Der Trailer, der das gezeigt hat. Also zuerst hast du irgendwie in dieser altdeutschen, oder was weiß ich, was war das für eine Schrift, die ist anbauen, das Logo sah ganz komisch aus, der Titel an sich, dann der Trailer, der die Tussi gezeigt hat mit den Unfällen und das hat alles nichts mehr mit Ridge Racer zu tun gehabt und jeder hat das Schlimmste erwartet und dann hatten wir noch eine Präsentation auf der Gamescom gesehen, wo sie uns so den Level-Editor gezeigt haben, wo ich auch gedacht habe, was wollt ihr mir jetzt erzählen? Das ist alles total lame, die Strecken, die ihr gerade zusammenbasteln, sind scheiße. Aber im Endeffekt ist dann wohl doch noch ein brauchbares Spielbar rausgekommen, was wirklich manche auch wirklich richtig geil fanden. Aber auch günstig mittlerweile, glaube ich. Also sehr, sehr viele Sachen sind mittlerweile sehr günstig einfach zu haben, weil der Preisverfall doch stark ist. Kann man reingucken. Wenn man, beim nächsten Titel habt ihr vorhin gesagt, dass ich vielleicht dann jahresmäßig falsch liege, aber ich hatte den jetzt im Europa-Release-Liste drin. Stacking soll im März rausgekommen sein. War das echt schon ein 2011er Titel? Also wenn ich mich daran erinnere, ich habe es, glaube ich, 2011 gespielt. Also gut, dann brauchen wir es nicht. Vielleicht habe ich auch... Auswählen. Du meinst schon das von Tim Schäfer? Das von Tim Schäfer meine ich. War aber auch nicht so gut. Also ich fand Stacking eigentlich ganz gut. Oder ganz okay. Es war dieses, ganz okay. So, wie ist denn diese Matroschka-Babuschka-Figur wie auch immer. Ja. Na, und war es mehr adventurig ausgelegt oder wie war es aufgebaut? Weil ich kenne es nur von Bildern her. Es war ein kleines Rumrennen-Rätsellös-Spiel, aber es war jetzt wirklich... Ich würde es nicht in die Adventure-Richtung einbauen. Und da auch Steam-Sales, ich glaube... 4-5 Euro maximal. Ja, maximal. Oder sowas. Also wirklich maximal. Für Arcade gibt es ja auch, glaube ich, für 6-7 Euro. Das Bessere ist ja eh Costume Quest. Also Costume Quest fand ich gut, ja. Da kann man, glaube ich, nichts dagegen sagen. Steam auch rausgekommen in ein Spiel, was es schon länger auf dem PC in Japan gegeben hat. Auch hier nochmal kurz reinwerfen. Ys Oath in Fel'Ghana. Die E-Spiele sind Action-Adventures, Marke Zelda, aber mit weniger Rätseln und mehr Action-Einlage. Und das ist ein Titel, den gab es in Japan bereits seit etlichen Jahren auf dem PC, wurde jetzt von Xseed sozusagen per Lizenz rübergebracht mit neue Übersetzung, 16:9 Modus, gutem Gamepad-Support und so weiter. Und wer bei Zelda eher Bock drauf hatte zu kämpfen und weniger zu rätseln, also jetzt nicht dann in den Raum kommen und 8 Stunden Schieberätseln machen, kann ich nur empfehlen. Ist schön im Anime-Stil gemacht, so knapp 10 Stunden lang und knallharte Bosskämpfe und alles und echt cool designt. Also kann für ein paar Euro kann man sich es auf jeden Fall geben. Das ist das Gleiche, was es auch für PSP gibt, oder? Ja. Okay, das fand ich auch gut. Allerdings, leider hat es dann für mich so einen Stopper gehabt. Da gab es so einen Kampf gegen so einen blöden Feuerdrachen nach ein paar Stunden. Und es war so bockenschwer. Ich habe es nicht, ums Verrecken, nicht auf die Reihe bekommen, den zu besiegen. Das ist leider das Problem bei den Ys-Sachen. Fast jeder Endgegner, auf den du triffst, ist erstmal bockschwer. Aber wirklich so schwer. Ich bin da echt eigentlich relativ belastbar. Und es hat mich so genervt. Ich fand das Spiel vorher echt schön. Hat mich auch motiviert, weil es so flott war. Und dann dieser blöde Drache. Also du wirst in jedem Spiel solche Stopper für dich finden und entweder hängst dann, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, ich muss mich einfach da rein verbeißen. Du wirst oft genug auf Endgegner treffen, die dich beim ersten Mal one-hitten, sozusagen, ohne dass du denen kaum was abziehst, bevor du die Taktik dann nach und nach und nach und nach und nach immer weiter auslosest. Aber das gehört dann eben auch dazu für das System, wie es funktioniert. Ey, 4 Euro gab es, glaube ich, im Steam-Sale, dann kann man nichts dagegen sagen, trotz solchen Schwierigkeitsgradsprüngen. Trine 2? Das kommt mir auch wie ein 2011er-Titel vor. Das, was du meinst übrigens, das Stacking, das war März für Windows. Ach so. Und davor kam es halt für Konsole. Ah, okay, Stacking gab es vor Xbox Live und dann war das dann... PSN und Xbox Live. Die PC-Version. Trine 2 ist dann wahrscheinlich auch die PC-Version, weil irgendwas sagt mir, dass ich das Ende letzten Jahres schon gesehen habe. Müsste auch so sein, ja. Aber Trine ist definitiv ein Blick wert. Ist sehr, sehr schönes... Ja. Das hat eine Felix hat das damals gemacht, ja. Na, und es war ja ein bisschen immer so Lost Vikings-mäßig, ne, dass du verschiedene Charaktere hast, in so einem Side-Scroller... Puzzler sozusagen, genau. Dann von Charakter zu Charakter wechseln muss, die verschiedene Skills haben, um dort die Level zu lösen. Ein sehr, sehr hübsches Spiel, vor allem ich glaube jetzt auch als Wii U Launch Download Titel oder ist Download oder nur Retail? Download, das ist ein Download-Spiel. Als Download-Titel und ein cooles Ding, also auch selbst. Gibt es jetzt übrigens ab dieser Woche im Angebot für Wii U bis Anfang 2013, da haben sie es nur ein paar Euro reduziert, also sehr günstig jetzt für Wii U zu haben. Sollte man auf jeden Fall, wenn man ein paar Euro übrig hat, sich zumindest dann dort mal geben können. Kann man komplett auf dem Gamepad dann auch spielen. Ja, und man kann es vor allem mit 3 Leuten spielen. Also jeder übernimmt ja eine Rolle. Ja, aber weil, wenn man es alleine spielt, das ist ja auch der große Unterschied zu Lost Vikings, fand es ja damals schön, dass man die Fähigkeiten der Leute auch in Kombination nutzen konnte, dass der eine mit dem Schild konnte so Fernwaffen abwehren, während der andere irgendwo hingehüpft ist oder so. Und bei Trine ist es ja eigentlich so, dass die Figur immer verschwindet. und wird ersetzt durch die andere, denn die sind nicht parallel auf dem Bildschirm, gleichzeitig können da miteinander agieren. Es sei denn, man spielt es zusammen, dann ist es so, oder? Genau. Das ist interessant mal zu sehen. Ich glaube, so ein Dreier-Koop-Puzzlespiel gibt es ja auch nicht so viele von. Ne? Nö. Okay, lass uns in Richtung April rübergehen. Der März war sehr, sehr ertragreich, was Releases angegeben hat. April ein bisschen kleiner vom Umfang her. Star Wars Connect ist rausgekommen im April. Na gut, okay, was gab's denn da noch so? Es gab auch noch, ja, ey, wir brauchen nicht über Star Wars Connect reden. Ne? Star Wars Connect ist Star Wars Connect. Crap, oder? Punkt. Crap, Punkt, ja. Crap, Punkt, Xbox. Skullgirls ist rausgekommen, ein 2D-Comic-Prügler von Konami für Xbox Live. Nee, den hatten auch wir auch in der gleichen Sendung wie Trine drin, Anfang des Jahres, weiß ich ganz genau. Ja. Also fernab davon, Skullgirls, egal ob es jetzt halt kam oder nicht, ist auch ein recht netter Prügler. Ich glaube, er ist halt jetzt nicht so für Competition ausgelegt. Mhm. Aber die Animationen sind sehr, sehr abgefahren. Das sah lustig aus, ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also man kann sich mal 2, 3 Videos angucken, muss nicht zwingend spielen, aber dann hat man zumindest mal einen Überblick über den Stil. Ein westliches Studio, glaube ich, ist zusammengekommen mit japanischen Entwicklern und die haben so in Zusammenarbeit dann mal einen etwas anderen Prügler aufgebaut. Da gibt es auch ein bisschen Schmuh um das Entwicklerteam, das sich vom Publisher getrennt hat und jetzt selbst die Lizenz sich nochmal gekauft hat für kommende Sachen. Aber gut, kann sein, dass ich auch hier wieder einen Port oder sowas dann in der Liste habe stehen. Entschuldigung, das ist total komisch, dass Wikipedia behauptet auch, es wäre im April 2012 erschienen. Wir hatten das doch definitiv in diesem Beitrag, den Felix gemacht hat. Vielleicht ist es eine Preview gewesen. Ja, aber es war ja jetzt Previously Not, ist ja eine Sache und dann gab es ja noch so einen anderen Zusammenfassungsbeitrag, wo wir kleine Spiele abgehandelt haben. Ja, aber der war auch nicht im April, oder? Das war also Wolfenlich haben es auch gespielt für DE. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich im April ist. Aber ist ja im Prinzip nicht. Auch egal. Ja, es stimmt. Also, ja, jetzt, aber es kam dann irgendwann in dem Jahr raus und es ändert ja nichts darüber daran, was wir über das Spiel ausgesagt haben. Okay, jetzt muss ich immer natürlich hinterfragen, ob das Spiel dann auch rausgekommen ist, aber Legend of Grimrock im April. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel, aber PC-Leute scheinen drauf abzufahren. Ich habe super Bock drauf. Jetzt kommt die Mac-Version raus, das ist im Beta jetzt. Kann ich das endlich auch auf meinem MacBook spielen? Das läuft, glaube ich, auf dem MacBook aus, läuft sogar auf Transnetbook, glaube ich. Netbook, also das ist total ressourcenunhungrig. Das hört sich doch schon mal ganz gut an. So sieht es aber auch aus. Ich fand das cool. Ich habe damals leider nie diese Dungeon Master Spiele gespielt oder Dungeon Crawler im eigentlichen Sinne, wo man auch selber Maps malen musste. Mhm. Ich habe das nur damals mal bei Kindern von Bekannten meiner Eltern gesehen. Die haben das gespielt. Kinder, die waren damals schon ein bisschen älter als ich und hat da gerade telefoniert, während sie vorm Amiga saßen. Also der Typ saß vorm Amiga und hat halt so irgendeinen Dungeon Master offen gehabt, oder ich weiß nicht, welches Spiel das war, Eye of the Beholder oder sowas, und er hat halt ein riesen Karo-Blatt gemalt gehabt, wo ich als kleiner Piff gedacht habe, was zur Hölle macht der da? Das ist ja enorm hohe Wissenschaft. Geil, ne? Der Typ muss sehr schlau sein, dass er das hinkriegt. Also hat er richtig großen Respekt, so wie man heute vor einem NASA-Piloten Respekt hat, hatte ich Respekt vor dem, der da halt die Karte gemalt hat. Okay, ich habe es einmal für ein Spiel gemacht, für Shining in the Darkness auf dem Mega Drive, aber da auch noch eben, weil du aus der Ego-Sicht eben diese einzelnen Blöcke abgehen konntest und das konntest du dann übertragen auf die Blöcke, auf dem Karo-Papier. Deswegen konnte man das halt machen. Ist Legend of Grimrod nicht so top-down? Oder? Nö, es ist genauso wie, also das erste Mal, wo ich sowas gespielt hatte, war das Etrian Odyssey auf dem oder 3DS. Das Legend schon ganz of geil Grimrock ist halt auch so ganz oldschool, also wo du halt Teil für Teil durch das Dungeon stiefelst, da gibt es dann Fallen, es gibt Rätseln, es gibt Sachen zum Looten, Gegner greifen auch ganz schematisch an, du kannst schon. Also es ist nicht rundenbasiert, aber trotzdem sind die Moves halt immer schrittweise und so kann man dann die Gegner auch ganz gut austricksen. Wenn zum Beispiel vor dir ein Gegner gerade erst das Teil betritt, kannst du schon ein Stück zurückgehen, aber immer noch schlagen und hast dann bei einem geschickten Timing kannst du austeilen, aber musst keinen Treffer einstecken. Oh, das ist doch ganz cool. Ich liebe solche Dungeon Crawler eigentlich. Das ist gut gewesen. Du hast halt eine vierer Party, die siehst du nie. Also du siehst immer nur ein Schwert oder du siehst nur dieses Wusch. Animation, wenn du einen Schlag austeilst. Also es ist alles ganz rudimentär, aber trotzdem hat es wirklich viel Spaß gemacht. Auch weil die Dungeons irgendwie 3 Etagen lang immer gleich aussehen, dann kommst du in ein nächstes Gebiet, dann sehen die Dungeons wieder ein bisschen anders aus, aber in sich wieder alle gleich. Mhm. Und so gibt es eigentlich nur 3-4 Grafiksets, was auch wieder ein bisschen lame ist, aber es war wirklich, wirklich gut, auch geile Rätsel drin gewesen und wirklich spannende Herausforderungen. Ja, und ich habe es halt mit Automapping gespielt, das heißt, das Spiel zeichnet die Karte für mich. Weil sonst hätte ich, glaube ich, ein bisschen gekotzt. Ja, würde ich heute auch machen. Also der Nerv ist bei mir nicht mehr vorhanden, selbst das Karo-Papier dann rauszuholen, einfach in der heutigen Zeit. Aber ey, ich werde es mir jetzt die Mac-Version, wenn sie kommt, dann auf jeden Fall anschauen. Übrigens auch, ich habe es hier eh nicht aufgeschrieben, aber PSP-Leute, es gibt Elminage Origins oder irgendwie so heißt es, vor kurzem rausgekommen, auch so ein Dungeon-Crawler aus Japan, der auf Wizardry-Ideen basiert, für PSP zum Download für 15 Euro oder sowas, habe ich mir auch zuletzt geholt. Geht auch in die Schiene, kann man vielleicht als Alternative sich mal gucken. Läuft auch auf der Vita. Aber muss ich nur kurz sagen, das war auch ein ganz schrecklicher Endkampf bei Legend of Grimrock. Nein, nicht spoilern. Nee, ich sag ja auch nichts. Ich sag einfach nur, dass er ganz schlimm war und aufregend. Und ich habe 10-mal ins Gras gebissen oder noch öfter und habe mich gefragt, das muss doch schaffbar sein. Das ist total billig. Aber du warst ja motiviert, das nochmal zu versuchen und es nicht dann in die Ecke zu pfeffern. Aber es war wirklich fies. Also da waren halt auch neben dem Boss nämlich noch mehrere Gegner. Und da kannst bei so einem Spiel kannst dir halt auch passieren, dass du in die Ecke gedrängt wirst, weißt du? Dass du da wirklich mit dem Rücken zur Wand stehst. Und ja, das war's dann. Da kann man sich ja nicht millimetergenau vorbeischleusen, sondern wenn alle Quadrate neben dir besetzt sind, komm, dann steckst du fest. Und das war's. Und da hab ich mich sau oft in die Sackgasse manövriert. Gut, dann muss ich das vielleicht dann bedenken, dass mir das nicht so oft passiert. Mhm. Im April rausgekommen. Ich habe es auch leider noch nicht gespielt, weil gab es auch für lange Zeit nur auf der Xbox jetzt und ich bin jetzt nicht unbedingt so der Xbox-Download-Käufer. Ich glaube, das letzte, was ich runtergeladen habe, war Wizorb. Das habe ich auch runtergeladen. Ist ein cool, ne? Das ja, war ich habe es mir cooler vorgestellt, muss Rollenspiel ich ganz ehrlich Breakout. Noch sagen. Ja, Fez ist das Spiel von, ach, was hat der Typ vorher gemacht? Das war nicht der Cave-Story-Typ, ne? Das war jemand anderes. Nee, das ist Phil Fish, hieß der Mann. Genau. Was hat er vorher gemacht? Eigentlich, ich weiß jetzt nicht mehr, was er genau davor gemacht hat, aber gibt es auch eine Doku drüber, das Indie-Game-The-Movie. Komplett in Eigenregie hat er dieses Spiel irgendwie gemacht, ne? Ja, es sind zwei Leute gewesen, eigentlich plus, ich glaube, der Composer. Aber Fez angekündigt wurde 2007, sollte dann 2010 eigentlich auf dem Arcade-Marktplatz erscheinen. Dann hat er sich mit dem eigentlichen Partner gekracht und musste da dann quasi erstmal die Berechtigung erhalten, Fez weiterentwickeln zu dürfen. Und das war auch ein ganz großer Kampf für ihn wohl. Und generell Fez, ganz kurz erklärt, das ist eigentlich ein 2D-Spiel. Also es ist ein Typ in einer 2D-Welt. Gomez heißt er, glaube ich. Und der wird halt in seinem Dorf wacht er irgendwann auf. So typisch Zelda, er ist einfach da. Und kriegt dann von einer übersinnlichen Macht quasi erklärt, hey, du befindest dich, er kriegt einen Hut geschenkt, einen Fez quasi, das sind diese roten Hüten mit der Bommel dran. Genau, mit der Bommel. Und den kriegt er geschenkt und mit diesem Hut kann er quasi alles, die Welt drehen. Ne? Sie wird halt quasi 3D für ihn. Und sein Ziel ist es halt 32 Achtecke. Oktaeder. Auf jeden Fall muss er die suchen und finden und Rätsel lösen. Mir kam es vom Ansehen vor, wie ist dieses alte PSP-Spiel? Crushed von Sega oder sowas? Crushed. Da hattest du ja auch so ein Ding, wo du dann eine Welt in 3D drehen musstest und die dann auf 2D runterfährst, damit du dann irgendwelche dann Sprünge erledigen kannst, bevor du sie wieder auf 3D drehst und dann die Durchgänge dann dort machst. Und ich glaube, das ist ein bisschen in dem Stil. Ne? Fez zumindest, und es sah sehr, sehr charmant aus von der Grafik. Also vor allem, was ich halt geil finde, ich finde Grafikbearbeitung und sowas geil und es gibt ja Escher, also den niederländischen Grafiker quasi, oder Maler, Zeichner. MC und, Escher. Genau, MC Escher, den Rapper. Wie die coolen Leute sagen. Maurits. Das weiß ich auch, wen du meinst. Ich dachte, du meinst A-S-H-E-R. Weißt du, also wenn nein, nicht der Escher. Achso, Escher, nee. MC Escher, Maurits. Du kannst mal kurz gucken, hat dieser Maurits Clemens oder sowas? Cornelis. Ja, auf jeden Fall, wenn man seine Werke kennt, also zum Beispiel diese nie endende Treppe oder diese Hände, die sich gegenseitig zeichnen, dann weiß man auch ungefähr, wie Fez auf einen wirkt, wenn man es spielt. Also man muss schon so ein bisschen mitdenken und man wird auch ab und zu beim ersten Blick ist das so ein bisschen überladen. Wo kann ich jetzt hinspringen? Wo hört das auf? Wann geht's denn da weiter? Macht es mehr Sinn, das nochmal zu drehen? Fez war auf jeden Fall schön, hat aber auch technische Mängel gehabt zu Beginn. Also Safe-Game-Verlust und sowas. Ist mittlerweile allerdings auch behoben, wird aber glaube ich auch nicht mehr gepatcht. Genau. Für Xbox. Genau, das war's. Genau, sie wird oder wurde wurde es jetzt behoben? Ich weiß nicht. Nee, es hätte behoben werden sollen, aber Microsoft nimmt für, ich glaube, ab. Ja, ne, für die Patches. Genau, wenn du hast irgendwie als Entwickler so 2 oder 3 Patches frei und das inkludiert alle möglichen Updates, die du machen kannst. Und wenn du dann einen drüber hinaus machen willst, was dieser Bugfix für das Safe Game gewesen wäre, der dann Leute betrifft, die dann irgendwie so ganz am Ende des Spiels erst sind und dann der Spielstand verschütt gehen kann, da musst du irgendwie so 10, 20, 30.000 Dollar bezahlen und das konnten sich die FES-Leute nicht leisten. Also haben sie den Patch nicht mehr veröffentlicht. Also ich weiß nicht, ob sie es nicht leisten können, aber der Punkt ist... Oder sie wollten es sich nicht leisten. Ich glaube aber, es ist auch von Microsoft eine okay Sache, wenn sie da 10 Leute in ihr Testteam packen. Also es ist ja nicht nur, dass der Patch aufgespielt wird, klar, bei Xbox Live, sondern dass das Ding auch von 10, 15 Leuten getestet wird. Wenn du die 10 Stunden beschäftigst, ist es natürlich auch ein bisschen Arbeit. Ja. Aber fernab davon, FES kann man... Ich habe es auch durchgespielt, auch ohne den Fehler, also die Fehler. Also es besteht auch die Möglichkeit, es quasi fehlerfrei durchzuspielen. Man muss, ja, also mittlerweile heute, glaube ich, wenn man jetzt ganz frisch anfängt, das hat auch mehr Leute dann betroffen, die ganz früh dann angefangen haben und sich erst dann mit weiteren Patches, die gekommen sind, dann auf den Spielstand ausgewirkt hat. Da ist man heute, glaube ich, einigermaßen im Reinen. Ich glaube, eventuell soll auch da nochmal eine Steam-Version kommen oder zumindest angedacht sein, auch wenn die Entwickler... Macht auch Spaß, also ich fand den Soundtrack auch total geil. Weil er war halt total minimalistisch und schön. Viele Spiele gehen eben auf diesen Stil ein bisschen mittlerweile, aber ich finde die alle eigentlich miteinander charmant. Eben so Minimalismus ist immer ganz cool. Ja, also wir arbeiten hier. Ja. Wenn wir was können, dann ist es Minimalismus. Im April rausgekommen, die Xbox 360-Umsetzung von The Witcher 2. Ich habe es hier nochmal kurz reingetan, weil so mit eins der besten Rollenspiele des letzten Jahres, zumindest gewesen auf dem PC. Ich weiß nicht, wie gut die Xbox-Version geworden ist. Ich habe sie jetzt gerade erst bekommen, mir als Special Edition jetzt bestellt, als die ein bisschen günstiger gegeben hat. Aber ey, wenn, also ich glaube nicht, dass es auf einmal ein schlechtes Spiel geworden ist. Nö, auf der Xbox. Ich habe es auch auf Xbox nochmal gespielt, den kompletten ersten Akt. Das ist ziemlich gut. Du hast natürlich schon Einbußen im Vergleich zu den Ultra-High-Settings vom PC. Da sieht es stellenweise erheblich schlechter aus, aber es ist immer noch richtig schön, finde ich. Es ist super aufwendig, es hat auch coole Sprecher, coole Dialoge, es macht Spaß, es spielt sich super mit dem Controller, weil es war auch auf dem PC schon dafür ausgelegt, dass man es mit dem Controller spielen konnte und sollte. Also das ist schon richtig gut, nach wie vor. Ja, ich habe auch beide Versionen gespielt. Wenn man sich eine aussuchen kann, die man spielt, würde ich die PC-Version empfehlen, weil du die da ja auch mit dem Controller spielen kannst. Wenn du nur die Xbox-Version spielen kannst, spiel halt die Xbox-Version, ist auch gut. Okay, ja. Witcher 2, gutes Rollenspiel. Ich weiß nicht, ob man das als gutes Rollenspiel bezeichnen würde, aber Risen 2 ist auch rausgekommen im April. Ich hatte kurz auf der Gamescom das vorher mal gespielt und mit dem Entwickler ein Interview gemacht und ich bin zu wenig in der Materie von deutschen Hardcore-Rollenspielen drin, um da ein vernünftiges Urteil abzugeben. Ich habe da jetzt nichts gesehen, was mich zusätzlich nochmal angemacht hätte. Ich kann mich auch nur an den Beitrag jetzt hier nur peripher erinnern, den wir in der Sendung hatten. Mir geht's auch so, ich würde es eigentlich auch nicht freiwillig spielen wollen, weil ich einfach Piraten nicht gut finde. Punkt. Also, das ist meine Begründung. Ich mag weder die Karibik, ich mag keine blauen Meere in Spielen, Also ich bin jetzt auch kein Far Cry-Setting-Fan. Ich zock's halt, weil das Spiel an sich ganz cool ist, aber sowas mag ich eigentlich nicht so. Ja. Das erste Risen hat mir eigentlich, das war eigentlich ganz cool bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Das war jetzt auch nicht wirklich frei von Fehlern. Risen war doch sozusagen die Ersatzserie zu Gothic. Genau, ne? Ja. Weil da entweder die Lizenz nicht mehr vorhanden war oder man wollte nicht mehr den Gestank von den Bugs von Gothic irgendwie dann dran haben. Daraus ist ja dann Risen entstanden. Es gab eine ganz schlimme Xbox 360-Fassung. Ich würde sagen, die Konsolenfassung war ganz schlimm. Das war auch wieder so, die Konsolenfassungen sind ein Desaster von Risen 2. Ja. Dann sollte man zumindest, wenn... Aber die PC-Version ist, denke ich mal, für die Leute, die Bock drauf haben, dann auch günstig zu kaufen. Fabian, ich glaube, du warst recht begeistert davon. Prototype 2 ist rausgekommen. Ja, 1000 Hunde rausgespielt. Auch 1000 Punkte. Hey, das ist ein Vogel. Sollen wir das Heftebuch wieder rausholen? Ich habe es gerade nicht gehört. Wie viele Punkte? 1000. Das höchste, war das bei Prototype eigentlich schon 1000? Ich glaube, ich habe hab noch nie in irgendeinem Spiel 1000 Punkte oder alle. Avatar hast du doch geholt. Hast du nie gelebt. So. Genau. Prototype 2 ist sehr unterschätztes Spiel. Das war natürlich stumpf und primitiv und es war leider auch ein bisschen eintönig und hat nur gute Sachen bisher gehört. Ja. Nein, aber ich finde, gute Sachen kommen ja noch, aber dieses Gefühl, wie mit welcher brachialen Gewalt und Geschwindigkeit man dadurch diese Stadt fegen konnte, das hat halt einfach echt Bock gemacht. Das war so ein ganz unkomplizierter Spaß, den man nicht groß hinterfragen durfte. Ich mochte eigentlich auch die Geschichte außenrum ganz gern. denen ist halt nicht so viel eingefallen, was sie dann mit dem Helden und der Stadt eigentlich machen wollten oder was man den Spieler machen lassen konnte. Aber trotzdem hat es echt einfach Bock gemacht und was dann, das war ja aufgeteilt, das hat ja auch so eine Art Virenausbruch in der Großstadt gehabt und war, die war aufgeteilt in eine grüne, gelbe und rote Zone. Mhm. Und in der roten Zone, da hat es dann so Arten von Zombie-Horden auf den Straßen gehabt und da sind Helikopter rumgeflogen und da gab es riesige so virale Auswüchse, so organisches Zeug, was aus Häusern gebrochen ist und so. Und da war einfach richtig krass viel Action. Ich verstehe aber auch, warum es teilweise Tests bekommen hat, die so okay dann waren. Da haben sich viele Leute einfach auch mehr erhofft. Aber mir hat's einfach echt viel Spaß gemacht für das, was es war. Und ich war auch wirklich traurig, als ich dann wenig später erfahren habe. Das war, glaube ich, so um die Zeit, als die PC-Version kam, 2-3 Monate später raus. Da haben sie leider auch gesagt, dass Radical irgendwie dicht gemacht wird von Activision. Schade. Die das entwickelt haben. Und die haben echt vorher auch schon coole Open-World-Spiele gemacht. Die hatten mal so Hulk-Spiele, die okay waren. Die haben Simpsons Hit and Run gemacht. Die hatten eigentlich schon was drauf. Ein Prototype war so ein bisschen ihr Meisterstück in Sachen Open-World-Action. Und ich würde auch jedem empfehlen, das kann man sich für billiges Geld sicherlich mittlerweile auch nochmal kaufen. Deutsche Version ist auch ein bisschen geschnitten, aber das ist bei dem Spiel, spielt es echt keine Rolle. Man darf es auch hier wirklich nicht so ernst nehmen. Kannst du das mal ausleihen? Ja, das habe ich mir lustigerweise gestern zurückbekommen, das hatte ich Eddie ausgeliehen vorher. Okay. Und, er hat sich ja auch so hart durchgespielt. Ich glaube, am Anfang hat er mir geschrieben, irgendwie in der SMS, und hat gemeint, oh, das macht so brachial viel Spaß. Ich weiß nicht, ob er dann die letzten Wochen, ob er danach nochmal weitergezockt hat oder ob es dann auch nur noch rumlag. Auf jeden Fall, ja, kann ich dir mitbringen. Und jedem von euch würde ich auch empfehlen, das einmal irgendwie durchzuzocken. Das macht schon echt Spaß. Es liegt auch noch auf meinem Stapel für, wenn Zeit ist, dann im Moment, weil ich bin ja auch großer Fan der Superhelden-Open-World-Spiele. Ich hätte sau gern richtig langen Urlaub, ist ja das? Das wäre toll, ne? So viele Spiele, die ich jetzt nochmal nachholen wollen würde. Auch alte Dinge. Und du hast aber nur Platz für eins. Ja, da kommt doch wieder Monster Hunter Try. Du hast nicht mal so Sachen gespielt wie Diablo oder so, da kann ich zumindest sagen, ich habe es 3,5 mal durchgespielt. Ja, klar musst du das gespielt haben. Nein. Doch. Alter Spiele. Wir kommen gleich zu. Jetzt kommen wir erstmal zu dem wichtigsten Spiel des Jahres. Oh Mann, da können wir noch einen eigenen 4-stündigen Podcast machen jetzt. Ja, hier an dieser Stelle der Podcast verlinkt zu The Walking Dead. Im besten Fall haben wir auch den zweiten Teil da schon aufgenommen. Und Spiel des Jahres für viele legitim. Zum Beispiel, muss ich auch nachholen. Das solltest du nachholen. Das nimmt auch nicht so viel Zeit weg. Ich sage mal für euch heute, also jetzt nicht weniger für die Zuhörer, weil da wird es sich wahrscheinlich schon erledigt haben. Es gibt jetzt gerade die erste Episode kostenlos für iPhone und iPad zum Runterladen. Und vielleicht habt ihr sie auch runtergeladen und freut euch jetzt, dass ihr dieses zocken wir aber auch lieber am Fernseher oder nein, das kannst. Ach so, du hast ja kein iPad. Ja, klar, dann würde ich es auch eher für Xbox die einfach holen. Auch Steam-Version, wenn du die irgendwie günstig bekommen kannst, obwohl ich weiß nicht, wie betagt. Der hat doch keinen, das läuft auf dem Netbook nicht. Läuft es nicht auf dem Netbook? Ich hätte also bei mir ist es auf einem kleinen Gerät zu spielen. Ne? Ja, kannst du ja dann doch eher Steam sowas, Big sich Picture und dann an den Fernseher werfen. Aber prinzipiell kaufst du dir für die Xbox auf jeden Fall. Oder für die Xbox oder PSN. Also du wirst jetzt nicht an Möglichkeiten dann scheitern, wie du es gibt wirklich für alles spielen kannst, ja. Kannst du für die Eieruhr wahrscheinlich. Und es lohnt sich. Das ist so toll, was du für einen Luxus hast. Du hast nicht spoilern lassen, du hast noch nicht gespielt und du kannst alles auf einmal spielen. Ja, das stimmt. Und dann kommen wir wieder zurück und Trant sagt, Walking Dead ist das schlimmste Spiel aller Zeiten. Ich hasse es. Ihr Idioten. Aber ich finde auch bei TV-Serien ist es immer angenehmer, alles auf einmal zu gucken, als immer zu warten zu müssen, bis die nächste Folge rauskommt. Ja, aber bei Walking Dead hatte es aber jetzt auch was, weil dadurch auch viele Gespräche stattgefunden haben. Also ich möchte diese Zeit nicht missen, die wir oftmals dann via Mail oder gab ja auch so emotionale Höhen und Tiefen oder Cliffhanger, wo du dann echt erstmal verarbeiten musstest und wo du dich mit anderen drüber austauschen wolltest. Wenn du das jetzt so konsumierst, kann es echt sein, dass es auch so dein Gefühlszentrum sprengen wird, weil das nicht... Ey, vielleicht kommst du dann als total trauriger und einsamer Mensch zurück. Ich weiß nicht, bei TV-Serien war ich immer froh, dass ich nicht Stopp machen musste. Also ich hätte gekostet, wenn ich eine Staffel nicht hätte zu Ende gucken können, sondern konnte immer schön weitermachen. So, ich wurde dann die ganze Sucht immer wieder befriedigen konntest. TV-Serien ist, glaube ich, auch der gute Vergleich. Du hast heutzutage durch das Konsumieren von TV-Serien eben, sagen wir mal, Lost war das letzte, wo die Leute sich nach jeder Woche nochmal zusammengerottet und diskutiert haben, zumindest hier in der Redaktion. Ja, Breaking Bad. Da gibt's hier einiges. Ja, Breaking Bad, Walking Dead. Dexter. Ja, aber Dexter redet Fabian halt alleine mit alleine sich. Alleine sitzt in einem Raum und redet mit sich im Spiegel. Aber Turtles, ja. Ja, aber sowas wie Walking Dead ist ja auch effektiv eigentlich so eine TV-Serienfolge, die man danach diskutieren und konsumieren kann. Wenn der Abstand ein bisschen kürzer gewesen wäre als 5, 6, 7 Wochen, glaube ich, hätte es noch ein bisschen effektiver funktioniert, weil dann der Spannungsbogen untereinander als Spieler dann nochmal hochgehalten wird. Aber ich habe es auch in kurzer Abfolge alles durchgehackt, nachdem ich die erste Episode vor ein paar Monaten gespielt habe und jetzt in Vorbereitung für den Cast den Rest. Und Da hat es wahrscheinlich emotional bei mir was verschoben anscheinend, wenn man einige Entscheidungen sich anguckt. aber ich bin trotzdem gut damit zurechtgekommen und ich habe auch mich sehr in das Spiel investieren können. Aber es hat sich gelohnt, oder? Es hat sich absolut gelohnt. Ich würde nicht widersprechen. Es ist nicht ganz mein Game des Jahres ganz, ganz oben, aber auf jeden Fall in der Top 3. Dann ja. Mit. Gut, dass ihr auch alle eure Best-of-Artikel jetzt schon spoilert. Ja, muss mal gucken, wann wir das alles ausstrahlen. Ja. Trant, das nächste Spiel. Ich habe leider das eine Stunde mit nur gemacht und nicht dann weitergespielt, aber es ist auch in meinem Stapel der Schande dann drauf, Pandora's Tower für die Nintendo Wii. Bisschen Castlevania-ish. Stimmt. So vom Gefühl, in die Richtung geht's am ehesten. Also es war auch kein Spiel, was ich freiwillig gespielt hätte. Monsterfleisch ist mein Gemüse. Ja. Aber ich habe es noch nicht bereut, dass ich das gespielt habe. Ich habe sogar fast zweimal durchgespielt, weil mir so viel Spaß gemacht hat. Ich habe zuerst befürchtet, dass das so ein Mammut-Japan-Rollenspiel ist mit so einer großen Welt, sowas wie Dragon, wie Blue Dragon oder Lost Odyssey, weißt du, so ein Mammut-Ding, und da hatte ich keinen Bock drauf. Und am Ende ist es halt sehr klein gewesen. Es ging eigentlich nur um deine Hütte, wo dein Mädel war und so eine alte Oma. Das war quasi die Homebase, und dann ging es um diese Pandora's Tower. Das waren 12 Türme, die in so einer Schlucht aufgebaut worden sind, aufgehangen auf einer Kette, die die Spalte zusammenhalten, sonst reißt die Welt auseinander oder sowas. Mhm. Okay, ich keine Raft was, aber es macht auch nichts. Ist ja auch das Schöne dran an solchen Japanischen. Die Story war einfach, dass das Mädel, was du an deiner Seite hattest, verflucht wurde und sich immer nach und nach in ein Monster verwandelt, wenn es kein Monsterfleisch zu essen kriegt, von irgendwelchen 12 Hütern aus diesen Türmen. Und du musstest dann halt immer diese Hüter in den Türmen platt machen und dann halt deren Fleisch ihr zu essen geben, damit sie sich wieder zurückverwandelt. Es hat leider dadurch auch ein bisschen Zeitdruck gehabt, weil du musstest immer wieder mal in den Türmen auch normale Monster ihres Fleisch entledigen und das dann zu dem Mädel bringen, wenn sie sich gerade wieder krass verwandelt hat. Also, weil wenn du das nicht gemacht hast, dann ist sie irgendwann mal irreversibel zu einem Monster geworden, das Spiel war vorbei. Du hast also immer so ein bisschen Zeitdruck im Nacken gehabt, aber es war auch nicht unangenehm. Also ich mag sowas normalerweise nicht, aber man hat immer rechtzeitig gesehen, wann es jetzt wieder Zeit ist, sich zurück auf den Heimweg zu machen und ihr das Fleisch zu bringen. Und deswegen war das eigentlich ganz angenehm. Das könnte der einzige Punkt sein mit dem Zeitlimit eben. Also ich konnte auch am Anfang schon absehen, okay, das könnte eventuell ein Problem werden. Genau. Manchmal war es auch sehr knapp, aber ich hab den Zeitpunkt nie verpasst, wo es zu spät war. Aber es muss ja auch einen Grund geben, sonst wäre der Spannungsbogen wahrscheinlich nicht so, wie er sein kann. Ja, aus dem ganzen Triumvirat an Japano-Rollenspielen, Action-Adventure-, was für die Wii dann rausgekommen ist in den letzten 2 Jährchen mit Xenoblade, Last Story und Pandora's Tower. Mhm. 3 recht unterschiedliche Titel, die aber auch auf ihre eigene Art dann auch ihre eigenen Qualitäten haben, und ich glaube, mit jedem kann man dann auf jeden Fall was anfangen. Ich fand das super gut, also abgesehen davon, dass es teilweise ein bisschen zu kitschig war mit irgendwelchen Sing-Einlagen und so, die Japaner ja so gern mögen und ich ganz schrecklich finde, hat die Story aber trotzdem berührt, weil es war auch überschaubar. Es waren halt nur 2 Leute und die Oma, die als Verkäuferin und Ratgeberin fungiert hat. Die hatte so einen komischen Opa drauf auf dem Rücken geschnallt. Ja, genau, da war so ein alter Opa in der Vase, der eigentlich tot war. Also im Grunde war es einfach nur ein Skelett, aber er hat trotzdem noch gelebt. Warum? Also ich fand es ganz cool, dass es so überschaubar war, dass man irgendwie mitbekommen hat, wie die sich 2 umeinander kümmern. Sie hat immer so den Haushalt geschmissen. Das fand der Typ, glaube ich, ganz geil, dass er immer heimkommt und hat irgendwie, oh, ist ja eine neue Tischdecke auf dem Tisch. Das ist ja ganz toll. Und er hat ihr immer Fleisch gebracht und so und hat sie vor größerem Schaden bewahrt. Und ich fand das Spiel war rund. Weißt du, wie ich meine? Es ist jetzt nicht so, bei weitem nicht so was gewesen wie Yakuza Dead Souls, wo du dich an allen Ecken und Enden aufregst. Sag mal, was denken die sich dabei? Das ist zusammengemanschter Quatsch, der zum Glück noch Spaß macht, aber der halt einfach keinen Hand und Fuß hat. Und Pandora's Tower war aus einem Guss, sag ich mal. Ich fand die Türme an sich, das Design war ziemlich geil. Es gab immer spannende Rätsel zu erledigen. Es gab auch spannende Gegner, wo man sich überlegen musste, wie kriege ich den jetzt platt? Du hattest nämlich immer so eine Kette dabei und musstest halt einen Punkt finden, wie du die entweder an etwas dran fesselst oder wie du die Kette benutzt, um das Fleisch aus denen rauszuziehen. Dann hattest du noch normale Waffen und sowas. Die Türme waren noch immer schön in Szene gesetzt, weil das feste Kamerawinkel waren. Das war ja kein Third-Person-Spiel, wo die Kamera hinter dir ist, sondern wo alles schön wie bei, Silent Hill, sag ich jetzt mal, irgendwie immer in festen Kamerawinkeln inszeniert wurde. Und es war einfach echt ein schönes Spiel von vorne bis hinten. Ja. Hat Bock gemacht. Sollte man auch eher mit der Wiimote spielen. Also ich habe es probiert mit dem Classic-Controller, aber und einfach durch die Bewegung mit der Peitsche. Hat super funktioniert. Funktioniert dass gut. Dass man die Kette schleudert, dass man auch mit dem Pointer direkt auf dem Bildschirm zeigen kann, wo die Kette jetzt landen soll. Wenn du zum Beispiel mal sie als Enterhaken benutzen willst, um eine Plattform höher zu klettern, war das echt super angenehm. Mit dem Pad hätte ich das nicht spielen wollen. Ich denke mal, wenn wir irgendwann mal so die letzte Abhandlung zur Wii oder sowas dann machen, wird sie auf jeden Fall mit unter den interessanten Titeln dann auftauchen, weil insgesamt hat sich doch dann auch schon eine gute Bibliothek angesammelt. Ich habe echt fast gar nichts gespielt, muss ich sagen, aber das würde ich mit zu den besseren Spielen zählen. Wenn man am Ende dann irgendwann mal resümieren wird, ja, man wird doch schon eine recht illustre Bibliothek finden, die zwar nicht so umfangreich ist, aber dann trotzdem solche Titel wie Pandora's Tower gibt es auch nicht für PS3 und Xbox eben. Ja. Das könnte interessant sein. Ich habe mir hier im April noch aufgeschrieben, aber ich war mir auch nicht ganz sicher, weil es ja so eher so ein gefühlter Release war. DayZ oder DayZ. Ja. DayZ ist ja offiziell, ne? Wir sprechen es ja auch Englisch aus. Ich mag das nicht, dass Z auch sie ausgesprochen wird. Ja, also Z ist die englische Aussprache und sie die amerikanische. Ja. Die Zombie-Mod für Arma 2, den Shooter, oder ist es ein Ego-Shooter oder ein Third-Person-Shooter auf dem PC? Ich habe das originale Arma 2 nie gespielt. Ich glaube, sowohl als auch, oder? Ja, sowohl als auch, aber ist von Bohemia und ist einer der gute Mann, der DayZ quasi entwickelt hat als Mod. Arbeitet halt auch bei Bohemia und entwickelt jetzt da das Standalone DayZ. Soll auch bald kommen, ne? Soll auch bald kommen, genau. Und ja, also wir haben es ja auch alle gespielt. Ich nicht. Okay, fast alle haben es gespielt. das macht schon Spaß, aber für mich irgendwann war es dann auch ausgereizt nach einer Woche. Ja, Zocke. Also es war, ja, dafür ist, wie gesagt, es war eine Beta und du bist auch einfach vor Fehlern nicht befreit gewesen. Ich weiß auch nicht, also der große Hype, als das Ding rausgekommen ist, gab es ja überall, konntest du nirgendwo hingehen, was Gaming betrifft, ohne dass du über DayZ nicht gestolpert bist. Der große Hype ist ein bisschen abgeklungen, aber es ist ja auch die Standalone-Fassung jetzt in Vorbereitung. Mhm. Vielleicht wird die dann zumindest dadurch, dass es nicht mehr in Beta-Phase ist, wenn sie diesen knallharten Ansatz dann eben, den du mittlerweile ja auch mit Zombie U oder sowas dann ein bisschen hast, ne? Dass du dann eben... Also teils, glaube ich. Ein bisschen, so Ideen sind vielleicht ist ja ein bisschen was in Zombie U reingeflossen von dem Erfolg von DayZ gewesen. Kann man sich eben dann immer noch, glaube ich, dann umsonst runterladen, wenn man Arma 2 besitzt. Habe ich mir auch dann in einem der Steam-Sales mal geholt, Arma 2 für so 10 Euro oder irgendwie sowas. Das, glaube ich, kann man mal machen. Man muss trotzdem aber ein bisschen dann arbeiten am PC, um die ganzen Mods zu installieren und gucken. Aber es ist nicht einfach ja, so. Ja, das war halt der Mega, die Mega-Arbeit. Also das Teil irgendwie zu laufen zu bekommen, ist wirklich relativ schwierig. Ja, können wir uns dann bei Gelegenheit mal, wenn wir über den Nachfolger respektive das fertige Spiel reden, dann nochmal vor Augen führen. So, wollen wir noch Mai und Juni durchnehmen oder seid ihr... Also Mai wäre ich auf jeden Fall dabei, weil da sind einige Spiele bei, die ich gerne gespielt habe. Sonst hätte ich gesagt, wir machen heute Mai und Juni und irgendwann morgen oder übermorgen den Rest. Mhm. Ja. Das Freche ist auch, willst du jetzt wirklich in April beenden, ohne dass wir über Trials Evolution gesprochen haben? Ich dachte, es wäre im Juni. Nee, ist im April rausgekommen. Ja gut, warte mal. Okay, im April übrigens auch noch rausgekommen, ein Spiel, was ich strichlicherweise von der Liste weggelassen habe, aber es ist bestimmt auch nicht so gut. Nix. Macht ja nichts, war ja nur eines der bestverkauften Spiele für Xbox Live. Ach, es kam doch schon vor 2 Jahren raus, habe ich da auch schon da gespielt, oder vor 4. Nein, Trials Evolution. Monday, Nitro Time. Pelli Halle. Wieder aktueller denn je, würde ich sagen. Na gut, jetzt fast schon wieder nicht mehr, aber Origin of Pain kam ja erst vor einigen Wochen raus. Ja, und neuer Download-Content ist auch angekündigt. Super toll, super tolles Spiel. Natürlich auch frustrierend ohne Ende eigentlich auch wieder, aber ist, glaube ich, das größte Qualitätsmerkmal für so ein Spiel, wenn es eigentlich frustrierend ist und teilweise echt auch nervig und man spielt trotzdem wie ein Idiot und fängt 100-mal den gleichen Level wieder von vorne an. Ja, aber wirklich 100-mal. Also, ist nicht und es gibt diesen Gigatrack, der ist sehr, sehr geil mit diesen 8 Minuten. Boah, das den fahre ich so mit am liebsten momentan. Nee, ich kann das nicht. Ich möchte aber kurze Sachen haben. Ja, damit ist auch alles gesagt zu dem Spiel. Was ich sehr, sehr gut fand, ist, dass sie diese Variablen, sowas wie diese Wasserwerfer rausgenommen haben oder zum Großteil rausgenommen haben. Es gibt jetzt 1-2 andere Passagen, wo Variablen drin sind, aber sonst kannst du halt solche Strecken wirklich fast auswendig lernen und oder du musst sie auswendig lernen, aber da kannst du dann fast schon blind fahren oftmals. Das Fahrrad, also das BMX-Rad ist auch eine nette Alternative. Nett, ja. Bringt jetzt natürlich für mich nichts im Gegensatz zu einem großen, schönen Motorrad, aber das macht Spaß. Also ich bin immer wieder, ich finde die Details toll, mit denen die Entwickler arbeiten. Mm. Und das wirklich alles voller Liebe steckt und ja. Ja, es ist eine Formel, wenn er konsequenter weiter dran entwickelt wird, das wird sich auch nicht abnutzen, für mein Gefühl. Das ist eben was, absolut, wo du dann absolut richtig. Also jetzt immer haben sie ja den Multiplayer-Modus eingebaut bei Trials Evolution, da gibt es jetzt Multiplayer-Modus, der ist auch nett. Aber es ist halt immer noch für mich so, und eigentlich ist es ein Singleplayer-Spiel, wo ich nur in Highscore-Listen mich vergleichen möchte. Ja. Und der Editor ist auch ultra fett. Was ist da an? Ich meine, es gibt allein die User-Generated Content sind irgendwie, wie viel sind es, 15.000 Karten, die man sich runterziehen kann? Kostenlos, da muss man dazu noch erwähnen. Und da gibt es dann auch ein Rating-System, sodass du sehen kannst, okay, das ist kein Schund, den ich mir runterlade, weil das ist schon 24.000 Mal runtergeladen worden. Und es gibt Sachen wie Ego-Shooter, die du dir bauen kannst aus dem Teil. Rennspiele kannst du dir mit dem Editor bauen. Es gibt so einen Battlefield-Klon, den du dir bauen kannst. Und es gibt vor allem auch so abgefahrene Sachen wie Wasserrutschen und sowas. Also was auch recht viel Spaß macht für 2-3 Mal. Ja, wenn, und es ist halt kostenlos. Also wenn du einmal das sozusagen das Feuer unter der Mod-Community entfachen kannst, dann ist es auch ein sehr dankbares Spiel, sowas zu kriegen. Also da lecken sich andere Franchises, sowas wie Little Big Planet zum Beispiel, die Finger dann danach, dass da so viel User-Generated Content in der Qualität dann da ist, obwohl sich das auch bei weitem nicht schlecht verkauft hat. Aber ich war da auch ein bisschen enttäuscht von den Möglichkeiten, die mit der Engine da offen standen, dass da eben nicht viel daraus gemacht wurde. Trials Evolution hat ein, oder nee, wie ist es Evolution noch? Genau, es ist Trials Evolution. Trials Evolution hat eben immer noch das Rennspielkonzept, aber so wie es sich momentan anhört, wenn das Feuer entfacht wird, dann hast du da so viel Content als Gamer, da kannst du wahrscheinlich Jahre davon zehren. Absolut, also du hast so viele Strecken, die du runterladen kannst, kostenlos, das muss ja immer erwähnt werden heutzutage irgendwie. ja. Du kannst Wochen und Monate allein mit dem Spiel verbringen. Also allein mit dem Grundspiel kannst du ja Wochen und Monate schon verbringen, um dich immer wieder irgendwie zu steigern. Ja. Nur auf Xbox im Moment, oder? Ich glaube schon. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich weiß, dass es auch eine PC-Version ist zumindest angekündigt. Oder ist sie jetzt auch schon draußen? Fabian, weißt du das? Ich glaube, sie ist noch nicht raus. Ich glaube, es ist nach wie vor Xbox-exklusiv. Okay. Würde ich mir wahrscheinlich dann irgendwann dann nochmal für den PC nachholen. Ich baue mir übrigens gerade einen Hardcore-PC zusammen. Der ist vielleicht jetzt zu überpowered für Trials Evolution. Aber ich werde da noch mehr auf dem PC in nächster Zeit spielen. Das wird sehr interessant werden. Lass uns dann in den Mai gehen. Es sei denn, ich habe noch einen Titel vergessen, der unbedingt rein müsste im April. Nö. Mai beginnt mindestens genauso gut mit Sniper Elite Version 2. Ich hab's nur reingeschrieben, weil ich da ein Video gesehen habe, wie jemand in Zeitlupe Hitler die Eier weggeschossen hat. Also deshalb habe ich es nur mit reingenommen. Ja, keiner lacht außer dir. Keiner lacht außer mir. Oh, er hat's gesagt. Ja gut, ey, man darf doch einmal Hitler sagen, oder nicht? Ja, das war jetzt das zweite Mal. Oh Mann. Gibt's da, oder ist es so, wenn man es dann dreimal sagt, wie der Candyman? Das ist wie beim Candyman, ja. Ich sitze hier auf der Couch. Ey, bitte lass es sein. Nein. Bitte nicht. Nein, ich habe es deswegen nur reingenommen, gespielt natürlich nicht. Starhawk ist auch rausgekommen im Mai, die Weltraumvariante von Warhawk. Da habe ich auch immer das Gefühl, dass weder Warhawk noch Starhawk irgendjemanden interessiert haben, aber das mag auch mein persönliches Empfinden. Ich weiß auch nicht, hat es irgendjemand gespielt? Also, nee. War ja noch einigermaßen, also es gab ja damals für die PS1 nichts anderes und da war das schon halbwegs bekannt. Das ist ein PS3-Spiel gewesen. War ein PS3-Multiplayer-Spiel, was es ganz am Anfang gab. Es war ein Remake oder eine Neuauflage des uralten PS1-Spiels damals. Was? Oh, nee. Kommt hier. Nee. Doch, Mr. Liberal. Das originale... Das originale Warhawk war eben noch mehr ein Singleplayer-Game. Das wurde jetzt als Multiplayer-Shooter in Anführungsstrichen dann umgesetzt für die PS3 als unter der gleichen Lizenz, wo du dann eben nicht nur einen Team-Shooter mit Leuten auf dem Boden hattest, sondern eben auch deine Fluggeräte dann dort parallel verwendet hast. Und jetzt ist das Ganze eben in den Weltraum abgeglitten mit Starhawk. Das Einzige, was ich dazu auch sagen kann, ist, dass lange Zeit, ich glaube, der Name irgendwann vor Jahren schon mal registriert wurde und alle Leute immer gesagt haben, okay, jetzt wird Starhawk angekündigt, jetzt ist es rausgekommen. Mich interessiert es eher weniger, muss ich sagen. Wesentlich interessanter, aber auch, ich habe zuletzt dann die Verkaufszahlen gesehen, es war wohl auch der richtige Schritt, das auch für Xbox Live Arcade rauszubringen, obwohl ich dachte, dass auf PC wahrscheinlich besser geeignet ist, aber Minecraft ist auf Xbox Live Arcade rausgekommen und ist, glaube ich, mittlerweile auch der bestverkaufte Titel auf Xbox Live Arcade. Ja, also das war ja eigentlich auch das Fiese für Redlinks, also die Macher von Trials. Sie haben den Rekord gebrochen, 24 Stunden, 800.000 Downloads waren es irgendwie. Und dann kam Minecraft. Und halt mega PM rumgeschickt, hey, voll geil, wir freuen uns so ultra, alles super gut. Dann kam Minecraft irgendwie innerhalb von einer Minute 30 an die 1 Million verkaufte Version. Und Minecraft ist halt ein Phänomen. So. Es ist und ein Phänomen, hat halt auch diese ganze Indie-Szene komplett irgendwie umgekrempelt. Und ich habe es auf dem PC angespielt damals, auf der Xbox habe ich es relativ, nicht exzessiv, aber ich habe es mehrere Stunden gespielt und fand's okay. Ich komme, also das ist halt perfekt an die Steuer, an den Controller angepasst. Das muss man dazu sagen. Aber es hängt halt immer noch den Versionen hinterher für den PC. Also die Updates kommen halt nicht so regelmäßig, wie sie beim PC erscheinen. Ich weiß nicht, bei so Bastelspielen. Ebenso ja die iPhone-Version. Ich komme da auch aus dem Computerlager her, was so Aufbauspiele und sowas dann angeht. Und das ist natürlich noch was konkret anderes jetzt als Art virtueller Lego-Kasten. Aber ich würde mich mit dem Gamepad ein bisschen eingeschränkt fühlen. Ich muss mir das einfach mal ausruhen. Ich habe es auf der Xbox jetzt auch noch nicht gespielt. Dem Erfolg tat es aber dann eben keiner. Also es ist perfekt für den Controller geeignet tatsächlich. Mhm. Und was sehr, sehr gut war, einen großen Fernseher vorausgesetzt, kannst du es auch mit 4 Leuten sehr, sehr gut auf einem Bildschirm spielen. Stimmt. Und dann zeitgleich quasi auf deiner Welt irgendwie bauen. Was auch nett ist, aber immer noch nicht, also es ist nett. Ja, macht schon Spaß. Dem Phänomen wird kein Abbruch geleistet. Ich glaube, der Entwickler Notch von Minecraft hat ja auch momentan wieder noch ein neues Konzept in Planung, was ich sehr interessant finde. Dieses, das ist ein Ego-Shooter. Nee, nicht also den Multiplayer-Shooter ist es. Ich meine dieses Weltraum-Ding, wo du selber dein Raumschiff programmieren musst. Achso, genau, das kommt auch noch. Ja, das sind zwei Projekte, glaube ich. 10 hoch 2 mal 80 oder irgendwie sowas. Ja. Das eine Projekt geht darum, dass du dann richtig programmieren kannst und du hast dort ein virtuelles Raumschiff, mit dem du dann die eigenen Funktionen selbst reinprogrammieren kannst im Spiel, damit es verschiedene Sachen machen kann und sozusagen du musst Code dann lernen, um dann Sachen dort zu erreichen. Ja, das wird sich auch wieder mega verkaufen. Ich meine, alles, was er jetzt gerade macht, wird zu Gold. Ja, und er hatte ja angeboten, Tim Schäfer, dass er ihm Psychonauts 2 bezahlt. Weiß jetzt nicht, was daraus geworden ist. Nee, der Punkt, das war auch ganz lustig. Er ist großer Psychonauts-Fan, wie wahrscheinlich jeder hier. Ja. Unterstelle ich jetzt einfach mal. Und hatte bei Tim Schäfer via Twitter nachgefragt, so pass auf, was wird das denn kosten? Und es war halt einfach eine Summe, die... Also mit Minecraft hat er wahrscheinlich so um die 80 bis 100 Millionen Dollar Gewinn erzielt. Aber es ist trotzdem eine Summe natürlich, die Psychonauts 2 dann überschreiten würde. Ja, Tim Schiff hat irgendwas von 15 Millionen oder sowas gesagt, was sinnig wäre. Ich glaube, es waren 50, aber... 50? Ja, ich glaube, es ist auch 15. 50 Spiel? Also das ist doch immer noch ein Preis, den verschlucken ja richtig krasse Spiele. Ja, nee, also 50 ist, glaube ich, ultra viel. Ja, aber per se, er würde es definitiv weitaus besser oder weitaus mehr unterstützen, als er jetzt zum Beispiel bei Kickstarter sehr oft Projekte unterstützt. Also er ist, lustig ist immer, wenn Notch was twittert, so, das gibt halt einfach so jetzt den Begriff notched, ja, dass halt die Server zusammenbrechen und irgendwelche Kickstarter-Projekte in die Höhe schießen. und er ist halt immer dabei, wenn es dann heißt, eins von den 10 teuersten Paketen wurde verkauft, dann weiß man direkt, wer dann quasi das Ding gekauft hat. Dann holt er sich das persönliche Essen mit den Entwicklern dann. Genau. Ja. Und ich glaube, der lebt diese Spielekultur einfach sehr, sehr aus, gerade online. Das ist ganz cool. Interessant zu sehen, was dort kommt. Okay, über Diablo 3 haben wir natürlich schon sehr, sehr viel auf der Seite gemacht. Mich interessiert es, weil ich habe es natürlich bis heute immer noch nicht gespielt. Haha. jetzt, nachdem fast ein halbes Jahr oder mehr als ein halbes Jahr vorbei ist, ist Diablo 3 das geworden, was man erwartet hat? Weil ich habe das Gefühl, dass sehr, sehr viel Hass dem Spiel jetzt entgegengeschleudert wurde. Ich glaube, Chris würde sagen, nein, es ist es nicht geworden. Ich war jetzt ja vorher nie so der krasse Diablo 1 und 2. Gut, dass du es schon mal sagst, ja. Ja, schon mal vor. Das ist doch die Wahrheit, oder? Nee. Luft holen für Haten. Also ich fand, mir hat es Spaß gemacht. Ich sehe auch da die Punkte, über die sich irgendwie altgesessene Fans irgendwie aufgeregt haben. Ich habe es aber trotzdem 3,5 Mal durchgespielt, habe irgendwann auf Inferno aufgehört, weil es mir dann zu sehr in Arbeit ausartete und ich irgendwann auch mal merkte, ich habe es ja immer nur solo gespielt, habe nie Multiplayer gemacht und dann habe ich einmal mit Eddie gespielt. Und der ist halt echt eher so der Hardcore-Zocker und der hat mir erstmal erklärt, dass ich habe mich da nicht groß reingearbeitet, wie die ganzen Charakterklassen jetzt funktionieren oder dass man in Mönch irgendwie auf Geschicklichkeit skillen muss und sowas. Und ich hatte halt Wert, ich war so unfassbar unterpowered auf Inferno, dass ich da auch echt noch so viel Arbeit hätte reinstecken müssen oder mir ganz viel Geld hätte ausgeben müssen, um mit mir Equipment zu kaufen, was dann zu meinem Helden gepasst hätte. Das habe ich dann nicht gemacht. Aber bis dahin, mir hat es schon Spaß gemacht. Das war echt motivierend. Ich fand, das Grafik und Sound haben mir da auch gefallen. Der Flow war echt super, echt besser als bei allen anderen Spielen aus dem Genre. Wobei, das muss ich jetzt auch relativieren, ich habe halt Torchlight 2 bis heute noch nicht gespielt, weil es leider auch für Mac nach wie vor nicht raus ist. Aber also ich kann da nichts gegen sagen. Ich war auch nicht enttäuscht davon für das, was ich bezahlt habe dafür. Und auch mir war das auch egal, dass ich am Anfang die ersten paar Tage, dass man da nicht online gekommen ist. So der krasse Freak bin ich da nicht. Hatte da genug andere Spiele zum Zocken. Und ich habe es dann irgendwie nach einer Woche oder zwei gespielt. Und es war entspannt. Und ich hatte nie Probleme, da irgendwie online zu kommen. Also es hat schon alles gepasst und mir hat es auch Spaß gemacht. Ich habe zuletzt gelesen, dass jemand wirklich 7.500 Dollar für ein Item ausgegeben hat. Das war ein Fake angeblich, habe ich auch gelesen. Das Fake-Item oder dass der Fake bezahlt hat? Der hat nicht wirklich so viel Geld bezahlt. Ja, das soll eins der Probleme eben sein, dieses Real-Money-Auction-Haus, dass das komplette Item-System dann durcheinander gehauen hat. Ach, oder? Ich glaube, es stimmt auch nicht so richtig. Das stimmt bestimmt. Also, und auch, die haben es später auch immer leichter gepatcht und dann haben sie ja noch so andere Anreize noch reingepatcht, damit man auch spielt, wenn man maximal aufgelevelt ist, weil da hat für mich die Motivation auch aufgehört, als ich auf dem höchsten Level war. Ja, es gibt halt jetzt noch 100 Level, die du nochmal erreichen kannst. Also genau. Level quasi. Aber es gab ja eine ganze Weile, war es so, dass da warst du Level 60 und dann war es einfach auch ein bisschen sinnfrei, weil du hast dich nicht mehr verbessert ab dem Punkt. Und das haben sie später auch alles dann korrigiert oder geändert. Ich glaube, es würde mir auch nach wie vor noch Spaß machen, aber also ich habe jetzt drüber hinweg. Jetzt mit 1.05D, also das ist quasi der Patch, der sehr, sehr viele Dinge verändert hat, habe ich es nochmal angeworfen. Ich finde es immer noch gut. Mir hat es auch die ersten irgendwie 5-6 Male beim Durchspielen sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich im Gegensatz zu Fabian spiele relativ selten quasi Singleplayer, bin dann wirklich sehr, sehr fokussiert darauf, den Charakter vernünftig auszubauen, perfektes Equipment zu haben. Da macht es dann auch Diablo 3. Also Diablo 3 ist einfach die moderne Version von einem Diablo 2. Muss man einfach so sehen. Nochmal ein Diablo 2, also nochmal Diablo 2 hätte sich nicht in dem Maße verkauft, glaube ich, wie es jetzt Diablo 3 macht. Weil es halt sehr, sehr vercasualisiert wurde. Du kannst beispielsweise deine Skillpunkte andauernd ändern. Also du kannst deine Fertigkeiten kannst du im Kampf on the fly noch ändern, was bei Diablo 2 halt, dass du dich für einen Tech-Tree entschieden und den musst du im Prinzip auch, du musst vorher schon wissen, wie skillst du deinen Charakter mit Level 76 oder mit Level 23, welchen Skill wählst du dann genau aus und welche Attribute wählst du aus. Und das wird jetzt halt alles quasi vom Spiel für dich irgendwie wird dir vorgegeben, du brauchst keine Attribute mehr auswählen, Zauber kannst du die ganze Zeit wechseln und so weiter und so fort. Und das Auktionshaus, das ist halt so ein, ja, das ist halt ein zweischneidiges Schwert. Ja, ein zweischneidiges Pferd. Ja, ein zweigeschnittenes Pferd. Gibt's im Softcore, gibt's es. Das macht auch durchaus Sinn, glaube ich, für Leute, die halt auch gerne mal Geld ausgeben oder Geld ausgeben können, um dann Shortcuts zu nehmen, ist ja jetzt auch nicht so verwerflich und bei anderen Spielmodi gibt es das halt nicht und mir hat es Spaß gemacht und für das Geld, die Leute sind halt enttäuscht davon, dass sie nicht wie bei Diablo 2 8 Jahre spielen. Also ich habe Diablo 2 8 Jahre gespielt, habe da mein Geld natürlich auch wieder rausbekommen, so was ich in Sache gespielt habe. Vor allem, weil die meisten damals gecrackt haben, schätze ich mal. Und Diablo 3 habe ich aber auch mehr als 200 Stunden gespielt. Ich wollte es gerade sagen, wer sich da echt beschwert, dass er seine 49 Euro, oder also was es immer das gekostet hat, da nicht rausspielen konnte, dann hat er auch, ist er auch echt mit der falschen Einstellung angegangen oder hat es von vornherein verteufelt. Ja, ich glaube wirklich, dann ist diese Erwartungshaltung eben gewesen, auch wenn ich dann, also ich habe bei den Amazon-Comments mal reingelesen und das ist so, das Eva, ist schon, das ist eh schon ein Bodensatz, was wir sagen. Und da geht, ich hab nur 800 Stunden gespielt und dann ist das Spiel langweilig geworden. Das hat dann, glaube ich, zwei Sterne von 5 oder so bei Amazon im Schnitt. Aber das ist auch halt wegen dem Online-Zwang, weil die Leute es ja immer noch so anstellen. Bevor es rausgekommen ist, natürlich auch. Aber einer der Punkte war zum Beispiel, was mich wirklich ein bisschen geärgert hat, war die Tatsache, dass ich das Gefühl hatte, dass der Blizzard für so eine zu Beginn für eine Knappheit gesorgt hat in der Retail-Fassung, dass sie ihre Downloads einfach anfeuern. Und der Download des Spiels teurer war als die Retail-Fassung im Laden. Also 55 Euro hat der Download gekostet, 49 die verpackte Version. Ich hab gehört, dass du Schlumpfbären für 35 Euro gekauft hast. Was? Hä? Schlumpfbären? Nee, dass ich, wie ich mein Diablo gekauft habe, da habe ich ein Jahresabo World of Warcraft abgeschlossen, weil das dann zu der Zeit gab es Diablo dann umsonst. Und da habe ich gedacht, das ist voll der gute Deal. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, okay, das kostet 120 Euro. Da war es aber auch schon zu spät. Aber ich habe jetzt nur ein halbes Jahr WoW. Ich habe es immer nur einmal gespielt in dem halben Jahr, den ich jetzt schon hatte. Ja, war aber ein guter Deal. Wir haben uns bei Trant beschwert, dass er PSO bezahlt hat, bis zum Ende. Ja, wobei, da komme ich bestimmt noch auf eine schlimmere Summe, ey. Gut, wir können ja im nächsten Jahr dann sehen, wie viel Diablo 3 noch gespielt wird. Oder nicht, aber ich denke jetzt auch nicht dran, dass es jetzt eine 8 Jahre Halbwertszeit hat wie der 2. Das sind einfach komplett andere Umstände gewesen. Es ist ja eine ganz andere Zeit, also es ist ja viel schneller. Ja, jetzt kommen viel, viel mehr Spiele raus, die das gleiche Level haben. Eben. So wie Torchlight beispielsweise, was in dem Jahr für mich mindestens genauso geil war. Du konntest es halt im LAN und im Multiplayer hast du halt einen bestimmten Delay gehabt, der ein bisschen ärgerlich ist, tatsächlich. Aber ansonsten ist es für mich auch auf einem sehr, sehr guten Level. Und wenn du die alten Sachen spielen willst, dann spielst du halt ein Diablo 2 oder ein Titan Quest. Titan Quest kriegst du für 4 € bei Steam nachgeworfen mit Add-on. Aber ist es heute wirklich noch spielbar, so Titan Quest? Ey, Titan Quest total. Also ich, wenn du das Genre magst, ist Titan Quest ganz cool. Weil es das erste Mal wirklich mit Physik gearbeitet hat. Ja, ich habe es damals auch gespielt, aber ich frage mich, ob das jetzt so sich über die Jahre genau, wie ich habe auch Dungeon Siege 1 und 2 habe ich durchgespielt. Titan Quest, muss man halt wissen, ist für einen Singleplayer gedacht. Mhm. Multiplayer kannst du halt, musst du eine Netzwerkumgebung faken, online, um es zu spielen. War Titan Quest das, wo man aus der zwischen Vogelperspektive und Third Person wechseln konnte? Nee, das war was war das? Das Trans sagt... Du hast das nämlich mal gespielt und das Konzept fand ich sehr interessant. Ja, da gab es sowas, wo man zwischen... Ich weiß aber jetzt nicht, was du meinst. Du siehst eigentlich die ganze Zeit das Spiel von oben so, wie ein ganz typischer Dungeon Crawler, kannst aber auch irgendwie die Verfolgerperspektive switchen und dann sah halt alles wirklich aus wie ein Verfolger. Ja, was war denn das für ein Spiel? Ich kann jetzt nur ans Theme Park denken. Scheiße, mir fällt es nicht ein. Ey, die sind alle so austauschbar. Kannst du ja auch machen, ja. Oder Formel 1 damals. Ja, oder war das C&C Renegades? Nee, da gab es keine Top-Down. Vielleicht fällt uns das dann ja noch ein. Wir denken jetzt so lange drüber nach, bis uns das einfällt. Weil das Genre einfach so toll ist. Ja. Ist mit meinem und jetzt erstmal 15 Minuten Stille und kurzes Kratzen am... Ja. Ne, dann dort mit rein. Aber Fabian wird es gleich einfach reinschreien, glaube ich. Ich google es gerade schon verzweifelt. Recherchiert dann noch. Währenddessen, zwei Teile von, ne? Währenddessen können wir kurz... Goblin Commander, aber das war was ganz anderes. Das ist, glaube ich, was komplett anderes, ja. Wir können es ja zwischendurch jetzt nochmal reinwerfen, aber da auch hier auf den Remedy-Podcast verwiesen, Max Payne 3 rausgekommen dieses Jahr. Und ich muss auch sagen, auch eins meiner der Spiele des Jahres. In der Top 10 ist es in meiner Top 5 ist es auch auf jeden Fall. Naja. So gut ist das, so gut ist das. Natürlich. Jeder, der es scheiße findet, ist halt einfach nur zu verklärt von den ersten zwei Teilen. Weil der dritte Teil für mich einfach, ich stehe total auf Rockstar und ich stehe auf deren Dialoge. Und ich mag aber keine Open World, deswegen hatte ich halt mit GTA meine Probleme, ich habe mit Red Dead Redemption meine Probleme. Und bei Max Payne 3 bekomme ich genau das, was ich möchte. Ich bekomme Schlauchlevel und ich bekomme geile Dialoge. Und Max ist noch abgefuckter als in den ersten beiden Teilen zuvor. Deswegen kann ich nicht verstehen, weshalb man, weil in den ersten beiden Teilen, wenn du im Vergleich zum dritten Teil siehst, ist er eigentlich sogar ein bisschen verweichlicht. Du hast natürlich recht, das Spiel war auch gut, aber... Ich liebe Max Payne 1 und 2, also davon abgesehen. Ich fand, es hatte echt ein paar stressige Stellen, die irgendwie echt genervt haben, wo man zu oft gestorben ist. Zum Beispiel gegen Ende hin diese ewig lange Flughafenhalle hat mich genervt und ich fand das Spiel generell auch zu lang einfach. Also es hätte durchaus auch kürzer sein dürfen. Da muss ich dir recht geben. Also es war stellenweise ein bisschen zu lang, aber das haben ja viele Spiele, dass sie so diese 2 Stunden Länge einfach nochmal hinten dranhängen, die nicht hätten sein müssen. Und es war auch stellenweise, ich kann mich an 1, 2 Stellen erinnern, die halt sackenschwer waren. Das Lustige ist, du kriegst dann immer Painkiller dazu. Beim dritten, vierten, fünften Mal sterben kriegst du Painkiller extra dazu, wo sie dir schon sagen, okay, du bist ein bisschen geistig, komm einfach hier noch ein Painkiller. Ja. Und da gab es eine Stelle, hatte ich dann am Ende 11 Painkiller oder sowas. Kam immer noch nicht durch. Und das hat mich schon irgendwie eine halbe Stunde gekostet. Okay. Und dann habe ich die Konsole ausgemacht und ich dachte halt so, ja, wird schon gesaved sein. Und am Ende stand ich wieder ohne Painkiller da. Die Painkiller werden nicht gesaved. Ich glaube, die eine Stelle, wo mir das auch passiert ist, war so, ich sag nur, auf dem Dach. Und, genau, das war eine Dach. Genau, das war eine Stelle. Ziemlich nervige Stelle, aber klar, es gibt eine Handvoll nervige Sachen dort und vielleicht ist es auch einen kleinen Tacken zu lang, aber dafür, dass Rockstar jetzt eigentlich Spieleserie, die eigentlich nur auf Quicksave und Quicklove ausgelegt ist und so konntest du ja die PC-Sachen nur spielen, doch relativ sinnig auf die Konsole dann übertragen hat und vor allem fand ich es auch dann, ich musste mich umgewöhnen, dass ich jetzt wieder dann Painkiller oder Hearthstone benutzen muss und mich dann nicht eben kurz mal in die Ecke setze, bis die Marmelade vom Bildschirm verschwindet, so wie man sonst gewinnt ist. Man musste sich wieder ein bisschen so die Skills reaktivieren. Ich habe gerne dann nochmal ein bisschen Trial and Error gemacht, weil so war es eben, reingehen, Zeitlupe rein, vernünftig mit dem Bullet Time umgehen, wie man die Leute ausloten kann. Und das, was du erwähnt hast, Chris, auch, ich liebe auch Rockstar-Spiele, ich mag natürlich auch die Open-World-Sachen auch. Ich mag sie auch, aber sie sind halt nicht das mein präferiertes Genre. Bei Max Payne 3 merkt man eben, das ist eigentlich ein Charakter, der auch von genau in das Rockstar-Schema passt, dass die gut für den Charakter schreiben können. Und ich glaube, rein inszenatorisch, man mag halten von der ganzen blenden Wut und Effekte-Wut, die dann drauf getan wird, die hat dort gepasst. Man mag halten davon, was man will, aber ich glaube, man wird einiges, was man stilistisch bei Max Payne 3 gesehen hat, auch bei GTA 5 wiederfinden, was man jetzt von den ersten Trailern ableiten kann, dass da inszenatorisch auf jeden Fall jede Menge mehr abgeht. Und ich sage auch wirklich, einer meiner Top 10 Titel mindestens und viel Spaß dort damit gehabt und auch trotz Flughafenszene und kleinen Frustereien. Ja, es war schon trotzdem sehr gut. Vor allem, er war ja auch konsequent hart. Also das, es war so ein schönes, erwachsenes Spiel einfach, ja, fand ich. Und es wirkte auch nicht so diese Härte wirkte auch nicht so aufgesetzt und so, ach, schau mal hier, wir verbrennen gerade jemanden und jetzt gerade musst du nochmal 23 Kinder erschießen. Ja, es hat... Also das kommt halt nicht vor. Es hat seine harten Stellen und es hat dann auch wirklich Gewalt- und Splatter-Faktor hier und da, aber es passiert nicht in dem Rahmen, dass es eben rein zur Schockwirkung gemacht, genau, wird. Ne? Wenn das Spiel damit anfängt, dass du einen Typen ohne Arme und Beine dann dort siehst, dann ist es auch im Kontext der Story sinnig drin verbaut und wenn, ja, diese Stelle kommt, weißt du auch Bescheid, was da geht. Ey, mag ich sehr, Max Payne 3. Ghost Raccoon Future Shoulder. Hat er gerade Raccoon gesagt? Ich weiß. Ghost Raccoon. Da habe ich mal ein schönes Bild getwittert, das war großartig. Ghost Recon Future Soldier. Das war kann gut. Kann ich nicht viel dazu sagen. Das ist das, wo man mit Kinect seine Waffe zusammenbauen kann, oder? Ja, genau. Ich fand auch, dass sie das falsche Feature irgendwie extrem in den Mittelpunkt gerückt haben. Also es war halt so ein typisches Ami-Feature. Schau, was du machen kannst. Du kannst mit deinen Händen die Waffe komplett auseinandernehmen und nachbauen. Du kannst sie fühlen. Du kannst sie anfassen. Ja, genau, du kannst die Waffe sein. Ja. Also das fand ich verquer und auch nicht so geil. Das Spiel selbst war aber der erste Ghost Recon Teil, der mich Ghost Recon Teil, der mich auch ein bisschen gepackt hat. Also ich habe ihn nicht ganz durchgespielt, ich habe ihn so drei Viertel gespielt, würde ich sagen. Fand ich ganz angenehm. Ja. Was man bei Max Payne noch erwähnen muss, war übrigens der Multiplayer. Diese Gangs, sie jetzt mitnehmen in die anderen Teile, fand ich sehr interessant und auch ganz, ganz nett gemacht. Ein weiterer Aspekt, ja. Bei den Ghost Recon Sachen weiß ich eh nicht, wo vorne und hinten ist. Das ist ja auch immer so Zukunftsstory und ich krieg's dann auch mit Rainbow Six dann wieder durcheinander und Tom Clancy schießt mich tot. Aber ey, für die Leute, die Bock drauf hatten, ist es auf jeden Fall. Ja, hat auch lange Zeit Pause gemacht, die Serie. Und ich glaube, für alle Leute, die das damals mochten, also das Ghost Recon Advanced Warfighter 2 hieß es vorher, das war gut. Warum auch nicht? Und das erste eigentlich auch. Das war ja halt noch besser und dann hat's lange Zeit Pause gemacht. Also diese ganze Military-Geschichte von Ubisoft, die hat ja sehr lang pausiert und davor wurdest du zugeschissen damit, also mit Rainbow Six und Ghost Recon, du konntest es dann gar nicht mehr sehen. Und von daher war das ein ganz gutes Teil. Ja, jetzt Timing. So nach, der Zeitraum ist ein bisschen dann weiter geworden, aber du hast immer noch deine Ghost Recons mittlerweile und deine Splinter Cells und Hawks. Also sowas hat mir diese etwas kniffligeren, simulationslastigeren und komplexer zu steuernden Shooter haben mir immer mehr Spaß gemacht als jetzt diese typischen Run-and-Gun-Shooter. Ich habe die immer ganz gern gespielt, diese Ghost Recon-Dinger und auch Rainbow Six, wo man sein Team platzieren musste an Türen und dann auf Befehl stürmen und Panzer rein und so, ja, irgendwie macht das Bock. Man kommt sich da irgendwie schon ein bisschen, also nicht so stumpf vor, so. Ich komm rein und baller, sondern nee, ich muss mir hier einen Plan zurechtlegen und wenn er klappt, dann ist es cool. Das ist ein neues SWAT, würde ich auch gerne spielen. Das war auch immer ganz schon geil. Lange her, schön, SWAT 4 oder so. Was das ist, ja. Ja, es war einfach eine Schule, wo du auch ähnlich wie bei Rainbow Six deine Truppe zusammenbasteln musstest, die dann auch irgendwie spezielle Fertigkeiten haben und dann Aufträge erfüllst, wie hier ist eine Geiselnahme, guck mal, dass die Geisel da rauskommt. Ja. Vielleicht. Von Sierra damals, oder? Ja, war von Sierra damals, ja. Das letzte war von Irrational Games, das letzte SWAT. Irrational Games und danach Bioshock. Genau. Bioshock, genau. Und ich wollte schon sagen, wie heißt es nochmal, Bioshock Infinite. Trans, der Dragon's Dogma. Ja, stimmt. Dragon's Dogma. Rogens Dagmar. Das war sehr cool. Dagmar Berghoff. Also das war wirklich, ich hätte überhaupt nicht erwartet, dass es irgendwie ein cooles Spiel wird, weil, also die ersten Bilder, die man gesehen hatte, sahen zwar vielversprechend aus, man konnte sich aber null aber ein irgendwas bisschen, ein bisschen generisch sah es genau, im ersten also Moment es aus, sieht ja. aus, wie sich Japaner westliche Rollenspiele vorstellen, nur gemischt mit diesen coolen Kampfanimationen und darüber hinaus konnte man sich kaum was vorstellen. Es hieß zwar, es soll Open World sein, aber wie Open World? Ist das, kann ich mir das wie Skyrim vorstellen? Ist es online, ja oder nein? Da meinten die, nein, es ist nicht online. Du kannst dir aber die Pawns, also die Vasallen von anderen Leuten runterladen. Und jeder so, was meint ihr denn jetzt? Ich kann mir computergesteuerte Charaktere runterladen, was soll der Scheiß? Also es war sehr komisch im Vorfeld. Mhm. Aber das Spiel an sich war dann echt geil. Ich glaube, am besten kann man es zusammenfassen, wenn man sagt, es ist jetzt ein Open-World-Rollenspiel, was aber keine Baukastenlandschaft hat, so wie manch anderes, sondern jeder Fleck war handgestaltet. Es gab keinen Fleck, der sich wiederholt hat und dementsprechend sah das dann auch ganz abwechslungsreich aus. Dafür war die Welt halt nicht ganz so groß, sie war auch nicht komplett begehbar, sondern es waren schon auch Wege, die man gehen musste, dann wieder mit offeneren Passagen, Ebenen. Ja. Und was ich auch cool fand, war, dass es zum Beispiel kein Schnellreisesystem gab. Das hat am Anfang zwar sehr genervt, aber dadurch wurde die Reise an sich auch spannender. Also wenn man sich schlecht ausgerüstet hat und ist auch leichtsinnig in unbekannte Gebiete eingedrungen, kann es ganz schnell passieren, dass man da irgendwie die Hucke voll kriegt. Und da gibt's auch kein Quicksave oder Quicklow, sondern da wurdest du ein ganzes Stück weit wieder zurückgesetzt. Und das war ein ziemlicher Abfuck. Und deswegen hast du auch wirklich immer Angst gehabt, irgendwie überfallen zu werden. Banditen waren da wirklich noch Banditen. Wenn die aus dem Busch gesprungen sind, hast du erst gedacht, so, ach, krieg ich schon platt, bis du irgendwann gemerkt hast, scheiße, Mann, die sind stark. Ich krieg nicht immer den einen Typen hier fertig. Und die die drei Gefährten, die du neben dir hast, sind auch schon alle umgefallen. Und Flemo, Hilfe, beleb mich wieder. Du stehst nur noch allein. Ne? Und da hast du gemerkt, scheiße, Mann, das ist ein bisschen hart, das Spiel. Und das hat Bock gemacht. Also man musste auch was zu essen mitnehmen und das Essen ist verdorben unterwegs. Lauter so kleine Survival-Aspekte haben die eingebaut und das hat das Spiel dann am Ende einzigartig gemacht und wirklich von westlichen Rollenspielen abgehoben. Ja. Ich finde es schade, dass Capcom sich da nicht für eine PC-Version hat erweichen lassen und ich glaube, speziell was man jetzt in Richtung Dark Souls gesehen hat, dass er jetzt auch mit der Prepare to Die Edition auf den PC gekommen ist, das ist auch so ein Ding, was, glaube ich, allein um die Verkaufszahlen da nochmal ein bisschen anzuheben, da findest du mehr Publikum als auf der Konsole für solche, vor allem, weil es ja auch ein bisschen diesen westlichen Style hat, aber die Alleinstellungsmerkmale, ich habe auch ein bisschen nur reingespielt, so in den Anfang, dieser ganze Chimärenkampf am Anfang, das ist ein komplett anderer Schnack, das kennst du so in der Form nicht von anderen Rollenspielen. Das sind so Sachen, auch bei Kingdoms of Amalur hat mich das dann überrascht, dass ich das so flüssig spiele und dass die Kämpfe da wirklich ordentlich knallen, weil das lassen westliche Rollenspiele oft vermissen. Das ist nämlich meistens irgendwie Luftfuchtelei, wo der Gegner irgendwie kein Feedback gibt, sondern wo das Schwert einfach durchgeht und du hörst was, aber du siehst nicht wirklich, wie er in die nächste Ecke fliegt. Und das war auch bei Dragon's Dogma wirklich gut gelöst, weil das dynamische Kämpfe waren, weil es da scheppert und knallt, weil Gegner da wirklich bis in die nächste Ecke fliegen, wenn du sie triffst, und diese großen Monster, auf die du draufklettern kannst und krallst dich fest und die fliegen weg oder rennen weg oder versuchen dich abzuwerfen, hammergeil gemacht. Und auch, dass die Viecher irgendwann mal Blessuren davontragen, fand ich super. Die haben dann irgendwann blutverklebtes Fell gehabt und du hast richtig gemerkt, so, okay, ich krieg den langsam, sie straucheln und sie sind auch nicht mehr so aggressiv wie am Anfang, sondern sie versuchen sich aufzubäumen, ziehen sich dann aber auch wieder zurück und versuchen zu fliehen und du denkst, das ist mein Zeitpunkt, ich muss schnell draufkloppen. Es sind viele kleine Details drin gewesen, die das Spiel wirklich spielenswert gemacht haben und wo ich mir denke, jetzt kommen mal aus Japan wieder frische Impulse für das Genre. Ja, es hat sich leider nicht bei Weitem so gut verkauft, wie es hätte sein sollen. Ich glaube, die hatten aber auch sehr wahnsinnige Erwartungshaltung. Das war ein Titel, der sehr, sehr lange entwickelt wurde und sehr, sehr viel Millionen oder sowas. Die wollten 7-8 Millionen, es sind 1,5 geworden dann am Ende. Aber die haben auch dann korrigiert nachher. Also ich hoffe, dass da noch was in der Richtung nachher kommt oder zumindest, dass das, was sie sich bis hierhin aufgebaut haben, nicht jetzt im Äther verschwindet. Und man sieht, es muss ja nur irgendwann mal die Zündung haben, wie bei Dark Souls und dann gerade auch jetzt Dark Souls 2 angekündigt. Also wenn du da einmal so das Feuer entfachst, dann könnte auch Dragon's Dogma dann eine Serie sein, die dann auch durchaus mal eine Alternative zu dem üblichen PC und sonstigen Konsolen, Rollenspielsachen dann so cool macht. Gemacht. Dirt Showdown ist auch dann im Mai rausgekommen. Dirt 3 war letztes Jahr. Dirt Showdown Gym, wie heißt das? Gymkhana-Modus? Nee, eigentlich nicht. War eher so ein Arcade-Racer. Gab es auch Rundrennen, aber es war eher auf Halligalli noch mehr auf Halligalli ausgelegt als jetzt Dirt 3. Weil Dirt 3 war ja an sich immer noch Rally. Es gab auch wirklich coole Rally-Etappen mit coolen alten Autos und neuen Autos, wo es um Zeiten ging mit Ansage und sowas. Und der Showdown war wirklich einfach nur so Rundkursrennen mit Crashes, mit noch mehr Party, auch mit so Rumble-Modi, weißt du, wo zum Beispiel in der Mitte ein Podest ist und von vier Seiten kommen dann alle Teilnehmer drauf zugefahren und versuchen sich von dem Podest runterzuschubsen. War also ein reines Partyspiel, kann man sagen. War auch nicht schlecht, aber ja. Ja. Ich finde das Destruction Derby und alte Toka-Spiele. Toka 2, mein Lieblingsrennspiel auf dem PC damals. Ja, ey, das habe ich auch hart gespielt. Den Nachfolger hatte ich dann lang gespielt. Wie hieß es? DTM Racing. Wie haben sie die Lizenz danach benannt? Also ich habe es noch als Toka auf dem PC gespielt. Ich dachte, nach Toka wurde es DTM, oder? Da sei an dieser Stelle nochmal der Rennspiel... Touringcast 3... Toka heißt ja Touring Cast. Ja, aber trotzdem hieß Toka 2, hieß ja Toka. Der Rennspielcast verlinkt, wo wir es wahrscheinlich im Detail aufgebrochen, aufgebrochen haben. Aber die beiden von mir sind World Touring Cast. World Touring Cast. Ich wollte noch reinwerfen, alles, was ich über East, The Oath und Falgana gesagt habe, gilt auch für East Origin. Ein weiteres Spiel aus der Serie, auch auf Steam rausgekommen, Prequel aus der Serie, spielt komplett in einem Turm, 6, 7, 8 Stunden. Ich kannte es vorher nicht, auch in meiner Top 10 drin des Jahres. Ein schönes Action-Adventure. Auch 2006 erschienen eigentlich, oder? 2005, 2006 in Japan und hier dann eben, aber auch das erste Mal dann mit 16:9 Modus und Controller-Steuerung am PC. Und kann man sich gerne geben, habe ich auch eine Stunde mit vor etlicher Zeit mal gemacht. Vielleicht ist es an dieser Stelle dann verlinkt. Habe ich auch nur Gutes von gehört. Es ist, es bockt echt auf jeden Fall. Und auch in den Steam Sales war es auch relativ günstig. Ich kann es jedem nahelegen. Filgana ist vielleicht ein bisschen besser insgesamt, weil da nicht nur eine Location da ist, ein großer Turm, durch den man sich dann durchhaut. Aber die beiden Titel an sich geben sich nicht viel, was das Gameplay angeht. Richtung Juni, dann wird das Angebot natürlich wieder ein bisschen schmaler. The Secret World. Sind wir mit dem Mai durch oder was? Mit dem Mai, was, hattest du denn noch was im Mai? Hast du auf etwas gewartet? Nee, wir hatten aber überlegt, ob wir Pause machen nach Mai. Achso, ich hätte gedacht, ich dachte, wir machen nach dem nach Juni. Ja, den Juni ziehen wir jetzt noch knallhart durch, obwohl wir alle schon am Verhungern sind. Wir ziehen den Juni durch und dann vertagen wir uns auf einen anderen Tag. Aber hier haben wir auch nicht so extrem viel, was wir dann lang und breit besprechen müssen. The Secret World im Juni rausgekommen, das ist jetzt Free-to-Play geworden. Ja, ist für 2-3 Tagen. Sehr schnell, auch ne? Auch gefloppt irgendwie leider. Warum man es nicht gleich von Anfang an Free-to-Play macht? Also weil alle noch denken, es funktioniert noch. Jetzt glaube ich mittlerweile nicht mehr, aber es gab Anfang des Jahres, war die Zeit noch so, dass Leute dachten, es funktioniert so. Ja, jetzt war ja auch so. Jetzt, wenn die dann Mitte des kommenden Jahres, im kommenden Jahr merken, dass wenn jeder Free-to-Play ist, es auch nicht funktioniert, dann werden die ersten wieder zurückgehen. Ich habe schon von vielen iOS-Sachen. Was können wir jetzt noch machen? Mobile, okay. Das ist ja der nächste logische Schritt. Mobile-Games. Okay, statt Free-to-Play, Pay-to-Play gibt es jetzt ganz neues. Oh ja, stimmt. Ganz neues. Passt Konzept. Auf, wir machen Spiele verkaufen für 60 Euro. Was? Trant, du bist aber nichts mehr nachkaufen, sondern du hast gleich alles, sondern es ist das Full-Package. Echt? Es gibt keinen Download-Content, du kannst nur offline spielen. Du bist ja, es du ist bist ja echt Idee, progressiv. Oder? Das finde ich gut, ja. Back to the Roots. Back to the Roots. Im Juni auch rausgekommen, Spec Ops The Line, ein Titel, der für viel Gesprächsstoff gesorgt hat und mit einem anderen Ansatz, was so Shooter angeht, speziell dann, ich kann das nicht so vernünftig zusammenfassen. Ich habe viel darüber gehört, aber natürlich jetzt selbst nicht gespielt. Einfach was die Darstellung der Story und so die Charakterwandlung, die man durchgeht als eigener Spieler und ein bisschen so nah dran an Apocalypse Now, so von der Erzählstruktur. Wird auch manchmal als Antikriegsspiel beschrieben. Mhm. Ja, aber die Demo hat es für mich nicht so wiedergespielt. Die Demo fand ich relativ tröge. Ich weiß nicht, ob sie damit einen Gefallen getan haben. Ich habe immer gehört, das fertige Spiel hat es schon eingelöst und es war auch wirklich ein bisschen... Hast du es nicht gespielt? Haben wir uns nicht letztens drüber unterhalten? Nee, Wolf hat es gespielt, aber wir haben damals auch kaum oder ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt mal Versionen hier bekommen haben. Es war ein bisschen komisch. Uns fiel auch in unserer Sommerpause, fällt mir gerade ein, deswegen haben wir es ja auch damals ziemlich aufgegriffen. Das kann durchaus sein, ja. Kollege Daniel lobt es aber auch in den höchsten Tönen. Er als Shooter-Experte, dann da kann man, glaube ich, auf sein Urteil vertrauen, was das angeht. Also ich fand es auch ganz gut. Die angesprochenen Charakterentwicklungen nimmt, glaube ich, auch jeder anders wahr in dem Fall. Ich würde es jetzt nicht zwingend als Antikriegsspiel bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, das ab und zu Sachen hinterfragt und das so nicht... Es ist ja eine Berliner Firma, die es entwickelt hat, Jager. Mhm. Und das einzige Spiel in 8 Jahren von denen nach Jager, damals auf der Xbox 1. Ja, ich glaube auch, dass es so nicht von einem amerikanischen Studio gemacht worden wäre, aufgrund der Sachen, die man hinterfragt. Aber es ist halt technisch, sieht zwar schick aus und es klingt auch richtig gut, aber ab und zu merkst du, dass da dieses Feintuning beim Steuern und zum Beispiel Schießen fehlt. Und so gut es ist, dass es vereinzelt diese Elemente gibt, wo du Sachen hinterfragen kannst oder dein Tun hinterfragst. Prinzipiell ist es dennoch so, dass du einen Großteil deiner Zeit einfach damit irgendwie verbringst, Leute zu erschießen. So. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, kostet jetzt, glaube ich, 20, 25 Euro mittlerweile. Auch sehr günstig. Dafür kann man es auf jeden Fall mitnehmen. Also sollte man mal gespielt haben, um auch zu sehen, wie sich in Deutschland Spiele weiterentwickeln. Um mal einen anderen Ansatz zu sehen, nichts gegen die Call of Duty und alle sozusagen, aber eine andere Blickweise ist mal ganz nett, wie so ein Spiel entwickelt werden kann. Genau. Und in welche Richtung es dann gehen kann. Ich glaube, den Titel habe ich fälschlicherweise in den Juni, den folgenden, reingetan, weil ich bin mir relativ sicher, dass er im August rausgekommen ist, Darksiders 2. Deshalb lass uns das dann da auch nach hinten verschieben. Extra an dich habe ich hier gedacht, Chris, weil mich interessiert es nicht die Bohne, aber The Amazing Spider-Man ist rausgekommen. War ein gutes Spiel. Ja, eigentlich. War schlechtere Prototype, aber auch ein gutes Spiel. Absolut, genau. Ich hätte es jetzt auch als das schlechtere Prototype empfunden wahrscheinlich, aber mit einem dicken Comic-Bonus einfach, also wenn du drauf stehst. Ich habe den neuen Film noch nicht wirklich gesehen, ohne dabei einzuschlafen. Ah, okay, tut mir leid. Okay, gut. Aber das Spiel war schon nett. Und vor allem merkt man halt auch, dass sie, also ich habe immer das Gefühl, sie hätten quasi zwei Entwicklerteams an den ganzen Spider-Man-Spielen, weil es alle zwei Jahre auch nur gut ist. Welches Spiel war das denn? Das hat Open-World-Elemente. Das aktuelle meinst du oder The Amazing Spider-Man nach dem Film, nach dem aktuellen Film? Und es sieht stellenweise richtig geil aus, das muss man auch noch sagen. Aber es sind halt trotzdem wiederkehrende Missionen, also rette Person X, hole irgendwie Arznei Y und so weiter und so fort. Und es hat ein paar wirklich gute Gags sind auch dabei. Es war das letzte war Web of Shadows? Genau, das letzte war Edge of Time. Edge of Time. Das davor war Shattered Dimensions und Shattered Dimensions haben wir zusammen den Beitrag gemacht. Und das haben wir beide gesagt, habe ich den Beitrag gemacht. Aber ja, ich meinte ein anderes Format. Und das war gut und das danach, das war scheiße, das Edge of Time. Und das Amazing Spider-Man ist wieder ganz gut. Deswegen, welches ist von Infinity Ward und welches von Treyarch? die Spider-Männer. Ich habe mir hier noch notiert auf Orcs and Men. Ich habe was drüber gehört, aber mir sagt der Titel per se nichts. Das kam auch später. Das haben wir eine Sendung gehabt, sogar das hat Tim gemacht. Es war so ein Action. Das kam später, oder? Spiel. Aber ich glaube auch, dass es erst später rauskam. Es war, glaube ich, nochmal verschoben. Kann sein, dass es noch ein bisschen veraltet war, die Release-Liste. War es von den Franzosen? Herbst, ich weiß nicht. Das kam auf jeden Fall später, aber vielleicht war Französisch. Ja. So. Es hatte schönes Art-Design. Im Prinzip auch eine schöne Synchro, die halt nur nicht lippensynchron war immer. Aber die Sprachausgabe selbst war gut. Und generell fand ich das technisch auch nicht hässlich. Also es gab hässliche Assets teilweise, aber auch viele sehr schöne, wo ich gedacht habe, ach geil, so habe ich das auf der Xbox noch nicht gesehen. Ja. Was halt ultra nervig war, also wenn sie es als Action-Spiel verkauft hätten, dann wäre es schon ganz cool gewesen, aber dadurch, dass sie im Prinzip diese, du konntest in Kämpfen musstest du quasi die Zeit verlangsamen, aussuchen, was du tust und das dann aber auch für zwei Charaktere oftmals. Bisschen über Mass-Effekt. Und es war ein bisschen zu komplex einfach. Hätten sie es als stumpfes Action-Spiel quasi rausgeworfen, dann wäre es schon ein bisschen besser gewesen. Aber gut, weiter im Juni rausgekommen, Tony Hawk's Pro Skater HD, die HD-Neuauflage der alten Sache. Sehr enttäuschend. Ja, ich hab's kurz gespielt, ich hab's mir jetzt auch auf Steam dann nochmal geholt. Klar, die Skills sind dann wieder automatisch abfragbar. Ich weiß sofort, wenn die Schule anfängt, okay, jetzt rechts an der Wand grinden, damit man die Glocke mitnimmt, dann hoch an die Brüstung und dann von dort aus runter an dem Häuserrand lang. Aber im Grunde hat sich Tony Hawk auch ein bisschen für mich erledigt, jetzt über die Jahrzehnte hinweg. Enttäuschend in welcher Richtung? So rein technisch, spielerisch? Oder? Nee, ich fand's technisch nicht ganz so geil umgesetzt. Die Tapes wurden durch DVDs ersetzt, was mich auch sehr geschockt hat. Das fand ich tatsächlich traurig. Also ich fand schade, so, das war so ein Zeichen für mich, okay, ich werd alt. Das ist so schäbig, also. Ja. Warum nicht einfach Tapes lassen, so, weißt? Naja. Aber dann, die Mucke war auch nicht komplett 1:1. Aber die haben zumindest einen Großteil der Mucke wieder zurückgeholt. Ja, das stimmt. Also prinzipiell, für jemanden, der es nur aus Gründen des quasi aus Retro-Gründen spielt, weil er sich dran erinnert fühlen will, wie er mit bei mir war es wahrscheinlich mit 10, bei euch mit 25 das erste Spiel gespielt hat, der wird glaube ich ein bisschen enttäuscht. Aber wenn man die Serie noch nicht kannte, dann ist glaube ich der beste Teil seit 5 Teilen. Ja, so, ja, ich Tony Hawk 2 ist für mich das Liebste, das habe ich auf dem PC damals auch gespielt und auch den Dreier sehr gerne auf der PS2. Ich würde sagen, wenn man die Möglichkeit noch hat, auf der Xbox 1 gibt es ja dieses Tony Hawk 2X, glaube ich heißt es, was ein grafisch aufgewertetes Remake des ersten und zweiten Teils dann ist, die aber noch spielerisch sehr nah dran sind am Original. Also wenn man jetzt nicht die HD-neue Version braucht mit den ganzen Adaptierungen und Mischmasch und Tonänderungen, kann man sich da vielleicht nochmal umsehen. Weiß nicht, ob das aber auf der 360 dann läuft. Im Juni auch rausgekommen und ich muss sagen, es ist in meiner Top 10 drin, der liebsten Spiel des Jahres, Lollipop Chainsaw. Echt? Ja. Hab ich nie richtig gespielt. Ich fand das sehr, sehr zu plakativ stumpf. Also es hatte für mich auch vom Spiel her oder von der Erzählweise? Alles. Also ich fand halt, da fehlte mir so dieses gewisse Augenzwinkern oftmals. Also es hatte halt natürlich nette, es hatte nette Andeutungen, so Romero High und sowas, das war schon nett. Aber ich hab Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Das war ja auch von Suda, ne? Ja, es war von Grasshopper. Ich weiß nicht, ob Suda direkt dann dahinter stand oder zumindest dann Leute hat mitentwickeln lassen. Also es ist aus dem ganzen Grasshopper-Konglomerat rausgekommen. Musik auch wieder von Yamaoka, wie schon bei Shadows of the Damned. Ja, da fand ich Shadows of the Damned zum Beispiel besser. Von beiden Spielen, wenn ich sie vergleichen würde, hatte ich mit Shadows of the Damned weitaus mehr Spaß. Okay, bei mir wird es dann andersrum sein. Ja. Also ich hätte es vorher dann viel, auch... Viel Alternativen gibt es nicht. Viel Alternativen, ja, aber ich hätte dir ja entweder dann auch beipflichten können. Ich hatte auch schon mit Shadows of the Damned ordentlich Spaß, auch wenn das seine Fehler hatte. Ich fand es bei Shadows of the Damned dieses ein bisschen übertrieben, alles auf Peniswitze dann ausgelegt und hier ist mal Big Johnson. Ja, aber da fand ich es wieder lustig, weil sie wussten, dass sie es übertreiben. Weißt du, ich meine, also ich glaube, denen war bewusst, dass sie eigentlich schon zu viele Peniswitze gemacht haben und deswegen kam noch einer, der eigentlich schlechter war als der davor. Ja, ich weiß nicht, wer für die Story dort verantwortlich gewesen ist. Beim neuen merkt man aber ziemlich deutlich die Handschrift von James Gunn. Das ist der Regisseur und Drehbuchautor von Filmen wie Slither. Zum Beispiel, das war so eine Horrorkomödie, die vor etlichen Jahren rausgekommen ist und der hat so einen gewissen Joss Whedon-esken Stil dann drauf, was so Dialoge und Charaktere dort angeht und klar, es ist viel plakativ, ein bisschen stumpf, aber ich war sehr erstaunt darüber, wie sympathisch mir die ganzen Charaktere und die Riege dort gewesen ist, also Juliet als Hauptcharakter, hätte ich nicht gedacht, aber ich mag sie echt gerne als Person, so wie ich mit ihr dann durchs Spiel dann durchgegangen ist, so unabhängig davon, wie ihre körperlichen Vorzüge dort designt sind und auch Sachen, wo ich gedacht hätte, das ist total dämlich und lächerlich hier, der abgesägte Kopf ihres Freundes als Voodoo-Anhängsel, Schlüsselanhänger, auch sinnig in die Story verbaut und ich musste sehr oft an vielen Stellen schmunzeln. Es gibt innerhalb des Spieles sehr, sehr viele, nicht nur diese Romero-kleinen Ankündigungen, sondern Gameplay-mäßig viele Variationen und Zitate. Ein Level ist komplett, findet in der Arcade statt und die kompletten Spiele sind dort Zitate auf andere Arcade-Spiele, die dann auch Gameplay-mäßig vernünftig umgesetzt wurden. Das Einzige, was ich dem Spiel eher ankreiden würde, wäre, dass spielerisch brauchst du einige Zeit, bis du da reinkommst, weil so normal die Kombos sich nicht so gut anfühlen im Moment. Man muss sehr, sehr viel freischalten und dann auch lernen mit der Abfolge und so weiter. Und der Zugang ist nicht so leicht, wie er hätte sein können. Und es gibt ein paar sehr nervige Passagen, so Minigames. Du musst Basketball spielen mit Zombie-Köpfen und so eine Baseball-Runde, die ganz, ganz schlimm ist, wo man dann mit einer Gatling-Gun dann Zombies aus der Ego-Perspektive wegschießen muss, während dein Zombie-Freund da sozusagen die Plates abgehen muss in dem Baseballspiel. Habe ich bestimmt 20 Mal probiert und sowas. Mit Ausnahme dieser nervigen Stellen habe ich aber wirklich meinen Spaß dran gehabt. Es ist ein kurzer, kleiner, netter Slasher und vor allem auch sehr sympathisch geschrieben, wenn man eben diese Joss Whedon-eske Schreibart und Charaktere dort mag. Ich pack's überraschenderweise für mich, aber ich pack's für mich in die Top-Liste. Was ich auf jeden Fall mochte, waren halt die Endgegner. Also da hattest du ja, ich weiß nicht, das war dieser Punk, oder? Der mit den Buchstaben, wo die Buchstaben auf dich zuflogen. Mhm, ja. Genau, und das war halt ganz nett. Also er hat irgendwelche Dinge geschrien, die wurden dann visualisiert als Wort und die flogen auf dich zu und die musstest du halt quasi die Worte, den Worten ausweichen oder sie kaputt machen. Und das war schon ganz nett. Also die Endgegner, da auf jeden Fall ein dicker Pluspunkt, weil es halt schön abgefahren war. Es ist, genau, bei den Endgegnern ist es nochmal kulminiert, aber durchgehend durch die Level hattest du eben immer wieder kleine Ideen und Ansätze und sehr einfallsreiches Zeug. Ich hab echt Bock. Würde ich spielen, wenn ich Zeit hätte, ohne Scheiß. Ich spiele erstmal Walking Dead. Ich habe so viel Zeit und würde den ganzen Kram nachholen. Spiel erstmal die guten Sachen dann. Spiel erstmal Walking Dead und dann spielst du Walking Dead nochmal. Okay, bevor wir für die heutige Session zum Abschluss kommen, das beste Spiel haben wir uns fürs Ende aufgespart. Im Juni rausgekommen, das Highlight des Jahres, Steel Battalion Kinect. Ach, würde ich jetzt gerne was zu sagen können. Ich habe davon, es ist ganz okay, bis es ist der größte Scheiß des Jahrtausends, habe ich da alles gehört. Es hängt vielleicht davon ab, wie viel Licht in der eigenen Bude ist. Hast du irgendwie bestimmt 30 Kinect-Spiele zu Hause hat? Du hast 30 Kinect-Spiele zu Hause? Ich hab jede Menge. Ich habe auch. Ist überhaupt ein Kinect zu Hause? Ja, ich habe Kinect immer auch sehr verteidigt. Ich habe auch gerne Sachen mal gespielt, so Sports oder so. Das hat schon funktioniert. Also bei mir, ich hatte auch... Das wiederum habe ich nie gespielt, aber ich habe sogar das Sesamstraßenspiel mal gespielt. Bei mir, ich musste was umräumen im Zimmer, das hat immer so funktioniert. Ich habe überhaupt die Menüs auch manchmal mitgesteuert, wenn ich Bock hatte. Also ich mache es immer aus, wenn ich nicht spiele, weil ich Angst habe. Ja, ich hatte irgendwann auch mal das Ding, dass das hat der Daniel Schröcker dann auch gesagt, dass er mich irgendwie hören konnte, weil das standardmäßig so eingestellt war, dass immer das Mikrofon von Kinect, wenn jemand eine Party mit mir gemacht hat, er mich dann immer sprechen gehört hat. Das war mir ein bisschen unheimlich, das habe ich dann noch abgestellt. Ach so, also du wurdest quasi immer automatisch zur Party connected? Nee, ich war mit einer Party mit jemandem, ich weiß nicht mehr, wie das war. Du warst in einer Party und das war quasi als Mikrofon eingerichtet. Und alles, was gesagt wurde, ob du jetzt ein Headset auf hast oder nicht, das Mikrofon ist halt quasi offen. Ja, okay. Und die Party kann ich dann natürlich hören. Ja, oh Mann, oh Mann. Nee, aber das muss man nicht unbedingt jetzt Storytelling Connect anrechnen. Du hast schon recht, Fabian, die Meinungen sind teilweise sehr auseinandergegangen, aber bei vielen Leuten, wo es dann nicht richtig funktioniert, wir haben ja von Simon hier auf der Seite auch nochmal seinen Eindruck gesehen und auch diverse andere Leute. Ich weiß nicht, warum es ausgerechnet ein Spiel gewesen ist, wo du einen Mecha-Piloten spielst. Das hätte nicht unbedingt Kinect-Unterstützung gebraucht, vor allem, weil es dann auch extrem sehr ins Negative abgleiten kann, wenn du dort in deiner Kanzel sitzt und dann mit Bewegungen dann irgendwelche Bildschirme rausholen musst und Periskop rausziehen musst. Und wenn das dann nicht perfekt auf die Sekunde genau reagiert und er auf einmal wieder nach vorne zoomt, während du aber irgendwie dein Periskop runterziehen wolltest, würde ich, glaube ich, kurz davor sein, das Kinect zu erwürgen. Ja, ohne Scheiß, was würde ich schon nerven, ey. Und das ist einfach... Man kann doch nichts verkaufen, was eigentlich nicht hundertprozentig funktioniert. Wenn die korrekten Eingaben oder die genaue Abfrage nicht so wichtig ist, dann lasse ich mir das noch gerade so gefallen. Aber man kann doch nicht allen Ernstes sagen, hier, das ist unser innovatives Steuerungskonzept, aber es geht halt nicht so gut. Ja, das macht einen doch rasend. Ich weiß nicht, was die Beweggründe dahinter gewesen. Ich kann mir zwei Sachen vorstellen. Die eine wäre, das erste Steel Battalion hatte ja diesen Mörder-Controller, ja, ne, für den du quasi ein zweites Zimmer brauchtest, um den dort zu lagern zwischendurch. Und die haben jetzt gesagt, okay, wir brauchen wieder was innovativ steuerungsmäßiges. Jetzt gar keinen Controller mehr. Ne? Oder andererseits, die haben das Spiel entwickelt und haben aber dann gesehen, okay, das werden wir nicht mehr zu Ende bringen können, weil es ist zu ordinär, das können wir vielleicht als Download-Titel machen. Wir müssen uns irgendwas überlegen, hey Microsoft, könnt ihr uns Geld geben? Okay, aber nur, wenn es zum Kinect-Titel macht. Mm. Na, also das könnte auch eine Alternative sein, weil sinnig ist es eben nicht draufgepfropft aufs Spiel und dem nicht auch zuträglich. Sowas wie Child of Eden zum Beispiel funktioniert ja wesentlich besser, weil du da ja dich richtig mit deinem Körper drin ergeben musst, im besten Falle, aber in Steel Battalion ist nicht das Spiel, was ich mit Gesten dann spielen muss. Dann doch lieber einen Controller in der Hand, mit der ich dann Hebel ziehe oder irgendwas mache. Oh. Zufällig, weil wir gerade bei der Xbox sind, auch mal in diesen Artikel reingelesen, der Eurogamer veröffentlicht hat über das Why Xbox Fails in Japan. Ich hab reingelesen, warum die Xbox 1 damals so die Keynote, die Bill Gates zum Xbox 1 Start gegeben hat, wo er dann quasi die Japaner abgefuckt hat mit seiner Art. Ja. No? Hat er? Ja, da stehen viele interessante Sachen drin, sofern die wahr sind. Also ich kann mir das jetzt nicht sagen, ob das so stimmt. Da werden auch die japanischen Geschäftsleute von japanischen Firmen, die werden da auch immer als so ein bisschen pingelig und engstirnig hingestellt und mit einem seltsamen Ehrenkodex, der jetzt für Westler überhaupt nicht verständlich ist. Aber ich glaube auch, dass es halt überall Missverständnisse im Business geben kann. Aber der ganze Artikel an sich, der war schon interessant, weil da viel aufgegriffen wurde, warum die Xbox einfach nie Fuß fassen konnte in Japan. Mhm. Und da werden viele Sachen aufgezählt, die man schon weiß, aber auch viele Sachen, die man jetzt so hinter den Kulissen nicht mitbekommen hat. Zum Beispiel, dass halt diese Verhandlungen mit Resident Evil gescheitert sind, bevor das zum GameCube ging. So Kleinigkeiten. Ja, ich werde mal den Artikel nochmal bei Zeiten verlinken, wenn ich den jetzt hier nochmal auftreiben kann. Interessant zu sehen, einfach Microsoft hat es probiert, ne, aber da sind immer einfach kulturelle Differenzen. Also ich muss auch immer noch sagen, dadurch, dass die Shenmue zum Beispiel bei sich geholt haben, haben die Serie effektiv getötet, ne, weil das im Westen dann gar nichts mehr auf der Xbox 1 verkauft hat und dann hat sich keine Fortsetzung mehr gelohnt, dann irgendwann der Serie. Und das sind so Sachen auch. Und Kinect spielt halt auch mit rein. Also ich meine, es war auch ein augenscheinliches Argument, aber in Japan hast du halt keine großen Buden. Und ich meine, selbst als Westeuropäer hast du nicht immer so eine große Bude, dass du Kinect betreiben kannst. Und in Japan halt noch viel weniger. Lass bei mir das Sofa weg, schnell. Ja. Bei mir im Wohnzimmer hat es gar nicht erst funktioniert, als ich einmal drehen wollte mit dem Kinect. Und dann sind wir hier in die Redaktion gegangen, um den Beitrag fertig zu drehen. Das war total dämlich. Aber gut, dann lass uns an dieser Stelle dann mal Pause machen. Das war die erste Jahreshälfte 2012, doch wesentlich umfangreicher, als ich erwartet hätte. Wir werden dann nochmal zusammenkommen für den... Weil er sehr erwartet hätte. Er kam zu mir an, meinte, und dann habe ich ihn gefragt, ey, was denkst du denn, wie lange es ungefähr dauert? Ja, so zwei Stunden. Und das, aber da war mir schon klar, wir haben beim letzten Mal 15 gebraucht oder sowas. Nein, es waren 6. Beim letzten Mal. Ja, warum sollte es denn jetzt 2 sein? Weil die Spiele nicht so gut waren dieses Jahr. Ja, scheinbar schon. Anscheinend schon. Ja, das Problem ist, wenn die nicht so gut sind, muss man trotzdem drüber sprechen. Ja, weil du auch mit so komischem japanischem Kram ankommst. Was? Hast du was gegen Katawa Shoujo? Nein. Nee, dagegen hatte ich nicht. Das wäre in 7 Minuten abgeklärt. Ja. Aber dann kam Pandora's Tower mit 31 Minuten. So ein Bullshit, Mann. Wer labert hier über die bekannten Wrestling-Spiele? Ich habe hier nur Kürzel gehört. Das ist, glaube ich, das fällt sehr mir gut. Auch jetzt nochmal schön zum Ende alle abfangen. Ich glaube, es geht kein Podcast rum, wo es nicht um Wrestling geht. Also irgendwie kommt das Thema immer da drauf. Aber wieso gibt es noch keinen Wrestling-Cast? Weil ich allen den Kopf aufreißen würde während einem Wrestling-Cast wahrscheinlich, weil ich da viel zu emotional bin. Wenn du was gegen Alex Wright sagst, dann lässt du Gregor gleich aus. The German Wunderkind. The German Wunderkind. Ich war mal in seiner Wrestling-Schule übrigens für einen Dreh. Mit seinem Vater, dem Glatzkopf. In Nürnberg ist es. Und, hast gewonnen? Ja, an Erfahrung. Ich war der Gregor. Oh, das kam jetzt aber plötzlich. Das kam sehr plötzlich, aber nach meinem super Gag kann man schon abmachen. Man kann es eigentlich beenden nach dem Gag, oder? Dann können wir jetzt auch Schluss machen. Der Fabian. Der Christian. Der Kante. Der was? Der was? Versprochen. Der Kante. Der Trend. Sehr gut. Eigenen Namen versprechen ist schon sehr gut. Der Florian. Ich habe einfach Hunger. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Thank you very much. Merry Christmas.